Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur Vorstandssitzung. Haha, genau, am 4.7.2013. Und wir stellen fest, anwesend sind Ali, Christian, Carsten, Daniel und ich, Frau Meier. Und das heißt, wir sind beschlussfähig. Steffi will später kommen. Genau, und Paki, Jens und Sasa sind entschuldigt. Genau, dann das Protokoll von letzter Woche. Habt ihr das alle durchgelesen und seid ihr dafür, es anzunehmen oder es abzulehnen? Ich frage das mal ab. Ja. Ali. Ja. Ihr fragt euch selber ab, das ist total super. Christian? Ja. Carsten? Jo. Daniel? Enthaltung. Ich bin auch dafür. Damit ist es angenommen. Die Berichte tragt ihr bitte ins, ins Pad ein. Das wäre hübsch oder wie auch immer. Ja, sobald ich einen Zugang habe. Tito. Mhm. Okay, einfach weitermachen, Maja. Wir tragen das dann ein. Yay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer der Admin ist. Ich glaube auch der Schreibreform, oder? Ich jedenfalls nicht. Genau. Dann haben wir die Statistik. Da stehen Zahlen drin, die im Protokoll dann zu finden sein werden. Und dann haben wir hier die Wiedervorlage für die das Ticket 80669, die Rechnung für die Absperrung des Parkplatzbereiches bei der AV Pampa. Können wir da überhaupt jetzt irgendwie was abstimmen? Haben wir das nicht letztes Mal verschoben, weil Steffi nicht da war? Und können wir nicht jetzt nochmal feststellen, dass sie wieder nicht da ist? Wir können es, wenn sie gleich kommt, zumindest eben schieben, dass wir es dann gleich dran nehmen und jetzt weitermachen. Ja, weiter. Gut. Wir haben eine Anfrage im Pad, ob jemand mal eine Bridge in den Raum ziehen kann für einen Emi. Der hat keinen Mumble, steht rechts im Pad. Ich kann es nicht. Kann das einer von euch? Das wäre lieb. Ach, wo fliegt denn so eine Bridge rum? Ich glaube, die sind gerade irgendwie außer Betrieb, weil die irgendwie umgestellt werden. Kann das sein? Ja, da war irgendwas, ne, mit Abschaltung der Bridges und so. Ja, ich finde nämlich auch keinen. Mhm. Nee, ist heute nicht. Das tut mir sehr leid. Ja, ich glaube, wann war das? Gestern, vorgestern, als Sasa über die den AG-Technik-Bot drin war? War da was? Naja, okay. Das Weitere. Der nächste Antrag ist der mit der Ticketnummer 82335 Erteilung der Kontenvollmacht. Genau, da hatten wir ja diskutiert, ob Carsten die Kontovollmacht übernimmt. Ja, also nicht übernimmt, sondern auch kriegt. Ja, wir hatten ja am Wochenende kurz darüber gesprochen. Ich wollte ja mit Steffi darüber reden, wie das mit den Prozessen und so weiter ist. Wenn das wirklich nur ist, wenn Steffi nicht da ist, das heißt nicht ich, jetzt der Zweite, wer in der Rechnung begleicht, sondern nur, so hatte ich Steffi verstanden, dafür da ist, wenn sie ausfällt, dann ist das okay soweit für mich. Darum ging's. Genau. Gut, die eigentliche Diskussion zu dem Thema hatten wir ja auch schon, dann könnten wir eigentlich in die Abstimmung übergehen, oder? Ja, wir hatten letztes Mal, hatte ich ja gesagt, ich würde gerne am Wochenende drüber sprechen, weil Steffi nicht da war. Ganz einfach. Und das haben wir ja gemacht. Hm, meinte ich. Genau, dann können wir den ja jetzt quasi abstimmen und dann endlich beschließen. Machen wir so, ne? Ich warte mal eben hier auf unseren fleißigen Protokollanten. Übrigens, noch ein Dank an Schreibreform, dass er eingesprungen ist. Gibt das sowieso. Genau. Dann stimmen wir ab. Ali, bist du dafür? Dafür? Ich bin dafür. Gut. Christian? Ich auch, ja. Carsten? Jo. Daniel? Jo. Ich bin auch dafür, damit ist der Antrag angenommen. Und Carsten hat mehr Arbeit an der Backe, falls Steffi mal ausfällt. Yay! Genau. Dann hatten wir hier... Ah, okay. Wiedervorlage eines Finanzantrags aus dem VKV Essen. Das ist die Ticketnummer 83102. Jo, habe ich eine Mail von Pac-Man gekriegt, der auch da ist. Habe ich aber noch nicht beantwortet, die Mail, das auseinanderdividieren, weil wir haben immer noch nicht die Luftballons da. Und ja, geht auf meine Kappe, Pac-Man. Ja, okay. Ich weiß aber, dass die anderen Sachen sind ja alle da. Wir schicken, also mein Vorschlag ist, wir schicken euch das, was wir da haben, einfach zu. Und dann macht ihr nur nochmal den Antrag, den Teil des Antrages auf, der nicht, ja, wo euch nicht helfen konnten, ganz, also wo die Sachen einfach nicht zur Verfügung standen. Da sind einige Sachen bei, wie zweifarbige Kugelschreiber, Silber und Orange. Hey, wir haben nur Orangen da zum Beispiel. Ja, wir haben uns jetzt bei der Auswahl am P-Shop orientiert, es tut mir leid. Da ging es dann darum. Die Frage ist dann aber auch, da gibt es ja so ein Fahnenmast und Tapeziertisch und solche Geschichten eben. Ich würde, ja, wenn wir jetzt nicht rauskriegen, welche Sachen verfügbar sind und welche nicht, würde ich die den Antrag erstmal einfach abstimmen lassen und dann den zusammenstreichen. Also irgendwie, wir müssen halt eben ein paar Sachen noch kaufen. Kannst du machen. Tapeziertisch, ihr habt doch so ein Set in Essen. Ja, es ist noch ein zweiter. Wir haben ja zwei Infostände. Aha, okay, also Essen braucht tatsächlich Doppelbesetzung, also doppeltes Infostandpaket sozusagen. Ja, wir haben einen, ne? Also wir haben jetzt zwei Infostände. Also wir haben zwei Pavillons und wir würden die gerne halt eben entsprechend komplett beide funktionsfähig und identisch halten. Ah, einer VKV bezahlt und einer Land? Das weiß ich gar nicht, wie wir daran gekommen sind. Interessant. Ja gut, wie gesagt, ich bin da bei der Durchsicht davon ausgegangen, ihr habt das, aber mir war nicht bewusst, dass ihr gleich zwei Sets habt oder vollständig haben wollt. Also wir haben beispielsweise, ja, ich bin auch gerade dabei rauszukriegen, wo der zweite ist. Also ich habe das auch nur gesagt gekriegt, wir haben zwei Pavillons und einer weiß ich, der ist bei einem unserer Direktkandidaten, aber der zweite ist irgendwie auch nicht da. Ich versuche aber rauszukriegen, also mir wurde versichert, dass er da ist und dass er irgendwie ausgestattet wird oder auszustatten ist. Und dementsprechend, wir haben das am Stammtisch entschieden, so von wegen, wir machen das und darum ging es jetzt erstmal. Okay, dann meine Empfehlung an den restlichen Vorstand, durchstimmen und wir nehmen nur das, was wir wirklich dann nicht durch die Landesmittel befriedigen können quasi. Gut, also das wird dann im Nachhinein dann rausgestrichen, ja? Ja, quasi große Budget aufmachen, aber in Wirklichkeit weniger davon benutzen. Super, dann machen wir das so. Dann stimmen wir ab. Gut, fangen wir doch mal unten an bei mir. Ich bin dafür. Daniel? Ja, ja. Carsten? Ja. Ed? Ja. Ali? Dafür. Yay. Also ist der Antrag so angenommen und wir schauen, was wir aus unseren Mitteln geben können. Den Rest nehmen wir dann aus dem beschlossenen Budget. Frank, klären wir das Dienstag? Sehen wir uns da? Wir haben eigentlich Stammtisch und ich muss da einigen auf die Finger klopfen, aber ich muss mal gucken, wie das mit unserem Stammtisch kollidiert, aber ich versuch's. Ich habe aber schon, ich kann aber schon nicht nach Dortmund fahren. Das kann ich jetzt schon sagen. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir hier Sachen aus dem Request-Tracker. Und zwar einen sonstigen Antrag, den mit dem Ticket, mit der Ticketnummer 83363. Okay. Ich wollte gerade sagen, da ist Text erschienen, der nicht dahin gehört. Dass der Antrag auf Unterstützung der Korbacher Resolution, Antragsteller ist Heike Egeling. Ist die da? Nein, die ist nicht da. Wir müssen es aber vorstellen lassen, um es abstimmen zu können, richtig? Ja, da kann ich vielleicht was zu sagen. Diese Petition hatten wir letzte Woche im Prinzip schon einmal rausgeschmissen, weil wir dachten, die sei bei uns nur im CC gelandet. War sie ja, glaube ich, auch. Ja, genau. Ne? Und die ist einmal an den Kreisverband Dortmund gegangen, wo die Heike aktiv ist. Die arbeitet ja für den Dannebot, der ja in dem Fracking-Bereich oder Anti-Fracking-Bereich sehr aktiv ist und der uns ersucht hat, diese Resolution zu unterzeichnen, beziehungsweise uns dieser Petition anzuschließen. Im Wesentlichen werden dort die Punkte, die wir ohnehin bereits im Programm vertreten, noch einmal aufgeführt. Teilweise geht es ein bisschen darüber hinaus, was so die Härte der Maßnahmen angeht, sich beispielsweise eben auch dagegen zu stellen, dass per Fracking gewonnene Energie abgenommen werden soll. Das war, glaube ich, hier noch in Dortmund in der Kreisvorstandssitzung nochmal ein wenig kritischer Punkt. Ansonsten spiegelt das nach meiner Sicht so den aktuellen Stand unserer Beschlusslage dann auch wieder. Ich habe mal drauf geguckt, das Ding hat noch 128 Tage Zeit. Ich würde sowas gerne mit mehr als 5 Vorstandsmitgliedern irgendwie entweder offiziell unterstützen oder nicht. Jetzt sind wir ja schon 6. Wir sind ja jetzt 6. Oha, Stimmen. Wir haben das mal. Also Steffi. Sorry, ich konnte leider nicht eher. Ich bin aufgehalten worden von unserem Jüngsten. Hat Paki ein technisches Problem? Nee, die sind zu dritt auf einer Veranstaltung. Oh, okay, dankeschön. Yep. Ja. Ganz kurz nur. Timmy, da du jetzt ja offenbar gerade da bist, hier kam eben die Frage nach einer Bridge auf. Sind die da, sind die nicht da? Die Mumble Bridge ist selber, ich habe aktuell nur eine zum Testen. Ja, der Ebi hätte gerne... Richtig, ich habe ihn schon gerade auf Twitter angeschrieben und ihm die Bridge zugeteilt. Ich danke dir. Ach, super. Ja, was wollen wir mit dem Antrag machen? Ja, wir sind mehr als die 5. Ich weiß es nicht. Na komm, dann lasst uns das abstimmen. Sag da mal kurz die Zeile von dem Antrag. Das ist 241. Ticket 83363. Antrag auf Unterstützung der Korbacher Resolution. Ja, ja, ich hab's gefunden. Darf ich was dazu sagen? Natürlich mal. Also ich halte das für eine gute Idee. Wir haben sie in Dortmund auch gezeichnet, weil wir der Meinung sind, dass es ein positives Zeichen ist, was wir geben sollten, gerade auch als Piraten und gerade auch in NRW, dass wir das mittragen. Wir sind gegen Fracking. Die Punkte da drin, wie Christian gerade schon sagte, sind eigentlich alle in unserem Programm abgedeckt, bis auf den einen. Darüber haben wir diskutiert. Es geht aber auch nicht sehr viel weiter als bei uns. Ich glaube, es ist bei uns nur nie so als Thema gewesen. Von daher fände ich es sehr schön, wenn ihr den auch absegnen würdet. Danke. Wunderbar. Wollen wir den abstimmen? Brauchen wir noch Diskussion? Ne, von mir aus können wir den gerne abstimmen. Ja, gut. Moment. Ich meine, es kommt von Dannebot. Und wer kennt sich also am besten aus mit dem Zeug? Dannebot. Und wenn der so sieht's aus. Fühlt, dann vertraue ich ihm einfach, dass das auch seine Richtigkeit hat. Korrekt. Wunderbar. Finde ich gut. Dann stimmen wir ab. Ali. Dafür. Christian. Dafür. Carsten. Dafür. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür, Steffi. Ebenfalls dafür und nochmal kurz weg. Okay, bis gleich. So, wer trägt uns da ein? Ja, gute Frage. Oder wer macht das? gib das doch an die Heike zurück. Gut, dann müssen wir das Ticket nur hinterher dann wieder, ja, kriegen wir hin. Pac-Man, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, sonst nehme ich... Oh, Entschuldigung. Er parkt da einfach nur noch. Ja, gut. Ja, sonst nehme ich damit... Nehme ich mit denen mal Kontakt auf, ging jetzt drum, dass wir auch da, ne, nicht als Person irgendwie nur untergehen oder sowas, sondern wirklich als Organisation dann auch irgendwas unterzeichnen. Genau, kriegen wir hin. Dann machen wir weiter, und zwar, genau, 83511, Sammelbestellung aus dem SB-Programm. P-Shop. Liebe Mitgliederung der Piratenpartei, seit 11.06. läuft unsere Sammelschwellung SB-Programm für die verschiedenen Printerzeugnisse zur Bundestagswahl 2013. Ihr könnt Wahlprogramme K5Co. bei uns bestellen und je mehr Bestellungen zusammen können, desto preiswerter wird sie für alle. Ja. Jetzt muss ich das Ende lesen. Ist ja nur ein Hinweis. Ach so, okay. Ich hinweise weiter. Die SB... Aha, die SB-Pram, ich nehme an, das heißt Programm, endet am 7.7. um Mitternacht. Wir werden keine weiteren Sammelbestellungen für die angebotenen Artikel machen können. Darum kümmert euch bitte darum, wenn ihr Interesse an den Produkten habt. Hier, in Klammern, hier folgt ein Link, könnt ihr euch anschauen, was im Angebot ist. Wenn ihr euch mit eurem Gliederungsaccount anmeldet, könnt ihr sogar bestellen. Viele Grüße, euer P-Shop-Team. Also, dieses ist ein Hinweis, ihr habt ihn vernommen. Ja, danke für deine Mühe, schreibe ich dann noch irgendwas hin und her zu kopieren und zu basteln, aber ich glaube, wenn wir jetzt einen Antrag draus machen, müssen wir den wir nur als behandelt. Huch, jetzt wird's gerade unübersichtlich. Moment. Ein bisschen mal. Wir können ja schon mal diskutieren, Programme. Ja, notwendig. Was sagt ihr, wie viel? Viele. Die richtig dicke gedruckten halben Bücher, viele? Weiß ich nicht. Ist halt die Frage, brauchen wir die, wollen wir die am Infostand verteilen? Oder einfach die nur da verteilst auslegen, du nicht. Das ist halt mal zum Auslegen, zum mal reingucken und durchblättern. Ja, aber die voll umfassenden Versionen, die teilst du nicht aus, normalerweise. Aber selbst da bräuchten wir ja. Klar teilst du die aus. Ja. Du gibst sie nämlich den Mitbürgern, die nicht so internetaffin sind und die gerne das Ding mal wirklich sehen und lesen möchten. Da haben wir am Infostand so einige gehabt. Ja. Und wenn wir weiter diese Gruppe als unsere Wählerschaft definieren, dann werden wir diese Programmhefte brauchen. Es ist halt nur die Frage, wie viel. Haben wir da auch jetzt groben Preise zu? Nee, ne? Ich versuche es auch gerade rauszufinden. Ich habe es jetzt mal im P-Shop angeklickt, ich sehe da aber keinen Preis zu. Nur Verpackungseinheit 50 Stück, das ist das Einzige, was ich da rauslese. Ich habe meinen Tom noch angeholt, dass er uns da nochmal Infos vielleicht näher gleich zugeben kann. Okay, gedruckt wird erst ab einer Auflage von 5000 Stück. Darf ich euch weiterhelfen? Ja, bitte. Da ich gerade mit unserem KV-Account drin bin, kann ich die Preise sehen. Der Preis ist bei 50 Stück, wenn man nur 50 Stück nimmt, 36,05 € für die 50 Stück. Und dann gestaffelt geht es dann weiter nach oben, je nachdem wie viele man nimmt, bis auf 23,33 € für 50 Stück. Das müsstest du jetzt mal für alle Sachen, die da stehen, raussuchen. Kann ich gerne machen, wenn ihr das wollt. Kannst du vielleicht gerade mal irgendwie schriftlich kurz zusammenpacken, dann würde ich sagen, wir kopieren das erstmal gleich rein und machen dann gleich damit weiter. Das war ganz super machen, von dir, ja. Toll. Yay. Der Graf ist auch noch da. Der Graf? Nicht weglaufen, du wolltest auch noch. Ich wollte nur dafür plädieren, nimmt auf jeden Fall die Programme, weil im letzten Wahlkampf, im Landtagswahlkampf hatten wir gegen Ende auch keine vollen Programme mehr da und wir haben gerade in den ländlichen Regionen, in den konservativen Kreisen, die Leute, die wollen das immer auf Papier haben, die gehen nicht ins Internet. Ich weiß, dass in den großen Regionen durchaus das Gefühl da ist, das ist weggeworfenes Geld und das ist alles Altpapier. Wir hier draußen brauchen die ganz dringend, weil wir werden immer wieder danach gefragt und es herrscht immer noch das Gerücht vor, dass wir kein Wahlprogramm hätten und in dem Moment ein Heft in die Hand nehmen und sagen können, doch, hier, lesen Sie, und den Leuten das mitzugeben, und das ist durchaus eine Generation 60 plus, der wir das dann mitgeben. Das ist sehr wertvoll und bitte, bitte bestellt die. Ich möchte mich da noch der Meinung anschließen. Als wir noch keins hatten, sind einige von uns hingegangen und haben mehrere, ich glaube schon fast 100.000 Blatt Papier durch Drucker gejagt. Und es hat sehr vielen Leuten gefallen, dass wir sowas hatten. Also nehmt die, die brauchen wir. Okay, für mich steht außer Frage, dass wir sie nehmen. Mir geht es jetzt eigentlich nur noch darum, die Einschätzung, wie viel wir nehmen sollten. Gab es denn in der Vergangenheit schon mal Bestellungen dazu? Und wenn ja, wie viele wurden davon insgesamt bestellt für NRW? Naja, sagen wir mal so, wir haben diese dicken Programmheftchen haben wir immer in relativer Eile, gerade im letzten Landtagswahlkampf, in Hektik in der Düsseldorfer Druckerei gedruckt, weil, hey, du hast 8 Wochen Zeit gehabt, das Programm stand als allerletztes. Da haben wir natürlich viel Geld für bezahlt. Ich muss jetzt nachgucken. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit und können ein kleines bisschen mehr auf die Preise gucken auch. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, was der P-Shop haben möchte und würde dann nochmal versuchen, ein eigenes Angebot zu kriegen, weil ich habe schon gesehen, Alex schreibt unten P-Shop. Ich sehe es ja genauso. Aber jetzt ist die Bestellung noch offen und ich würde zumindest gerne diesen Wert als Richtwert haben. Also ich würde einfach vorschlagen, wir schieben das ein bisschen nach hinten, bis wir gleich die Zahlen haben, machen erstmal weiter. Okay, wäre ich auch sehr stark dafür, weil ich brauche auch irgendeinen Anhaltspunkt. Ja, genau, dann schieben wir den Antrag und kehren vielleicht zu dem einen Antrag zurück, wo jetzt Steffi da ist. Wir haben nämlich gerade, genau, wir haben gerade auf dich gewartet oder beziehungsweise haben den einen Antrag zur Wiedervorlage nochmal geschoben, wo es um die Absperrung des Parkplatzbereiches bei der AV Pampa ging. Mir oder hören die anderen auch nichts? Doch, ich höre dich. Hört ihr mich? Ja. Yay. Hallo. Yay. Steffi. Ja, jetzt höre ich dich. Okay. Aber ganz abgehakt. Huch, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich höre euch beide flüssig. Dein Internet ist einfach bröckelig. Kannst du denn etwas zu dem Antrag mit der Absperrung des Parkplatzbereichs da sagen? Ich habe nur Parkplatzbereich verstanden. Ich denke, du meinst das mit der Absperrung, richtig? Genau. Ich habe es endlich geschafft, mit denen für morgen Vormittag einen Telefontermin zu vereinbaren. Da habe ich dann endlich mal wieder jemanden ans Telefon bekommen. Juhu. Danach also gibt es mehr Infos. Also müssen wir ihn weiter vertagen. Ja, also aber ich gehe ja davon aus, dass nach dem, was Andreas gesagt hat, und wir ja da auch wirklich keine Vertragsunterlagen zu haben, dass das sich erübrigen wird, aber das bespreche ich dann morgen mit denen. Super. Dann müssen wir den weiter vertagen und darüber abstimmen. Ich glaube, das ist... Ja. Okay, stimme ab. Was denn? Habe ich jetzt das überflüssig angesehen, aber... Da sind schon 2 Abstimmungen. Dann machen wir doch noch eine dritte darunter. Okay. Ja, lass so stehen. Änder nur die Namen. Nee, wir machen das jetzt richtig. Ali! Verschieben. Christian. Ja, verschieben. Carsten. Dafür. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür, Steffi. Yep. Yay. Gut, dann springen wir wieder nach unten. Moment, ich scrolle kurz. Zufall, wenn du die Zahlen gleich hast, schreibst du uns lieber vor schon oder packst du den, gibst du den Chat im Pad oder? Lass mir doch mal schreiben. Achso. Kriegen wir hin, auf jeden Fall. Okay. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Antrag mit der Ticketnummer 83330. Betrieb eines Tor-Servers. Antragsteller ist der Lukas Lammler. Ist derjenige welche da? Hallo Lukas, erzähl uns was. Hallo und guten Abend, lieber Vorstand. Könnt ihr mich hören? Du rauscht ein wenig, aber ja. Nochmal bitte. Du rauscht ein wenig, aber ja. Du übersteuerst. Okay, ist es so besser? Noch nicht. Ja, ich habe irgendwie Probleme. Ich hoffe. Jetzt ist es besser. Okay, ich hoffe es. Nee, doch nicht. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen und versuche es jetzt einfach mal. Wenn es absolut undeutlich werden sollte, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Also ich habe den Antrag gestellt zum Thema ein Tor-Server betreiben. Vielleicht zwei Vorworte. Was ist Tor überhaupt? Also Tor ist ein Anonymisierungsnetzwerk. Das bedeutet, dass dieses Netzwerk es ermöglicht, dass sich Personen anonym im Internet bewegen können. Dieses ganze Netzwerk besteht momentan so circa aus fast 4000 Servern überall auf der ganzen Welt und wird hauptsächlich benutzt von Menschen, die halt eben anonym im Internet surfen möchten, aus welchen Gründen auch immer. Das können Journalisten sein, das können Whistleblower sein, das können Privatpersonen sein, das können und sind auch häufig Menschen aus sogenannten Unrechtsstaaten oder halt Staaten, wo das Internet stark zensiert wird. Und all diese Menschen nutzen dieses Netzwerk. Dieses Netzwerk ist momentan ganz gut im Betrieb und man kann das unterstützen, indem man selbst Serverkapazitäten zur Verfügung stellt und es somit vergrößert. Dadurch wird das Ganze größer und schneller und kann mehr Personen dadurch schleusen. Und ich habe jetzt einfach mal den Antrag gestellt, dass der Landesverband NRW, der Piratenpartei, eben dieses Anonymisierungsnetzwerk mit einem Server unterstützt. Und die NRW-Piraten wären nicht die Ersten, die das machen. Der Landesverband Bayern macht das bereits auch. Und weiterhin ist in Deutschland ein relativ großer Unterstützer des Tor-Netzwerks, weil die haben, glaube ich, über 10 solcher Server. International sind die Kollegen der Piratenpartei da auch schon aktiv und die kanadischen Piraten haben unterstützen mit einem Tor-Server. Ich glaube, die Piraten aus Irland und noch einem, glaube ich, dritten Land, also international sind unsere Piratenkollegen da auch tätig. Ja, und ich habe jetzt mal einfach den Antrag gestellt, eben einen solchen Tor-Server hier auch von den NRW-Piraten betreiben zu lassen. Ich denke, das könnte man durchaus auch nach außen kommunizieren, dass wir das machen und da als gutes Beispiel vorangehen, insbesondere in so einer Zeit wie dieser. Vielen Dank. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbedarf? Ja, und zwar wurde das Ganze schon behandelt in der AG Technik. Die hat sich bereits damit auseinandergesetzt. Ich kann das gleich kurz zusammenfassen, wenn ihr das möchtet. Gerne. Gerne. Okay, also man steht dem Ganzen prinzipiell erstmal positiv gegenüber. Dem kann ich mich auch so vorbehaltlos anschließen. Dann ist die Frage, wie man so etwas am sinnvollsten umsetzt. Oder was bei der Umsetzung zu beachten ist. Prinzipiell könnte man unsere eigene Infrastruktur dafür benutzen. Da steht also wohl genug Kapazität zur Verfügung, wenn man da also den kommenden Backup-Server damit einbezieht. Auf der anderen Seite wurde die Befürchtung geäußert, so ein Rechner könnte, weil er sich, weil das anderswo schon mal passiert ist, dann eben auch mal schnell in die Hände der Staatsanwaltschaft oder wohin auch immer bewegen und dann wäre uns eben ein Server abhanden gekommen. Das wäre natürlich tendenziell ungünstig. Die zweite Möglichkeit wäre, man könnte einen weiteren Server anmieten, der für nichts anderes zuständig ist als eben dafür. Da würden Kosten entstehen für im Wesentlichen eben den Verkehr, den Datenverkehr. Da sind wir auf etwa 150 Euro pro Monat gekommen, die ein solcher Vertrag dann eben kosten würde. Eine kurze Unterbrechung, wenn ich darf. Es ist ja nicht schlimm laut, dass du sehr, sehr leise bist und ich muss diese leider bestätigen. Das ist gut, dass du das jetzt sagst. Dann kann ich das kurz regeln. Einen Blick bitte. Also ich kann nicht sehr gut hören. Ja, ich regle es trotzdem. Ja. So, einen Blick. Jetzt besser? Yep. Gut, ich muss es aber nicht nochmal wiederholen, hoffe ich. Nein. Okay, gut. So, die letzte Möglichkeit, die am wenigsten PR-trächtige, aber letztendlich natürlich auch eine gute Möglichkeit, wäre eben Vereine oder Organisationen finanziell zu unterstützen, die solche Server bereits zur Verfügung stellen, um eben deren Kapazitäten zu erhöhen. Diese Möglichkeit besteht eben auch noch. Dann hätte unsere Technikabteilung damit eben nichts zu tun. In den anderen Fällen habe ich das so verstanden, dass die AG Technik auch für das Einrichten eines solchen Tor-Servers, was prinzipiell wohl verhältnismäßig einfach ist, dann eben auch zur Verfügung stünde. Jetzt haben sich schon einige von der AG Technik NRW in den Sprechenraum begeben, können mich ja da entsprechend ergänzen oder korrigieren. Danke. Ja, danke, dass du das Wort übergeben hast. Um erstmal folgenden Punkt zu klären, wenn wir diesen auf unserer Infrastruktur unabhängig von irgendwelchen rechtlichen Grundlagen... Oh, Moment. Kommt aufgelegt. Entschuldigung, ich hatte gerade Telefon. Wenn wir das auf unserer eigenen Infrastruktur installieren bzw. betreiben, dann zahlen wir für den Datenverkehr. Wenn wir einen externen Server anmieten, dann haben wir, je nachdem welchen Anbieter man nimmt, entweder ein Kontingent drin, bis die Leitung gedrosselt wird, oder wir haben komplett unlimitierten Traffic. Also die Möglichkeit, diesen Dienst auszulagern, würde ich bevorzugen. Unabhängig von jeglicher rechtlichen Gegebenheit, allein schon dafür, dass wir hier in NRW für den Datenverkehr zahlen. Und da wir ihn schlecht berechnen können aufgrund der Anbindung, würde ich halt dementsprechend die Lösung eines externen Servers bevorzugen. Wir können den installieren, wir müssen uns selber damit noch vertraut machen. Wir wissen auch selber nicht, ob wir eine sogenannte Abuse-Schnittstelle anbieten müssen. Da müsste man, wie gesagt, das abklären. Aber generell, wir können den betreiben auf einem externen Server, würden wir bevorzugen. Und selbstverständlich könnte der auch von irgendjemand anderem betrieben werden, zum Beispiel eine Organisation, die den halt schon betreibt. Was schätzt ihr, was dafür Kosten auflaufen? Wir haben mal bei einigen Anbietern geguckt. Wir reden gerade von einer Anbindung von 100 Megabit pro Sekunde. Dann rechnen wir ungefähr nur mit einem Server von so circa 60 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei einer Vertragslaufzeit von einem Monat. Also jederzeit zum Ende des Monats kündbar. Das ist halt von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Also zwischen 60 und 80 Euro im Monat für die Maschine. Und wenn wir Gigabit Full Flat haben möchten, also ohne Limitierung und Drosselung nach einem gewissen Volumen, dann zahlen wir da, glaube ich, auch nochmal 49 Euro bei einem Anbieter nochmal für diese Full Flat. Das heißt also Kosten zwischen 100 und 120 Euro im Monat für die Gigabit-Anbindung. Es gibt ein Rechenbeispiel vom Landesverband Hessen, dass die einen Server anmieten mit einer 100 Megabit Anbindung und dort ist mit voraussichtlichem Traffic von 20 Terabyte zu rechnen. Wir zahlen hier auf NRW-Infrastruktur für jeden Terabyte Datenvolumen zahlen wir 20 Euro plus Mehrwertsteuer. Okay, also euer Tipp ist, oder eure Empfehlung ist, auslagern. Was ist bei der Leitungsgröße, die Gigabit-Leitung mit der Flatrate, oder was empfiehlt ihr da? Es ist die Frage halt, wie weit wir uns in diesem Bereich dran beteiligen wollen. Die 100 Megabit sind halt sehr schnell belegt. Die Gigabit-Leitung hat einen garantierten Peak, also beziehungsweise hat eine garantierte Bandbreite von mindestens 600 Megabit, was zwischen 600 und 1000 Megabit ist. Das ist halt immer abhängig von der Leitung des Anbieters. Das kann dann teilweise schwanken. Wir können da im Endeffekt keine große Empfehlung direkt zu abgeben, weil es halt abhängig ist, wie der Dienst dann nachher genutzt wird. Und ich habe da aktuell noch keine weiteren Informationen zu, wie das technisch funktioniert, so dass ich halt sagen kann, erstmal würde ich theoretisch aufgrund der Kosten die 100 Megabit empfehlen. Natürlich den besseren Datendurchsatz bietet eindeutig die Gigabit-Leitung. Okay, danke. Gut, gibt's noch Stimmen, die möchten was dazu sagen möchten? Ich sehe Menschen ja. Im Sprechenraum. Bitteschön. Gut, ich würde es sehr begrüßen, wenn die Piratenpartei in RW so einen Rechner betreibt. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Mail an das Antragsticket von irgendjemandem im Vorstand zur Kenntnis genommen worden ist. Kann einer was sagen? Ja, ist zur Kenntnis genommen. Ich hatte ursprünglich auch vor, dich darauf nochmal zu kontaktieren, weil es keine Zeit für. Ich wollte eigentlich auch noch mit dem Rudolf Lürks, der auch irgendwie was schon mal gemacht hat, auch noch quatschen. Und auch nochmal bei ein paar Betreibern mal nachfragen, eben um diese rechtliche Sache nochmal ein bisschen mir genauer nochmal anzugucken. Gut, also das ist genau der Punkt. Es wäre aus meiner Sicht politisch wichtig, dass wir sowas offiziell unterstützen und dann auch als Konsequenz einen Server betreiben. Ich möchte den Vorstand darauf hinweisen, dass da unter Umständen wirklich erhebliche Haftungsrisiken drohen, wenn man das nicht vernünftig tut. Ich bitte daher darum, sich im Zweifel von der AG Recht oder von kundigen Personen beraten zu lassen, wie das funktioniert und was für Konsequenzen das hat, wenn die Staatsanwaltschaft wirklich so einen Rechner wegen Missbrauch für Kinderpornografie mitnimmt. Das hatte ich auch in dem Bereich hatte das der X-Pack dem Vorstand auch mitgeteilt in einem Ticket. Und das ist eure Entscheidung. Da können wir nichts machen. Wir sind keine Juristen, wir sind Techniker, wir setzen das gerne für euch um. Ich bitte darüber auch nochmal zu bedenken, dass ihr dafür haftet. Ja, okay. Wer hat noch Redebedarf von denen, die da noch oben sind? Ich sehe den Rudolf da noch. Der hatte wohl was mit dazu. Der Stone-Pirat. Ne, bringt mal. Habt ihr alle noch was zu? Nein. Okay. Wer möchte was sagen? Bist du da? Ja, ich könnte noch was dazu sagen. Vielleicht Folgendes. Wenn man einen Tor-Server betreibt in Hinsicht Außenwirkung, da kann man auch sozusagen die aus der Not eine Tugend machen. Wenn man sagt, wir betreiben einen auf unserer eigenen Hardware oder innerhalb Deutschland, dass wir ihn als Relais-Server machen, also nicht als Exit-Node. Also das heißt, der leitet nur Datenverkehr weiter, ist aber nicht nach außen hin sichtbar. Da ist das Risiko, dass man in irgendwelche Untersuchungen kommt, sehr gering. Also ich betreibe selber ja auch seit etlichen Jahren in verschiedenen Konfigurationen Tor-Server und habe da an dieser Stelle noch nie Probleme gehabt. Und bei Relais-Server kann man auch noch argumentieren, ja, wir haben hier unseren Standort Deutschland, wir haben halt Probleme mit Haftungsrecht und so etwas, das kann man durchaus so publizieren. Und ob man einen Exit-Node oder einen Relais-Server macht, das ist halt eine Entscheidung, die kann man sozusagen auch politisch motiviert antreiben. Zusammenfassend kann man quasi sagen, wenn wir Eier haben, machen wir das mit dem Exit, ansonsten unterstützen wir das Ganze mit diesem Relay-Node. Ich würde nicht mal sagen, dass was mit Eiern haben zu tun hat, nur ich ist halt auch scheiße, wenn uns auf einmal die Hardware einfach abgeknipst wird. Dann haben wir auch nichts davon, dass wir Eier in der Hose hatten. Deswegen, Daniel, gab es ja von der AG Technik eben diese Empfehlung zu diesem Zwecke, einen separaten Server anzumieten, dass wenn es zu einer Beschlagnahmung oder wie auch immer kommt, halt eben nur dieser Server beschlagnahmt wird und nicht die komplette Serverinfrastruktur der Piratenpartei. Ist schon klar, du weißt auch selber, wie präzise da Behörden sein können, wenn sie mal meinen, oder ist was zu holen. Vielleicht auch hier noch als Anregung, weil jetzt hier wird ja im Prinzip der Tor-Server eigentlich so als Serverbetrieb für die Allgemeinheit gesehen. Man kann ihn ja auch als Tor-Proxy oder als Hidden-Server verwenden oder man könnte sich sowas vorstellen. Also sprich, ein Server für eigene Anonymisierung innerhalb der Parteiinfrastruktur oder eben halt Hidden-Server, um eben halt Informationen anzubieten, dass nicht erkennbar ist, von welchem Server die kommen, um dort dieses Risiko eben halt zu minimieren. Ich weiß nicht, ob da schon Gedanken drüber gemacht wurden, nur so als kurze Anmerkung. Also ich persönlich tendiere dazu, dass wir eine Lösung wählen, die außerhalb unserer Infrastruktur ist. Was auch immer das hinterher ist, ob das ein Exit-Server ist oder ein Proxy-Relay, was weiß, ist mir völlig egal, sollen sie ein Ding mitnehmen. Aber Hauptsache, die eigene Infrastruktur bleibt bestehen. Wäre so ähnlich auch meine Empfehlung. Ich hätte eine kurze Frage an den Rudolf bezüglich Relay. Wie hoch läuft man da Gefahr, dass man nachher sein eigenes Traffic killt? Das kann man ja entsprechend einstellen, also was man an Bandbreite zur Verfügung stellen will. Das heißt, das kann man so austarieren zu dem, was man hat. Da kann man ungefähr durchrechnen, was man Bandbreite macht. Das lässt sich entsprechend skalieren. Und es gibt noch kurz, es gibt auch noch dann entsprechend im Bereich des Tor-Netzwerks auch noch die Möglichkeit, dass man die Tor-Server als Dictionary-Server mitverwendet. Das heißt, dass die Informationen, wie das Tor-Netzwerk bzw. wie die Zertifikate aussehen, mitveröffentlicht. Das ist eigentlich auch eine nette Geschichte für das gesamte Netzwerk, hat halt kaum Außenwirkung, sorgt aber dafür, dass das Netzwerk an sich stabiler läuft, weil die Informationen, wer wo, welche Nodes wo sind, besser verteilt werden. Das wäre eine nette Geste, wenn man genug Bandbreite hat. Wenn nicht, kann man auf sowas verzichten. Also mir ist die Außenwirkung egal. Hauptsache das Netzwerk funktioniert und die Infrastruktur funktioniert für das Netzwerk. Ob wir da jetzt Prestige ernten oder so, ist mir völlig Wumpe, ehrlich gesagt. Dann wäre meine Empfehlung in Relay-Server mit Dictionary-Server. Da hat man sozusagen von beiden Sachen so ein bisschen ausgewogen etwas. Netzwerk. Ja, Entschuldigung, Netzwerk fehlen Exit-Nodes. Ich fände es gut, wenn wir uns dazu durchringen könnten, wirklich einen vernünftigen Exit-Node zu betreiben. Das sehe ich halt auch so. Also das ist auf jeden Fall ein politisches Statement, was wir damit machen würden. Und wie gesagt, also im Falle einer Beschlagnahmung, Ermittlung oder wie auch immer, würde dann schlimmstenfalls nur diese Kiste irgendwie offline gehen. Alles andere unserer Infrastruktur bliebe davon unberührt. Ich habe auch mal mit Leuten vom Chaos Computer Club darüber gesprochen, die halt eben die Dinge auch für den CCC betreiben, und die sagten, vor 2, 3, 4 Jahren war das noch wesentlich extremer. Da gab es immer wieder Besuch eben von den Ermittlungsbehörden. Inzwischen haben die auch gelernt und schauen sich diese IP an. Und wenn man diese IP dieses Servers auflöst, dann kommt man halt eben bekommt man eine Webseite geliefert, wo dann steht, hey, das ist hier ein Tor-Server und hier wird nicht gelockt, hier wird nicht gespeichert, hier gibt es nichts zu holen. Und damit begnügen sich dann in der Regel eben die Ermittlungsbehörden, weil die das ja schon langsam dann kennen. Also da hat in den letzten Jahren tatsächlich ein Lernprozess stattgefunden. Gut, dann wäre meine Empfehlung an den Vorstand, dass wir dieses Projekt angehen, allerdings, dass wir hier beschließen, außerhalb der eigenen IT das zu machen, und dass wir das kostentechnisch und rechtlich noch einmal gegenchecken. Wäre im Prinzip auch mein Vorschlag gewesen, also wir müssen ja erstmal ein konkretes Finanzbeschlussmodell dazu verfassen, und ich würde ja gerne auch die nächste Woche nochmal dazu nutzen, da selber nochmal ein bisschen mit diversen Leuten nochmal darüber zu sprechen, mich dann ein bisschen absichern nochmal. Also hier links in dem Fenster wird halt eben so eine URL zu so einem Tor-Server eben gepostet, und da sieht man, was passiert, wenn man eben diese IP ansurft, was dann geschieht, dass dann eben diese Seite kommt, und die Ermittlungsbehörden kennen das schon. Also die AG Technik steht euch gerne in technischen Angelegenheiten sowie auch die Auswahl des Anbieters gerne bereit. Wobei man sagen muss, es ist nicht ganz so einfach, Anbieter zu finden, die bereits einen Tor-Exit-Node zu dulden. Müsste man dann versuchen, ob man das irgendwie hinkriegt. Das lass mal unsere Sorge sein. Wie aufwendig ist so eine Konfiguration von so einem Ding? Kann ich aktuell noch nicht sagen. Haben wir bis jetzt noch nicht durchgeführt. Müssen wir uns anschauen. Aber wir haben schon innerhalb der AG-Technik mal darüber gesprochen gehabt. Laut einem Mitglied ist das nicht so riesenaufwendig. Aber der Zeitaufwand sollte uns jetzt hier als Vorstand egal sein. Wenn die AG Technik sich dazu bereit erklärt, das zu machen, wird sie diesen Zeitaufwand sicherlich schon abgeschätzt haben. Keine Neugierde. Also aus meiner Erfahrung ist so, die Grundkonfiguration von einem Tor-Server ist relativ einfach, wenn man sich ein bisschen mit der Bandbreite beschäftigt. Im Betrieb kommt es natürlich schon mal vor, Tor-Server sind auch gerne Angriffsziele, das heißt, der sollte ansonsten auch nur Tor machen und nicht noch irgendein Proxy oder sowas, weil ein weiterer Proxy oder so ein Squid drauf, weil mein Tor-Server ist auch schon mal gekapert worden durch Sicherheitslücken in anderen Diensten, die dann den Tor umkonfiguriert haben. Die Maschine wird in dem Fall nur Tor drauf haben, dann für andere Dienste werden wir die nicht nutzen. Das ist auf alle Fälle ein Muss an der Stelle. Okay, würde ich sagen, ob die liebe Technik vielleicht mal in der nächsten Woche nochmal gucken kann, ob man dann nochmal Angebote konkretisieren könnte, schon mal im Vorfeld, so groben Filterung. Werden wir machen. Und prinzipiell wäre ich aber auch dafür, dass wir das auf jeden Fall angehen. Können wir das erstmal, so wie es jetzt hier ist, an die AG Technik quasi als Koordinator delegieren? Ich würde sagen, die rechtliche Prüfung ist eine Aufgabe des Vorstandes und nicht der Technik. Ja, nee, wie gesagt, darum kümmere ich mich explizit nächste Woche. Das ist schon klar, dass das Rechtliche nicht bei euch liegt, aber dieses ganze Technische halt einfach bei euch dann. Auch die Koordination dazu, dass wir nicht immer nachhaken, wie steht's gerade, dass ihr einfach das als Projekt übernehmt und dann, wenn ihr soweit seid, einfach wieder in die Vorstandssitzung kommt und sagt, das ist es. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis auch an die Technik. Wenn man Tor-Server als virtuellen Server betreiben sollte, dann muss man aufpassen, dass die Ressourcen passend verteilt werden können bezüglich des TCP-IP-Stacks, weil ja sehr viele Verbindungen offen gehalten werden und gegebenenfalls bei vielen V-Servern diese halt reglementiert sind, sodass ich nicht genug Sockets halt halten kann. Und dann nutzt mir auch die beste Bandbreite nichts. Dedicated Server. Entschuldigung, könntet ihr das dann vielleicht untereinander klären und wir kümmern uns um die rechtlichen Belange und wenn wir unsere Erkenntnisse soweit dann einmal in einen Topf geschmissen haben, kommen wir zu einer Entscheidung? Hallo Wand? Das war ein stillschweigendes Ja anscheinend. Das war ein Ja. Habe ich jetzt auch als solches empfunden, Christian. Das ist super, das ist prima, dann war ich der einzig Doofe. Also wir stimmen jetzt ab, wir wollen sowas haben und um die rechtlichen und technischen Sachen kümmern wir uns, ja? Du kümmerst dich? Cool. Daniel hat gesagt, er wollte sich um die rechtlichen Sachen kümmern und die AG Technik hat gesagt, sie wollte das mit der Technik machen. Okay, du kümmerst dich. Kann den erst dauern, bis das dann drankommt, weil wir aktuell viel machen, aber ja, ist ja kein Ding, aber wir können den Antrag in der Form, glaube ich, sogar direkt abstimmen und das so annehmen. Ich glaube, der ist ja nur, der Landesvorstand will geprüfen und soll geprüft werden. Da können wir auf jeden Fall erstmal so problemlos annehmen und abstimmen. Wundervoll. Dann können wir das noch machen, falls jetzt kein Diskussionsbedarf mehr ist. Ja, lass uns schnell abstimmen. Ich muss leider schon wieder weg. Yay, okay, dann machen wir das. Fangen oben an. Ali? Dafür. Ed? Dafür. Carsten? Jo. Daniel? Jo. Ich bin auch dafür. Steffi? Ebenfalls dafür und weg. Bis dann. Tschüss. Bis gleich. Das wollen wir doch hoffen. Nee, sie kommt nicht wieder. Da steht, wenn wir sie brauchen, müssen wir sie anrufen. Ach ja, genau. Ja, gut. Ah, okay. Ich hab's auch gerade gelesen. Tada. Jetzt muss ich mal schnell wieder zu dem Antrag hüpfen. Zeile 366. Jo, super. Ich hab mir einfach meine Mumble-Taste, meine Sprechentaste auf den falschen Knopf gelegt. Eindeutig. Genau. Also, der nächste Antrag ist auch vom Lukas. Ticket 83375. Inbetriebnahme einer OnCloud-Instanz. Hallo, ich bin's wieder. Yay, hi. Also, was ist eigentlich OnCloud? OnCloud ist ein Dienst, der zu vergleichen ist mit dem eher bekannteren, aber kommerziellen und fest in amerikanischen Händen betriebenen Dienst Dropbox. Ich glaube, das sagt den meisten etwas. Das ist ein sogenannter Cloud-Dienst, in dem man Dateien unterschiedlicher Art und Weise hochladen kann. Das wird dann zentral auf Servern gespeichert. Es ist möglich, dort Verzeichnisse zu synchronisieren, also auf mehreren Endgeräten. Das heißt, wenn ich diese OnCloud eingerichtet habe auf meinem Handy, auf meinem Laptop und auf meinem Heimrechner zu Hause und ich schiebe da in ein Verzeichnis eine Datei, dann ist diese Datei automatisch auch auf allen anderen Geräten verfügbar und das ist ja, erleichtert so ein bisschen das Arbeiten, dann, wenn eben Dateien ausgetauscht werden sollen, wenn Dateien geteilt werden sollen mit anderen, mit der Öffentlichkeit, wie auch immer. Und ist eigentlich eine gute Sache. Wie gesagt, die meisten benutzen eben das kommerzielle Dropbox. Es ist zwar umsonst, aber wie gesagt, eben fest in amerikanischen Händen und mit einer eingebauten Schnittstelle zur NSA. Und das weiß man auch. Insofern ist es problematisch. Dieses OnCloud ist eine Open-Source-Lösung. Das heißt, es ist offen. Jeder kann das quasi selbst auf einen eigenen Server installieren und betreiben. Und es hat den Vorteil, dass eben alle Daten in dieser Cloud fest in der eigenen Hand sind, gehen nicht an irgendwelche kommerziellen Unternehmer, sondern bleiben wirklich unter der Kontrolle desjenigen, der das Ganze betreibt. Und ich finde, es wäre wirklich schön, wenn der Landesverband NRW es schaffen würde, auf den eigenen Servern solch eine OnCloud zu betreiben und das dann den Mitgliedern zur Verfügung stellen würde. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel unsere Kreativen die Möglichkeit hätten, dort Sachen hochzuladen, Bilder, Dateien, wie auch auch immer, das mit anderen zu teilen, das untereinander zu teilen, und gleichzeitig würden wir halt ein Open-Source-Projekt pushen und bekannter machen. Und ja, würden auch hier wieder, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, sowas anzuregen in Zusammenarbeit mit der AG-Technik, wieder ja, eine gute Sache machen. Das war es soweit von mir. Wenn es Fragen gibt, dann fragt. Ansonsten schätze ich mal wieder, dass die AG-Technik dazu was sagen möchte. Ja, ich würde dann auch mal noch kurz gerne was dazu sagen. Wir haben das auch schon in einer AG-Technik-Sitzung von vor 2 Wochen besprochen. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dieses Projekt auf jeden Fall erstmal zu eruieren und zu evaluieren, weil es sind noch ein paar Rahmenbedingungen daran geknüpft. Das gleiche wie bei dem Tor-Server, die rechtliche Situation, wir sind in dem Fall ein Dienstanbieter, und wir könnten eventuell auch dafür haftbar gemacht werden, wenn darüber zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen begangen werden durch File-Sharing. Es ist unmöglich für uns, das zu kontrollieren in erster Linie, und das wäre auch in dem Falle der Fall, ob wir dann nicht auch eine Abuse-Schnittstelle einrichten müssten. Bitte, lieber Vorstand, einmal rechtlich abklären, warum wir das Projekt genau evaluieren und oder beziehungsweise erstmal eruieren und evaluieren möchten. Hat folgende Gründe: Unsere Infrastruktur selber ist aktuell nicht dafür gedacht, solche großen Datenmengen auf Dauer zu speichern. Ich sag mal, wir hatten geplant mit 500 Megabyte pro User. Ich finde das aber auf Dauer vielleicht etwas wenig. Es ist die Frage, wie dieser Dienst angenommen wird bei den Leuten. Wir hatten uns erstmal vorgestellt, das Projekt, wenn wir es evaluieren, intern zu testen mit einigen Arbeitsgruppen, mit dem Vorstand, mit der Presse, mit der AG Technik. Dann in der zweiten Phase eine Closed Beta zu betreiben, wo wir eine Art Ausschreibung machen, wo die Leute sich anmelden können und das dann im kleinen Rahmen testen können, und dann erstmal eine Open Beta als dritte Phase des Projektes. Und dort ist das dann offen für alle NRW-Mitglieder. Die Frage ist halt auch, wie die Erstellung von Benutzerkonten da geregelt ist, also von Zugängen. Dieser Dienst ist erstmal nur für NRW-Mitglieder dementsprechend gedacht, weil wir wirklich nicht die Möglichkeit haben, die Mitglieder aus anderen Landesverbänden zu identifizieren. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, für alle Leute der Welt diesen Dienst öffentlich zur Verfügung zu stellen. Dann bräuchten wir nachher ein eigenes Rechenzentrum, so wie es Dropbox hat, und wir müssen halt schauen, wie stark der Speicherplatz wächst. Unsere Infrastruktur ist nicht für solch einen Dienst bisher ausgelegt, und im Vorfeld sollte dieser Dienst wachsen, sollte der Dienst wirklich bei den Leuten gut ankommen, dann ist mit weiteren Kosten zu rechnen in Form von Speicherplatz und natürlich Datentransfer. Okay, ich habe mal eine Frage an Lukas. Kennst du zufällig eine Landtagsfraktion, die so etwas betreibt? Ja, mir ist tatsächlich eine Landtagsfraktion bekannt, die das so betreibt. Das ist nämlich die Landtagsfraktion aus NRW. Die haben das im aktiven Einsatz und machen da ziemlich gute Erfahrungen mit. Und ich denke auch, dass bei der Evaluierung und auch bei der Erstinstallation und so weiter ließen sich im Bereich IT durchaus Synergieeffekte nutzen, wie man so schön sagt. Das hört sich ja gut an. Ja, darf ich noch mal was zu dem Abmahnrisiko sagen? Selbst wenn das passieren sollte, dass die Piratenpartei abgemahnt werden sollte, weil irgendwer was missbraucht, ich glaube, das könnte uns fast willkommen sein. Das Problem ist ja, es verursacht wieder Aufwand, und wer macht dann das Abuse-Handling, wenn der Dienst größer wird? Also die AG-Technik kann kein Abuse-Handling betreiben. Das ist ein unmögliches Ding. Oder wir stellen Leute dafür ein. Das ist dann eine Möglichkeit. Weil wenn wir haben mittlerweile so viele Dienste, wir haben leider immer noch nicht wirklich mehr aktive Mitglieder in allen Bereichen. Es ist schwierig in diesem Falle dann so ein Abuse-Handling zu betreiben. Deswegen sage ich ja, selbst wenn das zu einer Abmahnung kommen sollte, könnte uns das im Zweifel eher willkommen sein. Ich möchte die Anwaltskanzlei sehen, die das erstmal macht. Und wenn sie es macht, dann bewegen wir uns in einem Schadensfall von, jetzt einfach 1.000 Euro, 200 Euro mehr oder weniger. Aber das wäre in der Tat gut angelegtes Wahlkampfgeld, wenn man sich damit öffentlich auseinandersetzt. kommt wieder das Problem mit Polizei schraubt Storage raus oder möchte zumindest die Daten haben. Von daher sehe ich es auch, wenn man das auf unsere Hardware realisieren möchte, auch als notwendig an, dass man dann ein extra Storage sich irgendwo hinstellt. Und wenn das jetzt nicht nur in einem eingeschränkten Personenkreis bleibt. Und außerdem gibt es Anbieter von solchen Diensten auch in Deutschland, wo die Daten wirklich in Deutschland sind. Zum Beispiel, naja, ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Dienste, aber die gibt es auf jeden Fall. Wenn ich falsch liege, aber diese Benutzerkonten, wenn wir sowas machen würden und damit vielleicht auch erstmal im kleinen Rahmen anfangen, also sprich ausrollen nur an AGs, dann sind ja diese Accounts und auch später, die sind ja dann personenbezogen und da lässt sich ja dann auch herausfinden oder nachvollziehen durchaus, zu welcher Person der Account gehört, wo eben halt dieser urheberrechtsverletzende Content liegt oder nicht. Und ich denke auch, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass eben die Mitglieder, die an solchen Zugang beantragen, da auch entsprechend mit umgehen werden. Und weil es eben rückverfolgbar ist, weil diese Accounts personenbezogen sind, da das Missbrauchspotenzial sich entsprechend in Grenzen hält. Da stimme ich dem Maltes auf jeden Fall zu. Ich glaube nicht, dass unsere Server durch dieses System aus dem Rechenzentrum von einer Behörde rausgeschraubt werden, weil wir sind Dienstanbieter in dem Falle. Mir ist auch nicht bekannt, dass irgendeine Behörde zu einem Dienstanbieter hingeht, der das Ding betreibt, der dementsprechend auch, im Endeffekt sind es zu unseren Mitgliedern Verträge, die wir abschließen, also auch Haftung der Mitglieder. Das Einzige, was ich noch ein bisschen mit Skepsis sehe, ist, dass es schon mal vorgekommen ist, dass eine wirkliche Anschrift eines Mitglieds nicht wirklich den Daten entspricht, die also wirklich nicht richtig sind, diese Daten. Das heißt, in dem Fall muss der Landesverband überprüfen, sind die Daten denn auch korrekt? Darf ich das mal ganz kurz hier einbringen? Im Endeffekt ist die Problematik da doch die gleiche wie die, die wir im Wiki haben oder überall dort, wo man Dinge veröffentlichen kann oder unterbringen kann, ohne dass diese Sachen noch einmal vorher geprüft werden. Bislang haben wir damit, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gemacht. Und es kann natürlich sein, dass es mit einem leicht erhöhten personellen Aufwand zu bewerkstelligen ist, aber im Endeffekt hat es doch bislang ganz gut funktioniert. Oder sehe ich das falsch? Also ich höre immer die Bundes-IT sich darüber beschweren, dass irgendwelche Dateien ins Video hochgeladen werden. Ja, aber das bedeutet eben für die tatsächlich eben einen höheren Aufwand. Das meinte ich gerade eben, aber es ist ja nicht so, dass deswegen alle naselang die Staatsanwaltschaft vor der Tür stände, oder? Das ist bei dem eher unwahrscheinlicher, was auch passieren kann, dass man dann irgendeinen richterlichen Beschluss bekommt und dann sagt, hier, gib mal die Daten von dem Mitglied raus. Ja gut, das wäre dann zum einen ein richterlicher Beschluss, das heißt, das ist ja schon mal etwas. Und zum zweiten wären es die Daten dieses Mitglieds, das es eben betrifft, aber es würde nicht die gesamte Infrastruktur betreffen. Also, wenn Sie meinen, man kooperiert nicht, können Sie auch die ganze Kiste einsammeln. Das ist theoretisch möglich. Lennart, Fazit ist, ich bitte den Vorstand, das auch von der AG Recht oder von der Rechtsabteilung vom Landesverband überprüfen zu lassen. Ihr haltet das Ganze aber technisch für machbar? Das heißt, wir befürworten es sogar technisch, weil wunderbar. Wir denken, dass dieser Dienst ein wirklich willkommen bei unseren Mitgliedern ist. Ja, warte, eine Frage. Was ist denn, plant ihr das wirklich außerhalb der Partei zur Verfügung zu stellen? Nein, davon rate ich absolut ab. Wir können es auch wirklich nur in NRW zur Verfügung stellen, weil ich nicht wüsste, wie wir Mitglieder aus anderen Landesverbänden gegenprüfen sollen, ob die auch wirklich Mitglieder sind. Also mein Antrag beschränkt sich auch tatsächlich nur auf die eigenen Mitglieder. Also die Mitglieder des Landesverband NRW. Das soll kein parteiweiter Dienst werden und erst recht kein Dienst, der nach außen geöffnet wird. Sollte okay. Der parteiweit sein, dann muss der Vorstand tief in die Tasche greifen, weil wir da wirklich sehr viel Speicherkapazitäten benötigen. Innerhalb von NRW hält sich das im Rahmen. Da müsste man dementsprechend nur die gewissen Eckdaten abstecken. wie viel Speicherplatz jedes Mitglied zur Verfügung gestellt bekommt. Streng genommen müsste man rechnen mit der maximalen Mitgliederanzahl in Nordrhein-Westfalen. Ich gehe nicht davon aus, dass jedes Mitglied, was bei uns im Landesverband ist, auch wirklich diesen Zugang fordert. Ich denke mal, wir sollten uns daran orientieren nach vergebenen E-Mail-Adressen hier auf Landesebene. Selbstverständlich nach einer Evaluierung werden wir auf jeden Fall eine weitere Infrastruktur benötigen in unserem Rechenzentrum. Das heißt, weiteren Speicherplatz, weitere Festplatten und ein Storage unter unserem Hauptsystem, weil wir haben dann in unserem Blade Center keinen weiteren Platz mehr, um dort noch Festplatten hinzuzufügen. Und das aktuell vorhandene System ist auf diese Art von Dienst nicht ausgelegt. Okay, dann schlage ich mal vor, evaluiert doch erstmal und nimmt mal ruhig die 500 MB erstmal an pro Benutzer. Wenn ihr der Meinung seid, dass da erstmal, kann ich auch so sehen, erstmal auf Dauer etwas wenig, dann nimmt ihr halt erstmal die 500 für alle Benutzer des, oder für alle Mitglieder des LVs an. Dann passt halt erstmal so ungefähr, weil werden ja nicht alle benutzen. Und ja, im Prinzip evaluiert uns erstmal was zusammen, was wirklich tatsächlich auf uns zukommen würde. Also rein vom Aufwand her, von den Kosten her. Aufwand wäre halt hauptsächlich die rechtliche Seite, die bitte ich den Forschern abzuklären. Ja, und ich würde auch gerne nochmal besprechen, ob das vor dem Wahlkampf noch sein muss, wegen der Gelder halt. Also wir können diesen Dienst nach Rückmeldung von euch bezüglich der rechtlichen Lage, können wir den in Angriff nehmen, bei unserer Infrastruktur zu evaluieren. Wie gesagt, erst in einem Drei-Phasen-System, um halt auch mögliche Probleme vorher noch beseitigen zu können, um das System näher kennenzulernen, um das Verhalten des Systems zu bestimmen und weitere Informationen über dieses System zu erhalten, um halt damit vertraut zu werden. Und bis es dann zur dritten Phase kommt, und zwar öffentlich für alle Mitglieder, dann wäre der Punkt, wo wir sagen, ab da benötigen wir weiteren Speicherplatz in Form eines Storage. Ja, ich sehe jetzt aber auch nicht so, dass das Ganze jetzt unbedingt krampfhaft vom Wahlkampf angeschoben werden muss. Die Sache ist die, was ich mit Aufwand meinte, auch der, ne, auch mal zu gucken, was für ein wirklich personeller Wartungsaufwand und Betreuungsaufwand da halt im schlechtesten Fall meinetwegen halt auch hinterstehen könnte und sowas, einfach das irgendwie so ein bisschen mal abzuschätzen. Muss ja auch schauen, was für eine Datensicherheit möchte man dann garantieren. Da sind Eckdaten, wo wir uns noch drüber Gedanken machen müssen. Wir halten den Dienst auf jeden Fall nicht für hochsicherheitskritisch. Es ist wie eine Dropbox. Wir haften nicht dafür, sollte diese Daten aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein. Ich denke nicht, so. Ich denke nicht, dass sich das leider nicht mehr vor September realisieren lässt im Beta-Betrieb. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach muss das auch gar nicht. Das sollte man mit der nötigen Ruhe und langfristig machen. So, wenn jetzt aber nichts Neues ist, würde ich mal fast vorschlagen, da es sich auch nur ein Antrag in der Form handelt, dass Sie das prüfen mögen, diesen Antrag erstmal abzustimmen und dann alles Weitere über die Zeit dann zu klären. Genau, das wäre jetzt wieder mein Part, richtig? Ach, du bist wieder da, okay. Ja, ich hatte gerade mein Push-to-Talk kaputt gemacht, aber jetzt klappt's wieder. Okay. Yay. Okay, wir stimmen ab. Ali. Ich enthalte mich. Christian. Ich bin dafür. Carsten. Jo. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür und Steffi ist da zwar. Ist die denn da? Nö. Ja gut. Ist der denn jetzt damit angenommen? Weil wir sind nur vier Stimmen, aber es gelten die da sind, ne? Ja. Gut, dann ist der Antrag angenommen. Vier Stimmen, warte mal. Zwei, vier sind da sechs. Das müssen doch fünf sein. Ja, vier Stimmen dafür und eine Enthaltung. Ah, okay. Ja, ja. Ich war irritiert, weil vier Stimmen wäre zu wenig in der Gesamtheit. Ja, dann vielen Dank, lieber Vorstand, und vielen Dank auch für die Agitechnik. Schön. Und ich spreche jetzt die Vorstandssitzung. entschuldige mal kurz, nur zwei, drei Minuten. Okay, wollen wir dann eine kurze Pause machen? Jo, aber nur eine ganz kurze, bitte. Bis der Daniel wieder da ist. Jo. Weil sonst sind wir eh nicht beschlussfähig. Bin ich jetzt auch mal kurz da, wo Daniel auch ist. Gut. Schreibe ich jetzt ins Protokoll, Ali und Daniel gehen zusammen auf Toilette? Die gehen doch nur alle rauchen, hallo! Okay. Yay. Ist Ali auch wieder da? Noch nicht. Dann warten wir, bis Ali wieder da ist. vermisse ja irgendwie Gox hier also. Ach ja, vielleicht ist vermissen nicht so das richtige Wort. So. So, alle wieder da? Ali? Ja. Christian auch wieder auch da? Ja, ihr seid alle wieder da, ne? Schön. So. Dann machen wir weiter. Schön, also, der nächste Antrag ist ein Finanzantrag, das ist das Ticket 83152, Benzinfördermitteltopf, und der Antragsteller ist der Heiko. Da ja, bist du ja, erzähl ja. Was. Also es geht darum, dass die Piraten, die in ländlichen Gegenden wohnen, die sehr weiträumig sind, sehr hohe Kosten für Sprit haben, unter anderem auch mehrere hundert Euro. Wir hatten ja letztes Jahr auch so einen Fall gehabt, wo dann jemand irgendwie 500 Euro hatte aus dem Hochsauerlandkreis. Dass man da jetzt diesen Piraten einfach dann so einen Nottopf zur Verfügung stellt, dass sie auf diesen Kosten nicht ganz alleine sitzen bleiben, dass sie zumindest anteilsmäßig da eine Erstattung bekommen können. Und was machen wir mit denen, die in den Städten wohnen und für uns fahren? Die haben im Gegenzug zu denen, die ländlich fahren, die haben ja liegen ja mehrere, die haben nicht so viele nicht so lange große Strecken zurückzulegen, als die, die auf in ländlichen Gegenden für uns unterwegs sind. Die haben halt ein größeres Gebiet abzufahren mit Laternen, wo die Plakate aufhängen und wieder abhängen und das Material ranfahren. Während bei den städtischen, das ist etwas, ja, die haben nicht solche Strecken zu abzufahren und zu hinterlegen. Sehe ich ganz anders. Ich kann mich daran erinnern, dass wir jede oder jede zweite Nacht in der Stadt und auch über mehrere Städte hinaus die Plakate kontrolliert haben und abgefahren haben und wieder nachgehangen haben. Also die Verteilung der Finanzmittel für die Städte und Kreise ist ja auch nach der Größe des Kreises gerichtet und das schlägt doch eigentlich erheblich ins Gewicht bei der Finanzmittelverteilung. Insofern kann man eigentlich da schon von einer fairen, die Kilometer- und Reichweiten entsprechenden Verteilung der Finanzmittel sprechen, sodass eigentlich die Kreise gut auch dafür zumindest größtenteils selber aufkommen können. Ich sehe das ein bisschen anders. Also wie gesagt, es geht hier um Härtefälle. Es geht jetzt nicht um einen allgemein zugänglichen Topf. Es geht hier wirklich um Härtefälle, die dann durch solche Aktivitäten, die sie auch gerne machen, aber auch nicht dann in unnötigen finanziellen Nöten kommen. Also es geht hier ausschließlich um einen Topf für Härtefälle, der nicht ausschließlich aus von den LAFU Konto bezahlt werden soll, sondern wo vielleicht ein kleiner Betrag von dem LAFU als von mir auch als Spende reinkommt und dann halt auch regelmäßig für diesen Topf auch beworben wird, dass vielleicht auch Piraten da irgendwie 5 oder 10 Euro mal reinschmeißen. Es geht hier lediglich wirklich um die Härtefälle. Fände ich jetzt schwierig umzusetzen, muss ich sagen. Also ich kann es mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen. Ich habe jetzt eher, wie du das sagst, so das den Gedanken, eine Pledge zu machen. Ja, das ist ja so halt, dass man halt so einen Topf macht, den der LAFU von mir aus dann auch verwaltet, wo man dann halt auch dann für Web den dann sammelt und vielleicht auch der LAFU vielleicht mit einem Startkapital da irgendwie was reintut und dass man dann regelmäßig sammelt. Weil es ist für die Piraten, die wirklich in Gebiete wohnen, wo man wirklich schon vormittags sieht, wer mittags zum Essen kommt, durchaus doch schon eine finanzielle Härtebelastung. Ja, ich find's wirklich schwierig, also mir vorzustellen, wie das Ganze erstens gerecht verteilt werden soll und wie man so einen Topf, ja gut, könnte man über eine Pledge, ich weiß nicht, ob der Landesverband dann sagen kann, jo, wir tun da was zu. Was sagen denn die anderen dazu? Ich stelle mir auch die Frage, wie man das denn wirklich fair aufziehen sollte. Wer ist berechtigt? Nur die auf dem Land leben, die in Kreisen leben, die draußen sind. Es gibt auch Bedürftige, die helfen möchten, die in den Städten wohnen. Also ich finde die Differenzierung, dass es nur die sind, die auf dem Land wohnen, finde ich total falsch. Tut mir leid. Wenn ich nochmal eben mein Argument von vorhin mit Zahlen untermauern darf. Also zum Beispiel Bottrop bekommt aus der staatlichen Teilfinanzierung dieses Jahr einen Betrag von etwa 50 Euro für seine Fläche. Und der Kreis Coesfeld, der ja auch recht groß ist, 600 Euro. Und ich glaube, dass man da schon aus diesem Betrag, der dann den einzelnen großen Kreisen auch zur Verfügung steht, diese Beträge auch entrichten kann. Dafür sind die ja schließlich mal eingerichtet worden, diese Finanzschlüssel mit Fläche. Alex, auch dich bitte ich nochmal darum, wenn du hochkommst, erstmal fragen, ob du reden darfst und dann kurz warten. Im Moment geht's ja noch. von der Redeliste her. Ja gut, aber wenn das jeder machen würde, hätten wir eine abendfüllende Veranstaltung nochmal zusätzlich. Ja, ja. Ich bin doch hier Versammlungsleiter, wenn die hier böse Sachen sagen und einfach reden, dann kriegen die einen drüber. Aber im Moment, ich dulde das jetzt mal. So. Erzählt. Ich weiß, also keine Ahnung, also ich wüsste nicht, wie man das vernünftig und fair aufziehen sollte. Vor allem weiß ich nicht, ich denke jetzt auch an die Leute, die extra kostensparend eventuell möglichst versuchen, dann auch weitere Strecken zu, ja, hinter sich zu bringen, um eben nicht Benzin oder Tickets verbrauchen zu müssen. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie man das fair verteilen sollte, wenn man jetzt noch zusätzlich irgendwas aufmachen sollte. Das ist also keine Ahnung. Also mach's mal ganz platt damals bei den Kindern, die dann bin ich auch hier an einem Tag irgendwie 80 Kilometer mit dem Fahrrad rumgefahren, wo ich mir auch denken würde, ja, wenn das Geld zurückbekommst, kannst du ja mit dem Auto fahren. Also jetzt war jetzt auch doof vielleicht, aber. Also ich verstehe zumindest die Intention von Heiko, dass es da letztes Jahr Probleme gab, spricht ja eigentlich dafür. Aber wie das fair umgesetzt werden kann, da bin ich heute ehrlich gesagt überfragt. Ich fände es echt cool, wenn wir da eine Pledge starten könnten, ehrlich. Und Spenden sammeln. Das haben wir bisher im Wahlkampf noch sehr wenig getan. Und es wäre vielleicht eine Möglichkeit. Darf ich? Bitte? Die Idee, eine Pledge zu starten, hat durchaus Charme, aber die löst das Problem nicht, nach welchem Schlüssel verteilt werden soll. Also die Frage, um die ich es gerade drehte, war, wem steht das Geld denn eigentlich zu? Eine Pledge draus zu machen, würde das Problem nicht lösen. Das heißt, wie ihr das Geld eintreibt, ist Frage 1, ob es jetzt von Land kommt oder von Spenden oder wie auch immer. Wie ihr das Geld verteilt, ist Frage 2 und das solltet ihr, glaube ich, trennen. Das ist schlicht einfach. Das ist klar. Wie gesagt, das war jetzt auch erstmal so eine Idee, wie wir an das Geld kommen. Das ist gar nicht die Frage, Maja. Ja, Alex hat im Prinzip gesagt, dass wir die Kohle ja auch aus den Parteienfinanzierungsdings ziehen können. Meine Hauptfrage ist immer noch, wer ist berechtigt? Woran machen wir das fest, dass jemand aus diesem Fonds Geld bekommt? Ja, die Solskin hat eine Wortmeldung. Ich wollte nur kurz anmerken, dass wir uns morgen in einem erweiterten Kreis treffen, Koordinatorenseits, und das Thema Pledges auf dem Schirm haben, und ich bringe das da auch gerne nochmal in Rede, was jetzt hier gesagt wurde. Sehr cool. Genau, also wie gesagt, Verteilungsschlüssel finde ich auch schwierig. Darf ich einen Vorschlag machen? Bitte. Und zwar, wir könnten das doch genau wie in dem Schlüssel machen, den wir sowieso auch in der Satzung haben, einfach nach Fläche. Also die großen Flächenkreise bekommen dann halt einen größeren Anteil ihrer Fläche entsprechen und die kleineren halt einen kleineren Anteil. Und bis dahin ist das halt gedeckelt, was da aus diesem Pott ausgezahlt werden darf. Und das hilft zumindest schon mal einen großen Teil der Kosten der Mitglieder dann auch zu deckeln. Aber dann kommst du mit 500 Euro auch nicht weit fürs Land. Nee, aber wenn du eine Pledge aufmachst, dann kommst du da vielleicht doch nicht mehr weiter. Ja. Also es geht jetzt nicht darum, dass die jetzt 100% da kosten, weil andere tragen ja auch einen Eigenanteil dazu. Es geht hier echt, dass man so die Härtefälle vielleicht oft hat, weil wenn jetzt jemand ein wenig Einkommen hat und dann noch dann für die Piraten da mehrere 100 Kilometer abfährt, um da über Plakate auf und ab zu hängen, dann sollte das jetzt nicht ihn in finanzielle Schwulitäten bringen. Ganz kurz, aber dann, also ich glaube, das widerspricht sich. Also wenn auf der einen Seite sprechen wir von Härtefällen, auf der anderen Seite von einem Verteilungsschlüssel. Das passt ja so irgendwie nicht, oder? Ich würde auch noch was sagen, wenn ich da. Bitte. Ich würde da dem Alex zustimmen, so, weil ich denke, dass die Satzung etwas ist, was von den Mitgliedern beschieden worden ist. Und insofern finde ich das jetzt an der Stelle in meinen Augen die fairste und gerechteste Lösung. Der könnte ich mich auch anschließen. Okay. Der X-Pack ist im Raum. Möchte der was sagen? Der ist aber stumm gestellt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Vorschlag schon durchkam, aber was spricht denn dagegen, wenn die Kreise, die ja nun am besten selbst wissen, wer irgendwie vielleicht finanziell nicht so gut dasteht und wer sich auch irgendwie viel im Wahlkampf einsetzt oder so, das entsprechend aus ihren VKV-Budgets reinholen und dann beantragen als Budget für denjenigen? Erstmal gar nichts, aber wenn wir die Idee schon haben, dann können wir die auch durchspinnen. Ja, der O ist auch im Raum. Ja, ich finde so eine Härtefallregelung nicht umsetzbar, weil wie will man nachvollziehen, wer was für Einkommen hat? Soll er sein Einkommen offenlegen? Soll dann eine Einkommensüberprüfung stattfinden? Macht keinen Sinn. Ja. Ich glaube, ja, das ist immer so, die Piraten, die geben ja so immer so einen gewissen Vertrauensvorschuss. Weil wenn man das jetzt mal in Konsequenz zu Ende denkt, dann müsste man ja dann auch irgendwann mal dann noch anfangen zu überprüfen, wer berechtigt ist, ob die Leute überhaupt berechtigt sind, den geminderten Parteibeitrag zu zahlen, nur zahlen zu müssen, zu dürfen. Da heißt es ja auch, wir geben den Mitgliedern da den Vertrauensvorschuss, dass sie das nicht missbrauchen. Wie sieht das denn aus? Könntest du dich mit dem Gedanken anfreunden, dass wir diese Härtefallgeschichte da einfach mal rauslassen, dass wir die VKVs oder KVs oder wie auch immer dazu auffordern, das eben aus ihren eigenen Mitteln selbst zu begleichen, beziehungsweise dann bei uns dann zu beantragen und wir gleichzeitig so einen Pledge starten und das dann eben auch wiederum nach dem bekannten Schlüssel dann eben ausschütten würden als ja, Zusatzleistung praktisch zweckgebunden. Da kann ich mich von Herzen mit anschließen, weil dadurch auch der Kreis der Empfänger erweitert werden könnte, ne? Ja, andere Möglichkeit sehe ich jetzt aber auch nicht. Also ich finde die Lösung jetzt gut. Also ich kann damit, also ich finde das die Lösung voll okay. Gut. Wollten wir das etwa abstimmen? Ja. Also entweder müssen wir jetzt einen neuen anderen stellen, weil in der gibt das ja nicht so her, oder machen wir das einfach. Dass Christian sagt, okay, der nimmt sich dem an und macht das. Ja, also mir ist das egal, ob ich dafür einen neuen Antrag stelle oder ob wir da den vorhandenen entsprechend abändern. Der Antragsteller war damit ja offenbar einverstanden. Insofern könnten wir natürlich auch den vorhandenen abändern. Mir ist das egal. Also ich finde, wir können den einfach abändern, dann haben wir ihn. Ja, dann mache jemand. Würde ich machen, bin aber nicht im Pad. Ich sehe gar nicht, was da passiert. Also ich habe noch immer keinen Zugang. Björn, kannst du da Mitglieder freischalten im Pad, beziehungsweise würdest du das machen? Ja, aber das Pad ist ohnehin gerade offen. Ah ja, okay, inzwischen ist es das, Entschuldigung. Ah, okay, super, danke. Ich hatte jetzt noch die ganze Zeit auf eine Genehmigung gewartet, okay. Jo. Christian, schreibst du die neue Version? Sonst mache ich eben. Ja, mach schon mal eben, ich muss mich noch kurz orientieren hier. Zeile 424. Jo, okay. Ich nutze die Pause kurz mal. Lukas, falls du mich noch hören solltest, sieh mal bitte deine Twitter-DMs. Sichte. Hat der Verteilerschlüssel einen bestimmten Namen? Wie das Geld verteilt wird, gibt es da eine Bezeichnung für? Das ist Anhang B, ne? Der Finanzordnung, meine ich. Ja. Danke. Ich würde die Diskussion übrigens gerne ein bisschen straffen, weil wir schon wieder sehr spät haben und da noch einiges auf uns zukommt. Ja, es sind nur drei Anträge, ist nicht mal viel. Der Rest ist Umlauf fast nur. Ach so, ja, richtig. Wir wollten ja Umläufe machen. Wir haben Umläufe gemacht. Jo. Fertig. 426 steht der Satz, den ich eingetragen habe. Den ersten Teil habe ich gleich gelassen. Super. Dankeschön, ja, lieber Björn. Danke. Da steht jetzt Folgendes. Der Landesverband öffnet einen Spendentopf, welcher mittels Pledge gefüllt werden soll. Die Verteilung der dort gesammelten Gelder erfolgt gemäß der Größe der Gebiete über den Verteilerschlüssel. Siehe Anhang B der Finanzordnung. Das ist ein neuer Satz und der gefällt mir gut. Dann stimmen wir darüber ab. Jo. Juhu. Huch, Moment. Musst ihr euch kurz wieder suchen hier, Mumble, meine Liste. Genau, Ali. In der Form ja. Wunderbar. Ed. Och ja. Carsten. Jo. Daniel? Ja. Ich bin auch dafür. Damit ist der Antrag angenommen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Vorstand. Gerne. Wer kümmert sich schon? Genau, Pledges starten. Hat das schon mal jemand gemacht? Also ich habe selber darin auch keine Erfahrung, deswegen bin ich gerade so still. Okay. Solzken, du möchtest etwas sagen? Ja, was ich eben schon sagte, also wir haben da auch, der Thomas bei uns ist dafür zuständig, der hat auch schon einige Gespräche geführt mit Lukas und der hat da auch relativ geplant und hat auch weitere Gespräche geführt, auch auf Bundesebene, habe ich für meinen Teil auch und wie gesagt, ist morgen auf der Agenda und wir haben das im Blick und geben euch da auch gerne nochmal Rückmeldung, was wir dazu morgen irgendwie beschließen oder entscheiden, können wir euch gerne nochmal eine Mail schreiben. Das wäre super. Das wäre super, vielen Dank. Dann warten wir die Mail ab und dann setzt sich einer den Hut auf. Notfalls mache ich es. Haha. Okay. Ja gut, wenn mir das einer mit den Pledges irgendwie mal zeigt, wie man das irgendwie macht, dann würde ich das auch übernehmen. So ist es ja nicht. Aber dann warte ich jetzt auch erstmal die Mail ab und ja. Kriegen wir hin. Genau, müssen wir nur im Blick behalten. Schreib die beiden einfach mal da rein. Dann ist das fest. Yay. Genau. Ach ja, kriegen wir hin. So, dann machen wir weiter. Und zwar haben wir da einen Antrag zur Unterstützung des Free Music mit Ausrufezeichen Contest 2013 als CD-Pate. Der Antragsteller ist Daniel Sann. Ist Daniel Sann da? Nein. Ja, ganz einfach. Der Musikpiraten MV macht wie jedes Jahr gerade wieder seinen Free Music Contest mit, wo dazu aufgerufen wird von CC-Musikern und Künstlern. Ja, Musik unter freier Lizenz bereitzustellen und einzureichen. Das Ding läuft jetzt zum 5. Mal. Letztes Jahr war auch jede Menge internationaler Kram dabei. Hat dementsprechend schon eine relativ große Reichweite. Schirmer ist dieses Jahr der Sänger von den Dope Stars. Da komme ich gleich dazu, Schrabi. Ja, und im Prinzip haben wir die Möglichkeit, den Verein da oder die Aktion dahingegen zu unterstützen, dass wir als CD-Pate auftreten und quasi CDs schon mal bei denen abnehmen, die dann im Anschluss der Aktion gepresst werden. So, und weil ich da Steffi und Daniel nochmal reingeschrieben hatte, weil wir bereits vorher da drin standen und ich Steffi ursprünglich mal gebeten hatte zu fragen, ob die 1000 Euro irgendwie ein Problem dafür wären, deswegen habe ich das dafür gerade wieder ergänzt, wie es ursprünglich mal im Ticket schon der Fall war. Also Steffi sagt, das Geld ist dafür vorhanden. Ja, Steffi hat als erstes dann dafür gestimmt, deswegen... Ja, klingt gut. Gibt es eine Möglichkeit, so eine CD zu bekommen? Also das Ganze wird eh noch ein bisschen dauern. Die Aktion selber läuft bis zum 31. Juli. Unterstützen oder wie auch immer kann man das Ganze bis zum 31. August. Das heißt, das wird erst eh irgendwann nach dem Wahlkampf letztendlich gedruckt werden und dann verteilt werden. Und bis dahin können wir uns auch mal Gedanken darüber machen, wie das dann versendet wird. Ja, klingt gut. Was machen wir mit den Dingern? Daniel? Ah, die kann man verteilen. Damit kann man bewerben, die ganze gute Sache bewerben. Freie Kultur bewerben. Das wären 400. Okay, 400 Stück. Also krieg mal weg. Ich habe es ja die letzten 2 oder 3 Jahre ja auch schon mal gemacht, die zumindest immer, hier in Neuss habe ich mir immer so einen 20er-Packen, hatte ich immer ne, durch örtliche Lokals, Gaststätten, den ganzen Kram gezogen. Ist ein schönes Ding, um mit den Leuten, mit den Betreibern auch immer noch vor Ort auf das Thema zu sprechen zu kommen. Allein dafür bietet sich das schon mal ganz gut an sogar. Gut, du kümmerst dich um die Verteilung dann, ja? Ja, klar. Müssen wir noch mehr diskutieren? Ich sehe Solzkin im Sprechenraum. Bist du da noch, weil du etwas sagen möchtest oder weil du gerade noch warst? Ich habe es vergessen runterzugehen, sorry. Ich gehe runter. Dankeschön. Genau, wollen wir es abstimmen? Gibt anscheinend keine Fragen mehr. Schön, dann machen wir das. Ali. Dafür. Christian. Dafür. Carsten. Jo. Daniel. Nein. Ja gut, ich bin dafür. Ebenso. Oh, Steffi, du bist wieder da. Aber ihr wart ja vorher dafür, das stimmt. Gut, dann ist der Antrag angenommen. Genau, dann sind wir weiter bei dem Ticket 83545, Telefon- und Internetanschluss für Satellitenbüros des Landesverbandes. Antragsteller ist ein gewisser Ed. Ja, und ich hoffe, ihr habt euch den schon mal angeguckt. Also es geht im Wesentlichen eben darum, dass die Satellitenbüros eine angemessene Internetverbindung beziehungsweise einen Telefonanschluss benötigen und die AG Technik da auch schon dann mal das an die vorhandene Telefonanlage dann sinnvollerweise anschließen sollte, beziehungsweise dann vielleicht auch ein paar Angebote mal raussuchen kann, wie die am besten anzubinden sind, wie da die Möglichkeiten überhaupt sind und was da der Bedarf ist, das einmal festzulegen und danach könnten wir uns dann richten, um das Ganze dann einzurichten. Ich halte das für zwingend geboten, denn es ist nicht sinnvoll, Satellitenbüros zu errichten, die dann keinen Internetanschluss haben oder dann denjenigen, die dann dort für uns arbeiten, dann auch noch aufzuerlegen, auf ihre eigenen Kosten einen solchen Anschluss zur Verfügung zu stellen. Ich würde gerne diesen Antrag unterstützen. Und zwar hat das folgende Gründe. Je nachdem, welchen Standort man hat, ist es unterschiedlich, welche Internetanbieter man nehmen kann. Manche sind teurer, in einigen Regionen, weil sie die letzte Meile von der Deutschen Telekom anmieten müssen, beziehungsweise die Infrastruktur der Telekom auch noch weiter als die letzte Meile benutzen müssen. Und manche Anbieter sind günstiger in einigen Bereichen, da sie dort eigene Infrastruktur haben. Meine Frage vorweg wäre, um wie viel Satellitenbüros sprechen wir aktuell? Generell wollen wir ein Satellitenbüro pro Regierungsbezirk plus das Ruhrgebiet. Es könnte aber auch sein, dass es ein, zwei mehr werden. Okay, gut. Das halte ich auf jeden Fall für machbar. Generell ist es wichtig, dass die nicht alle auf einmal kommen, weil dann haben wir gar kein Personal dafür. Wenn wir eins nach dem anderen abarbeiten könnten, also ich weiß auch nicht, ob da aktuell schon konkreter Bedarf besteht. Ja, aktuell schon. Kannst du mir, nee, danke, also wie gesagt, deshalb würde mich jetzt halt interessieren, ob ihr schon eine konkrete Zahl habt, welche akut jetzt einen Internetanschluss vor Ort benötigen. Ja, sag du ruhig, du weißt es mit Sicherheit noch genauer. Nee, ist okay, die haben sich ja schon bei dir gemeldet. Ja, also ich weiß von Krefeld, dass sie auf jeden Fall einen Internetanschluss und einen Telefonanschluss benötigen. In Aachen weiß ich, dass die erstmal da noch versorgt sind. Und bei den anderen, die wir jetzt aktuell schon haben, weiß ich nicht, wie weit die sind. Okay, gut. Ja, also generell ist es ja auch so, dass so ein Anschluss vielleicht nicht von heute auf morgen verfügbar ist. Diesen Antrag hast du selbst noch eingereicht, Timmy, wir die ja an die Telefonanlage anschließen möchten. Ja. So, und in dem Zusammenhang wäre es natürlich ganz sinnvoll, dass wir das möglichst früh dann eben auch machen können, denn angerufen werden wir vermutlich eher im Wahlkampf. Ja, das heißt also, es wäre schon verhältnismäßig zeitnah, ohne dass ich jetzt da Konkreteres sagen kann. Puh, also je nachdem, wie viele Satellitenbüros sind, kann ich euch jetzt schon sagen, dass das bis zum Ende des Wahlkampfes sehr knapp an Zeit wird. Wir haben sehr viele Projekte. Das werden wir nicht alleine alles durchführen können. Also wir können zum Beispiel nicht vor Ort die Konfiguration vornehmen, dieser Anschlüsse. Das kriegen wir zeitlich gar nicht hin. Das Einzige, aber wir sind alle noch berufstätig und können uns nicht 24 Stunden nur auf die Piratenpartei NRW konzentrieren. Timmy, du musst jetzt keine Rechenschaft für ablegen. Ne? Und wie gesagt, ich befürworte deinen Antrag. Ich finde das gut, dass du auch uns fragst, weil wir haben, oder bestimmt einige von uns haben mit diesen, auch mit einigen Anbietern öfter zu tun, wissen auch, welche Voraussetzungen vorhanden sein müssen, bevor man einen Internetanschluss beantragt, beziehungsweise einen Festnetzanschluss. Wir können die unsere Telefonanlage im Rechenzentrum, können wir da eine Anbindung dran machen. Bei den meisten Internetanschlüssen sind halt auch Telefonnummern mit bei, lokale Telefonnummern, aber das ist natürlich komplett unabhängig von unserer Telefonanlage. Unsere Telefonanlage kann halt überall benutzt werden, weltweit, wo wir mit unserem SIP-Protokoll oder einem Tunnel durchkommen. Und deshalb war das ja auch angedacht vom Landesverband aus. Wir haben halt 20 Leitungen im Rechenzentrum. Wir müssen halt dementsprechend jetzt nur noch den Vertrag einreichen. Den hatte ich euch ja zugeschickt. Und dementsprechend können wir maximal 20 Gespräche gleichzeitig führen. Ich denke mal, dass es erstmal ausreicht. Wir haben natürlich einen Fax-Server dort noch für den Landesverband und noch bisher 5 Mumble-Bridges. Das heißt, im schlimmsten Falle haben wir dann nur noch 14 Leitungen zur Verfügung zur Telefonie, sollten alle Mumble-Bridges belegt sein und gleichzeitig ein Fax reinkommen. Ich denke aber immer noch, dass es ausreicht, weil ich mir aktuell nicht vorstellen kann, dass 14 Leitungen gleichzeitig direkt immer belegt sind. Und sollte dann Engpass entstehen, kriegen wir das selbstverständlich mit und werden im schlimmsten Fall auch darauf aufmerksam gemacht und können dementsprechend auch beim Vorstand noch weitere Leitungen, also das ist kein Kostenfaktor. Ich würde es gerne am Montag noch mit den Rest der AG-Technik besprechen, wie die zu dem Thema stehen, wer uns dabei unterstützen kann, ob da auch Leute noch innerhalb der AG-Technik sind, die die Kompetenz dafür haben, wovon ich ausgehe, und die dementsprechend auch, noch die Zeit und ihre Projekte nebenbei noch machen können, also ob das zeitlich bei den allen passt. Gut, aber es wäre machbar. Gut. Vika, du bist im Sprechnor. Möchtest du etwas sagen? Nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich da oben bin. Huch, okay. Katze ist über die Tastatur gelaufen. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Genau, Diskussionsbedarf. Nicht, oder alle schüchtern? Nein, also für mich ist das schon alles sehr einleuchtend. Ja, also ich kann das auch nur unterstützen, was der Christian eben gesagt hat. Ich finde das notwendig, dass die Büros vor Ort nicht zusätzlich noch mit den Kosten für Telefon und Internet belastet werden. Wir haben schließlich die Satelliten auch gewollt und dann sollten wir auch ja in Gänze dafür sorgen, dass die funktionstüchtig sind. Und gerade im Wahlkampf ist die Erreichbarkeit ja notwendig und auch der Internetanschluss ist ja auch genauso notwendig. Ich bin im Moment nicht so gut im Reden. Ich sollte das lassen. Also wir können von der AG-Technik aus überprüfen technische Möglichkeiten an der Adresse und dementsprechend wirtschaftliche Lösungen in Form des jeweiligen Anbieters. Da wir immer noch nicht die Mengen erzielen werden, um halt wirklich große Rabatte, besonders bei diesen kleinen Anschlüssen zu kriegen, macht es auch in erster Linie nicht unbedingt direkt Sinn, alles zu einem Anbieter zu gehen. Wir müssen das eruieren, was wir für Möglichkeiten haben. Ich würde trotzdem empfehlen, einen Anbieter zu nehmen, der relativ weitläufig vertreten ist, der die Möglichkeit hat, wo DSL verfügbar ist, zu schalten. Da werden wir uns noch drüber auseinandersetzen, welche Möglichkeiten es da gibt, damit wir nicht überall einzelne DSL-Verträge haben. Meine einzige Frage ist noch, wie stellt ihr euch das denn vor, wenn wir dazu kurz ein Statement abgegeben haben, das ist möglich, das können wir machen, das ist also, das sind die Rahmenbedingungen, die wir hier haben, die Gegebenheiten, die wir hier haben. Müssen wir dann den Antrag an den LAFO stellen für Finanzen etc. oder ist das dann schon alles geklärt? Die Sachen werden mit den jeweiligen Satellitenbüros geklärt. Das heißt, wir würden dann im Prinzip immer konkret für die Sachen anfragen, die anstehen, und würden dann eure Expertise da eben abwarten, bis wir dann selbst das in Angriff nehmen. Wenn ihr natürlich sagt, ihr würdet das gerne machen, weil ihr so viel Manpower gerade übrig habt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Davon gehe ich allerdings mal jetzt gerade nicht aus. Ich denke mal, das Beste ist, wir besprechen das am Montag in unserer Sitzung und geben euch dann ein Feedback. Aber generell befürworte ich diesen Antrag. Gut. Wollen wir den dann so abstimmen? Jo. Ich höre. Okay, dann fangen wir mal unten an bei Steffi. Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Daniel? Gerne. Carsten? Jo. Christian? Dafür. Und Ali? Dafür. Wundervoll. Dann machen wir weiter und zwar mit einem weiteren Finanzantrag. Der hat den Titel Bereitstellung für Finanzmittel oder von Finanzmitteln für Dokumentenscanner. Und zwar ist der Antragsteller der Timmy. Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht und hatte eure Aufgabe dementsprechend eruiert, was da durchgeführt, was angefordert wurde. Und zwar wurde ein Dokumentenscanner von der Claudia beantragt. Ihr habt dann dafür das passende Gerät auf die AG Technik verwiesen. Wir haben uns damit schlau gemacht. Da wir ein Gerät gesucht haben, was betriebssystemunabhängig ist, also in dem Falle Windows, Mac und Linux unterstützt. Besonders Hauptaugenmerk war hier auf die Linux-Kompatibilität. War auch im Endeffekt die Auswahl nicht besonders schwierig, weil es kaum Geräte in diesem Preissegment gibt, welches Linux-kompatibel ist. Es gibt drei Hersteller, die hauptsächlich Dokumentenscanner herstellen, die in dem Markt auch sehr groß vertreten sind. Das ist einmal Fujitsu, das ist Canon und das ist Brother. Die sind dort breit aufgestellt. Brother ist der einzige Anbieter, der auch funktionierende Treiber hat. Bei Canon und Fujitsu ist die Linux-Unterstützung eingestellt worden. Ich habe mir einige Geräte von anderen Herstellern angeschaut und musste feststellen, dass es doch teilweise sehr großes Gebastel ist, um überhaupt die nicht kompatiblen Geräte immerhin mit Schwarz-Weiß zum Laufen zu bekommen. Und habe dann auch über dieses Gerät nachgeschaut und habe festgestellt, dass es unter Linux gar kein Problem ist, das Gerät zum Laufen zu kriegen und es auch vom Browser direkte Treiber dafür gibt. Also ich befürworte dieses Gerät, was Claudia wirklich dabei hilft, unsere Dokumente zu organisieren und halt weniger Arbeit kostet. Gut, sind noch Fragen da? Oder Diskussionsbedarf? Nein, ich möchte nur sagen, dass ich das gut und notwendig finde, damit das für den Bunker und die Dokumente zügiger und ordentlich vonstatten geht. Ja, gut, dann stimmen wir ab. Ali. Dafür. Ed. Dafür. Carsten. Ja. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür und die Steffi auch. Juhu. Gut, dann damit ist danke. Der Antrag angenommen. Bitteschön. Und ich werde mich mit Claudia zusammensetzen, um das mit ihr schnellstmöglich zu installieren. Wundervoll. Super. Danke dafür. Dann haben wir jetzt den Antrag, den wir gerade eingefügt haben, den mit dem Titel oder mit der Ticketnummer 83605, Zuschuss für PK13. So, Gian ist ja auch schon oben. Hallo. Soll ich mal loslegen? Bitte. Hallo. Also, wir haben heute recht kurzfristig einen Finanzantrag eingereicht, um das, um die Finanzierung für die Potsdamer Konferenz herzustellen. Der Hintergrund ist ein massiver Kommunikationsfuck-up und zwar kurz umrissen. Voriges Jahr hat die AG Außenpolitik einen relativ großen Batzen Spende bekommen. Der wurde uns zwar zur Kenntnis gegeben, aber die Zweckbindung der Spenden wurde uns nicht ordentlich kommuniziert. Die Zweckbindung lässt es allerdings nicht zu, dass wir die Spenden für die PK13 einsetzen. Das heißt, wir haben jetzt, und das hat sich jetzt heute Morgen wirklich ergeben, momentan noch ein Finanzierungslauf. Dieses Finanzierungslauf ist nicht besonders groß und wir gehen aktuell davon aus, dass wir das noch schließen können mit weiteren Teilnehmern, aber wir sind aktuell noch nicht sicher. Ich im Zeile 5. Justier bitte kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber justier nochmal dein Mikro oder sowas neu. Du bist gerade erschreckend leise und weg gewesen. Geh sie immer weiter weg. Besser hier wieder? Ja. Gut, ich versuche das mal häufiger mit dem Push-to-Talk loslassen. Also, ich habe in Zeile 548 ist jetzt mal kurz die Kalkulation aufgesetzt. Also wir haben Rücklagen vom letzten Jahr, wir haben eine Teilnehmergebühr und aktuell, es rutscht irgendwie immer, aktuell etwa 1.400 Euro Einnahmen und 1.700 Euro Ausgaben. Wir gehen davon aus, dass die Einnahmen noch mehr werden und wir dieses Geld nicht in Anspruch nehmen müssen, was wir jetzt gerne bei euch beantragen. Sicher sein können wir aber nicht, deswegen möchten wir uns jetzt gerne ein bisschen finanzielle Sicherheit generieren. Wollt ihr mehr wissen? Okay, gibt es denn Fragen aus der Runde? Irgendwie werde ich mit dem Antrag nicht warm. Ich verstehe das Ganze drumherum. Aber mach mal weiter. Kurze Unterbrechung. Es hat gerade einige Hüpfer im Protokoll gegeben. Ich habe das jetzt sicherheitshalber mal eben kurz für Außenzuruf gesperrt. War das einer von euch? Nur, dass ich weiß, was da passiert ist. Ich habe nur die Zeilen hüpfen sehen. Das heißt, oben ist irgendwas geändert worden. Nee. Nein. Okay, ich lasse das jetzt erstmal aufgesperrt stehen. Ich habe gerade den Antrag versucht reinzuschieben, habe aber gesehen, dass die falsche Zeile war, wo ich vorhin in den Chat geschrieben habe zu den Tickets für den Piratenbus. Ja, aber du kannst doch da nicht einfach rumfummeln. Wieso schiebst du Anträge da rein? Okay, dann fordert mich bitte auf, wenn es soweit ist. Das verstehe ich jetzt gerade im Moment überhaupt nicht, Harald. Ja, können wir gleich diskutieren, wenn wir mit dem Antrag durch sind. Ja. Dann okay. Weiter mit dem Antrag. Also, was die Potsdamer Konferenz angeht, ist das eigentlich eine sehr wichtige Konferenz für uns Piraten, die auch medial sehr gut angekommen ist bisher und deswegen bitte ich euch, das Ganze dann eben nochmal zu überdenken und auch ernst zu nehmen dementsprechend. Ich finde es ein bisschen unglücklich gelaufen, dass wir das einfach so zwischengeschoben bekommen. Das muss ich selber auch zugeben. Das, ja, ich weiß, das ist total dumm gelaufen. Dadurch, dass es aber auch heute früh bei uns so richtig aufgepoppt ist, ging es leider auch gar nicht eher. Also das, ja, Kommunikationsvergabe einfach. Wie groß ist denn der Spendenauflauf bis hierher? Wir haben keine Spenden generiert, wir haben Teilnehmergebühren von 20 Euro pro Person und bisher haben wir knapp 50 bestätigte Einnahmen, bestätigte Anmeldungen und entsprechend dann knapp 1.000 Euro Einnahme darüber. Und ihr rechnet, dass die anderen 50 Teilnehmer oder eventuellen Teilnehmer da noch mitmachen werden. Also sprich, das, was ihr dann wieder generieren würde das dann wieder an uns zurücklaufen, oder? Also momentan gehen wir davon aus, dass wir, ich fange mal anders an, wir hatten im letzten Jahr 100 Teilnehmer. den Wert müssen wir nicht zwingend erreichen, um kostendeckend zu arbeiten. Es reichen auch so, weiß ich nicht, ich glaube, die 70 würden schon reichen. Ich gehe davon aus, dass die noch kommen. Wir haben ja auch noch Rücklagen aus dem letzten Jahr und momentan sieht es so aus, dass wir unsere Kosten, die wir jetzt vorschießen müssen, erstmal selber decken können. Wenn, dann würde es sich ergeben, dass wir im Nachgang, wenn wir Zweifelsfall doch ein Ding drin haben, dann herkommen und dann gern den Rest dann noch über euch abrechnen würden. Es ist jetzt aber kein Vorschuss. Es würde erstmal nur quasi als Backup dafür dienen, dass wir dann noch 3-4 auf der Rechnungen haben zum Schluss. Quasi eine Ausfallbürgschaft. Ja, eigentlich schon, ja, genau. Was sagen denn die anderen Vorstandskollegen dazu? Ja, an sich kein Problem von meiner Seite. Also ich hätte jetzt da jetzt nicht so Einwände. Carsten, du hattest gerade gesagt, du siehst das noch kritisch? Ich habe gesagt, ich wäre mit diesem Antrag nicht warm. Ich werde mich halt enthalten bei der Abstimmung. Das ist ein Bundes-AG, ne? Bundes-AG, ne? Gute Frage. Wart ihr eigentlich damit auch schon beim Bund? Oder habt ihr es zumindest auch mal versucht? Nein, bisher nicht. Also der Werdegang, dass dieser Antrag jetzt hier gelandet ist, war auch im Grunde nur, dass ich heute früh festgestellt habe, also wie gesagt wirklich heute früh um 7, festgestellt habe, wir haben dieses Loch und dann einfach mal spontan an die Schatzmeisterei NRW geschrieben habe, von wegen, wie können wir damit umgehen. Die hat umgehend reagiert und das hat sich dann so ein bisschen zum Selbstläufer entwickelt und jetzt sitze ich hier. Also bisher nicht, nein. Okay, eine Frage. Könnten wir uns das Geld vom Bund holen? Nein. Wie sollten wir das tun? Also mit welcher Begründung? Ja, hast ja recht. Ich habe insofern hier damit auch Bauchschmerzen, weil das ja eigentlich eine Bundesveranstaltung ist. Andererseits haben wir ja auch für die QueerCon die Sachen beim Bund einreichen müssen und konnten die hier nicht in NRW einreichen. Vielleicht wäre das für euch auch der bessere Weg. Grundsätzlich ja. Ich kann natürlich nicht sicher sein, dass der Bund da was zuschießt. Und wir sind momentan ein bisschen... knapp in Zeit, also in anderthalb Wochen ist die Veranstaltung schon. Wäre es denn für euch eine Möglichkeit, dass ich jetzt sage, ich versuche es beim Bund und wenn das nicht klappt, dann das bei euch in Umlauf zu kippen? Also einfach damit wir das zeitlich irgendwie auf die Reihe kriegen vor der Veranstaltung? Also wenn wir das als Ausfallbürgschaft gestalten, dann treten wir eh nur in Kraft für den Fall, dass ihr das Geld nicht von anderen Seiten bekommt, sei es durch Spenden oder durch den Bund. Insofern denke ich, würde ich das für den gangbarsten Weg halten. Das heißt jetzt, nur dass ihr es versteht, das heißt, ihr könnt dem jetzt zustimmen, wir gehen nochmal zum Bund und wenn wir das Geld vom Bund kriegen, dann müsst ihr gar nichts machen, aber habt ihr mir trotzdem zugestimmt und das ist trotzdem sauber. Also ich persönlich würde es bevorzugen, wenn wir das als eine Ausfallbürgschaft gestalten und dann wäre es de facto genau so, wie du gesagt hast. Vorausgesetzt, dass die anderen Vorstandsmitglieder das natürlich auch so sehen. Guck mal, links unten ins Mammel. Hat der Alex nicht Unrecht. Ich mache hier gerade noch andere Dinge. Moment. Ja, aber der Bund weiß bei auch ganz genau. Mir steht ja gar nichts. Ja, egal. Da das eine Bundes-AG ist, weiß der Bund aber auch, dass sie die Ersten sind, die darüber zu entscheiden haben. Also wir von den Quiraten werden auch zuerst zum Bund gehen, egal mit was, bevor wir nach NRW kommen würden oder Baden-Württemberg oder sonst wohin. Der Alex setzt anders an. Der Alex meint, wenn wir eine Ausfallbürgschaft geben über den Betrag, der da fehlt und der Bund erfährt es und das wird er, dann würde er oder könnte er sich zurücklehnen und sagen, nein. Und wüsste genau, diese Veranstaltung würde nicht platzen, weil diese Bürgschaft da ist. Ja, den Winkelzug habe ich ja verstanden. Keine Ahnung. Was machen wir? Scheiß drauf. Wie gesagt, lasst es diese blöde Bürgschaft geben. Das Ding soll ja stattfinden. Wenn der Bund so scheiße ist und diesen Winkelzug macht, um 300 Euro zu sparen, dann hat er einmal mehr bewiesen, wie doof er ist. Und das Ding läuft trotzdem. Ich scheiß da drauf. Also ich habe halt trotzdem nicht so das Gefühl, weiß ich nicht, Macht stimmt ruhig ab. Ich werde mich enthalten, aber lass uns diese Ausfallbürgschaft einfach abstimmen. Und wenn der Bund es erfährt, soll es erfahren. Egal. Plus eins. Maja, dann... Auch von mir. Dann frag uns. Genau, dann stimmen wir ab. Ali. Moment. Okay. Ist das Ding jetzt eindeutig als Ausfallbürgschaft formuliert? Es steht da schon in der drin. Ich kann es aber auch gerne noch in den Antext reinschreiben. Das wäre auch kein Problem. Also ganz unten steht Anmerkung des Vorstands, Ausfallbürgschaft. Ich denke, das reicht so, oder? Kannst du damit leben, Daniel? Der ist schon tot. Nö, also da weiß ich, also ich hätte es gerade gerne oben im Antrag stehen. Jetzt bin ich doppelt verwirrt. Reden wir jetzt über 500 oder 300? Also rein formell einfach nur. Steht drin, ich habe es oben reingeschrieben. Ich habe 500 Euro beantragt, weil ich gern so ein bisschen mit Reserven kalkuliere. Okay. Ich glaube, ich hatte die Antragsbegründung auch reingeschrieben, dass wir ein bisschen Luft noch haben. Nur für den Fall, dass weiß ja nie, was alles noch passieren kann. Okay, in Zeile 533 ist jetzt auch eingetragen, dass das eine Ausfallbürgschaft ist. Gut, Maya, dann schreite voran. Yippie, juhu, ich hatte nur darauf gewartet. Ali! Ich bin dafür. Christian! Dafür. Carsten! Enthaltung. Daniel! Ich bin dafür. Ich bin auch dafür, Steffi. Ich bin auch dafür. Ich danke euch. Ah ja. Das mit dem Bufo-Antrag machst du dann trotzdem, auch wenn wir es jetzt nicht mit reingenommen haben, ja? Komm mal, ja, Antrag vielleicht noch unten drunter schreiben. Kriegst du eine Kopie. Wie die Gelder verwendet werden, werde ich ja dann vor Ort sehen. Ich bin ja dann auch da. Super, danke. Sehr schön. Schönen Abend euch noch, danke. Ebenso schönen Abend. So, genau. Jetzt würde ich fragen, worum ging es gerade bei den Anträgen, die da noch rein sollten? Oder wann wurden die gestellt? Harald, kannst du bitte mal nach oben kommen? Ja, also es gab jetzt in den letzten Tagen ziemlich Hektik und Heckmeck, damit wir den Bus überhaupt tatsächlich kriegen. Und dazu würde ich gerne berichten und habe eben zwei sozusagen die beiden Anträge, die vor zwei oder drei Sitzungen beschieden worden sind. Die Nummern habe ich eben auch in den Chat nochmal reingeschrieben, sozusagen Ergänzungen oder Erweiterungen oder auch als neue Anträge zu stellen, damit ich mit dem, was ich tue, zumindest so weit abgesichert bin, dass der Vorstand weiß, was ich da gemacht habe oder mache und ich eben da nicht nur sozusagen im eigenen Risiko agiere. Okay. Können wir das nicht gleich unter Sonstiges packen und erstmal die Umläufe? Ja, können wir unter Sonstiges machen, ja. Okay. Das wäre schön. Und bitte, bitte nicht einfach unsere TO ändern. Genau. Sagt uns Bescheid, ihr könnt da nicht einfach irgendwas reinkopieren. Ja, Entschuldigung, soll nicht wieder vorkommen. Genau, dann machen wir weiter mit den Umläufen seit der letzten Landesvorstandssitzung. Jo, da haben wir den Umlauf einmal betreffend die Sonderaufgabe des Komboss AG Zeitung 2013-1. Den haben wir, oder da ging es darum, dass wir den nicht bestellen möchten, und den haben wir positiv abgestimmt. Also das heißt, wir werden ihn nicht bestellen. Dann ging es weiter mit einem Umlauf, ein Finanzantrag von Alex Reinsch, der hat die Ticketnummer gehabt, 82718, Kalkulation Wahlkampf. Da wurden nochmal, genau, Wahlkampfveranstaltung, 21.06. Da wurde abgestimmt, positiv. Muss ich da mehr zu sagen? Nö. Also, nö, gut. Wenn ich da was zu sagen darf, das Budget könnt ihr wieder schließen. Also wir waren kostendeckend, insofern wird da nichts auf euch zukommen. Aber danke. Das klingt toll. Super. Dann war das doch ein Erfolg. Dann haben wir einen Finanzantrag, Ticket 83122, Domains beantragen gehabt. Genau, da war der Attacke der Antragsteller. Und da wurden die Domains stopwatching.eu, stopwatching.net und stopwatching.de beantragt und die sind ja, glaube ich, schon in Einsatz, ne? Stopwatching ist ja schon. Genau, der wurde auf jeden Fall positiv abgestimmt. Dann haben wir einen Nachtrag zum CSD Köln zur Finanzierung gehabt. Da war der Mika der Antragsteller. Der hat nochmal Flyer beantragt und da haben wir ein, genau, 360 Euro bewilligt für den CSD. Was haben wir da noch? Wir hatten viele Umläufe, genau. Dann ein Finanzantrag mit der Ticketnummer 83143, Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erweiterung unserer Backup-NAS im Rechenzentrum. Ja, genau. Und das war ein Antrag vom Timmy im Auftrag der AG Technik, den haben wir auch positiv abgestimmt. Wahlkampfmaterialien und Infostand für Wermelskirchen, den haben wir auch abgestimmt, mit dem positiv abgestimmt haben wir. Und dann noch einen Antrag, ebenso von der AG Technik, Antrag auf Abschluss eines QSC, iPhone, Extended, Extended Vertrags im Rechenzentrum, genau, da ging es auch um. Das ist das, wo wir gerade darauf zu sprechen kamen, ne, mit der Telefonanlage. Das haben wir auch positiv abgestimmt. Und ein Finanzantrag, Aktivierungsflyer für eine Rentendemo. Da war der Antrag der Fitz, den haben wir auch abgestimmt, positiv. Und dann hatten wir noch einen Finanzantrag. Genau, einen Umlauf nochmal zum Betreffen der AG-Zeitung des Kompass. Da war Vika die Antragstellerin, die sagte, sie möchte doch, dass wir das bestellen. Und den haben wir uns dagegen entschlossen. Der wurde also negativ abgestimmt. Dann haben wir in einem Antrag neue Mitglieder oder die Aufnahme neuer Mitglieder abgestimmt. Ebenfalls positiv. Gottes Willen, es sind viele. Kann ich was sagen? Ja, nee, Moment. Ich möchte das einmal kurz von oben nach unten durch und dann haben wir ja auch noch Sonstiges, wenn das geht. Das geht. Klar. Genau. Ja, na, dann, ich weiß, da wird es gleich sicherlich noch Diskussionen geben. Ich weiß auch worüber. Aber dann nehmen wir eben die Umlaufbeschlüsse durch und dann können wir noch diskutieren. Ich habe genau. noch was anderes jetzt bei Sonstiges. Nicht. Das machen wir gleich unter Sonstiges. Ich habe noch etwas anderes bei Sonstiges. Das würde ich dann gerne vorziehen vor dieser Diskussion. Ja, dann kannst du dich auch bitte bei Sonstiges auch melden. Genau. Wir machen weiter. Genau, Umlaufbeschlüsse. Dann hatten wir Faltblätter für AK Kommunalpolitik Unna. Genau, wurde auch positiv abgestimmt. Eine Medienschulung war die ist schon ein bisschen was her, ne? Am 7.6. Der Umlauf ist auch schon ein bisschen was älter, aber der wurde jetzt irgendwie erst veröffentlicht. Der wurde auch positiv abgestimmt. Da ging es um Listenkandidaten, die wurden geschult, da wurde ein Budget beantragt, wurde auch positiv abgestimmt. Und da haben wir einen Finanzantrag zur Teilnahme am Parteilauf des Bobby Karenz des CVJM Tönesheide. Da war die Julia von der AA die Antragstellerin und die Parteien dort machen ein Bobby Karenz und da werden die Piraten dann teilnehmen, weil der Umlauf auch positiv abgestimmt wurde. Sonstiges, yay! Wir machen jetzt das mit den Umlaufbeschlüssen, weil die Sitzung letztes Mal so lang war. Jetzt bleibt das mit den Umlaufbeschlüssen, weil das Vorlesen so lang. Sonstiges. So. Der Dodi erinnert uns gerade an was. Wir wollten uns noch mit dem P-Shop-Antrag beschäftigen, wo die Zahlen inzwischen eingetragen sind und vorliegen. Oh. Danke für den Hinweis. Sollten wir tun. Vor dem Sonstigen. Jetzt muss ich mal eben die Zeile suchen. 288. Jo. Genau, die Preise stehen jetzt drin. Ja, mach mal Ansagen. Was können wir dafür ausgeben? Erstmal sollten wir uns doch überlegen, welches Produkt. Okay, das Grundsatzprogramm wahrscheinlich eher weniger. Also ich bin fürs Wahlprogramm und für die Broschüre und nicht für die Zeitung. Ja. Geht mir genauso. Sehe ich ähnlich. Gut, dann haben wir es ja schon mal schnell eingeschränkt. Dann bleibt ein Posten über. Was mit den Klapperbriefen? Zusätzlich? Das stelle ich so in die Runde erstmal als Frage. Weil das hat eher was doch eher von, ne, von wirklich Wurfmaterial. Alex, wie viel haben wir denn noch hinten in der Werte hier rumliegen? Weißt du es ungefähr? Von Kaperbriefen haben wir gar nichts, aber wir haben noch sehr viel Flaschenpost. Wie viele Pakete Kompass haben wir noch? Etwa 20, denke ich mal. Ja. Und Flaschenpost? Flaschenpost noch eine ganze volle Palette und noch eine halbe Palette. Also die geht nicht so gut weg. Okay. Na gut, ich meine, wir können Kaperbrief natürlich zusätzlich nehmen, das ist jetzt nicht das Ding. Mir geht es aber hauptsächlich um die Wahlprogramme, die Broschüre. Das wäre mein Anliegen. Ja, gute Frage. Wie viel braucht man da pro Kreis, ne? Ist halt immer die Sache. Fangen wir andersrum. Steffi, was kannst du ohne Bauchschmerzen zu kriegen verantworten? Ich habe jetzt gerade an der Buchung rumgehampelt. Sorry, ich habe bis auf meinen Namen und ohne Bauchschmerzen nicht zu 200% zugehört. Eine ganz kurze Zusammenfassung. Es geht um die Bestellung von Wahlprogrammen für die Bundestagswahl als Broschüre. Das ist das etwas dickere Material, nicht dieses Zeitungspapier. Und da haben wir jetzt, wenn du mal im Pad guckst, Zeile 306. Schau da mal kurz rein. Ja, bin da. Da siehst du die Preise für die Wahlprogramme. Und meine Frage ist jetzt einfach, wo du am wenigsten Bauchschmerzen kriegst. Also was denkst du an Menge, was wir nehmen sollten, könnten? Wie jetzt? welche Menge wir nehmen. Ja, auf jeden Fall mindestens 1000 Stück. Also darunter brauchen wir gar nicht sprechen, allein vom Preis her. Rechnet sich alles andere nicht. Wie viel hatten wir denn zuletzt bei den Grundsatzprogrammen? Zähl in deiner Garage mal zwei. Ich sehe die jetzt nicht alle einzeln nach. Die meisten davon sind ja auch schon weg. Wir hatten mehr als das, was da noch steht. Und auch mehr als Doppelte. Aber wie viel brauchen wir? 2000 Stück. Dann sind wir bei Wahlprogramm bei 520 Euro, wenn ich das jetzt ja richtig verstanden habe. Was sind denn das? 30 Stück kosten 26 Euro. Das soll das sein, ja? Das sind aber 30.000 dann, ne? Ja, aber der Preis, die 26 Euro, stehen wofür? Für 30. 1000. Nein, bei 1000, aber pro 30 natürlich. Genau, bei der Abnahme von 1000 kosten 30 Stück 26 Euro. Also ich erkenne das X als Malzeichen, ich bin mir das nicht ganz sicher. Das wäre brutal. Das wäre ja ziemlich geil, wenn 1000 Stück, also 30.000 Stück 26 Euro kosten würden. Nee, 26.000 Euro. Nee, was meinst du denn so aus dem Bauchgefühl? Was können wir erstmal an Geld da rausgeben für? Ja, Alex. Wenn wir die 2000 Stück und da auf die 500 Euro kommen, wenn ich das jetzt irgendwie halbwegs richtig gerechnet habe, dann passt das. Aber ich bin bei dem Preis jetzt echt irgendwie ein bisschen... Der Carsten hat mich da jetzt durcheinander gebracht. Jawohl, wieder mal geschafft. Nee, passt. Also 2000 Stück. Zu 26, 18, 13, 30er Paketen werden 1750 Euro, wenn ich das richtig sehe. Seid ihr euch sicher, dass das so zu lesen ist? Also ich würde sagen, wenn ihr 2000 Stück haben wollt, sind das 67 Pakete mal 30 zu 37,60 Euro. 67 oder 167 Pakete? Naja, wenn ihr 2000 Stück haben wollt, sind es 67. So lese ich das auch. Ich meine, 2000 durch 30, ist der Lehrer mit dem Rechnen. 2000 durch 30. Ja, sind 66,66. Mal 26, 18. Macht bei mir 1750. Korrekt. In Zeile 290 steht aber was von 50 Stück als Paket. Das ist ja auch die Zeitung. Und nicht die Broschüre. In der Zeitung steht 500 Stück. Das ist das Grundsatzprogramm in Zeile 290. Ach, Entschuldigung. 226 paar gequetschte mal 3 sind paar über 700. Mal einfach haben wir die 1000, gefahrlos die 1750 für 2000 Stück. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Dann machen wir das einfach so. Und stopp. Das soll unsere Grundlage sein. Jetzt darf jeder gucken, der Lust hat, ob er einen günstigeren Preis kriegt für die gleiche Qualität, weil ist ja P-Shop. Korrekt. Allerdings hält man für die Bestellung halt nur 3 Tage Zeit, ne? Naja, wer weiß, wie viele überhaupt bestellt wurden. Vielleicht hat man gar nicht die 5000 erreicht. Okay, Steffi hat mir die freigegeben. Wir können eine Zahl festlegen, würde ich sagen, abstimmen und versuchen, das noch zu unterbieten. Ich lasse die 2618 jetzt da stehen, möchte aber darauf hinweisen, dass ich diese Denkweise für falsch halte, ne, in der Rechnung. Kannst du das begründen? Ja, da steht 100 ab 167 mal 30. So. Ihr möchtet aber haben 67 mal 30. Und bei 67 mal 30 ist der Preis 37,60 Euro. Ja. Ach, nicht als Eisexemplare zu lesen, sondern als, genau. Ja. Nicht mal, der gilt erst ab 167. Eben, und damit wärt er bei 2500 Euro für 2000 Stück. Ja, da glaube ich allerdings, dass da eher ein Fehler in der Auflistung steht, weil mehr als 1000 Stück wird niemand bestellen. Das würde von der Preisstaffel ja dann gar nicht hinhauen. Also das hätte der P-Shop auch nicht so angeboten dann, weil da wird es keinen Landesverband geben, der so viel bestellt. Und die würden auch nie zusammen auf so viel kommen. Darf ich mal was sagen? Bei mir hakt's jetzt nur, ich habe überhaupt verstanden. Die Preise sind pro 30 Stück. Der steht an der Überschrift schon. Sage ich ja. Und das sind bei 1000, wenn ihr 1000 bestellt, sind das 872 Euro. Kann das nicht die Gliederung schnell mal in den Warenkorb schmeißen und gucken, was das Ding sagt? Ich guck mal. Es ist doch EP-Shop, von daher guck du erstmal, ob er was anderes findet. nichts Vernünftiges, sagt es dann, weil es bleibt nämlich, dann steht genauso sowas wie 1000 Mal und dann oben die 30. Also keine klare Aussage von Schott. Nein, bei anderen Artikeln ist mir das auch schon aufgefallen. Ganz im Gegenteil, der packt die Staffelung nicht mal mehr vernünftig rein. Der Shop ist eine Katastrophe, nach meiner Meinung. Ich twitter den Chef mal an, er soll uns mal was dazu sagen. Es kann ja nicht sein. Und was ist, wenn du zur Kasse gehst, dann sollte das aber schon sichtbar sein. Geht nicht zu weit, sonst habt ihr noch bestellt nachher. Nee, nur zur Kasse gehen, nicht zahlen. Okay, sollen wir einfach mal ein Budget festlegen von 2000 Euro, was wir ausgeben können für dieses Produkt und dann kümmern wir uns drum? Ja. Machen wir das so rum, ja. Finde ich gut. Brauchen wir dafür einen Antrag? Ja. Wir haben einen Beschluss, wird gerade da aufgeschrieben. Gut, den müssen wir dann noch abstimmen und dann passt das. Gut, dann stimmen wir ab. Ja, Sekunde. Ja. Der Schreibe, die müssen wir ja noch nicht hier, der muss erstmal. Ich meine, der fummelt sich ja gerade. Ja, der kopiert erstmal Sachen rein. Denn? Der ist einfach zu langsam. Nein, Quatsch. Scherz. Der Shop zeigt auch, wenn man 1000 Stück angibt, weiter den Preis von 37,60 an, auch kurz bevor man abschickt. Also die rechnen den Staffelpreis nicht vernünftig ein. Na toll. Ja, ist ja super. Ja, ja. Oder stellen wir ihm das mal nicht, vielleicht gibt es einfach zu wenig Bestellungen und das ist der tatsächliche Preis. Ja, gut. Jetzt warte ich mal eben, bis das Protokoll soweit steht und dann stimmen wir ab. Der macht das so gut. Ihr könnt. Yay, okay, dann stimmen wir ab. Ali. Dafür. Christian. Dafür. Carsten. Jo. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür. Steffi. Ebenfalls dafür. Damit ist das so beschlossen. Sollen wir uns nochmal die Coverbriefe unterhalten, oder? Ich würde gerne jeden Flyer vorziehen. Okay, nee, stimmt. Haben wir auch noch ausstehen, ja. Was jetzt? Nee, also lass mal. Wir haben ja auch die Themenflyer anstehen, da hauen wir Budget lieber da rein, glaube ich auch. Nur zur Info, wir kümmern uns gerade um das Thema Themenflyer. Wir haben die Vorlagen gesehen, bekommen heute erst allerdings und diskutieren gerade so ein bisschen, wie viel wir nehmen können. Wir können das auch hier gerade mal ein bisschen weiter diskutieren. Wir haben ja heute erst angefangen damit, weil ich das für ein ziemlich wichtiges Thema halte und ich glaube, die Leute fragen auch danach. Aber wenn man das realistisch sieht, ich habe jetzt 11 Themen gesehen, 11 Themenflyer. Wir haben 9 dezentrale Lager, inklusive Berti. Wenn wir eine adäquate Anzahl an Flyern in die Lager bringen wollen, mal 11, mal 9, dann wird es ziemlich, ziemlich teuer werden, meiner Meinung nach. Und da ist jetzt einfach die Frage, welchen Weg wollen wir da gehen? Okay, wir bestellen einfach 10.000 pro Stück, pro Lager. Ist das okay? Da möchte ich kurz was zu sagen. Der Themenflyer zum Thema Inklusion ist meiner Meinung nach ein ganz zweischneidiges Schwert, weil da nämlich Sachen draufstehen, die ein Positionspapier sind. Die sind vom PPT nicht abgesegnet worden. Alles, was da draufsteht, ist durch den Liquid gegangen und das Positionspapier abgestimmt worden. Das ist kein festes Programm. Wenn dem so ist, würde ich den direkt rausschmeißen. Das heißt, wir müssten alle Flyer nochmal durchschauen, ob die auch wirklich deckungsgleich mit dem Programm sind. Ich dachte, das wäre geschehen, wenn sie uns präsentiert werden. Es war der Bund. Okay, jetzt wird's lustig. Mache ich gerne morgen erstmal und ich meine, ich liege ja eh krank zu Hause rum. Darf man ja nicht vergessen. Du warst Hässchen. Ja. Ja, dann gleiche ich die Nummer ab und guck mal, was einfach aus sachlicher Argumentation da irgendwie eher unangebracht ist. Wobei 2 fehlen ja irgendwie noch, die wohl noch kommen sollen. Darf ich ganz kurz was sagen zu den Lagern? Bitte. Also die Lager, die wir jetzt haben, die Carsten gerade angesprochen hat, die 9 Stück, die sind jetzt vor allen Dingen eigentlich erstmal angefragt für die Umschlag der Plakate. Da müsste ich erst noch mit den Lagerleuten Rücksprache halten, ob die auch nach der Plakatverteilung noch zur Verfügung stehen. Weil einige dieser Lager sind recht kurzfristig aus dem Boden gestampft worden. Und da möchte ich eigentlich nicht unbedingt, dass da über die Köpfe der Leute da entschieden wird. Also wenn ihr mir da wenigstens bis morgen Abend Zeit gibt, dass ich die mal alle anrufen kann, wäre mir da wohler. Ja, kannst du machen. Bis morgen haben wir die auch nicht bestellt. Es geht jetzt aktuell darum, erster Schritt, checken, ob der Inhalt korrekt ist. Bin eigentlich davon ausgegangen, der wäre korrekt. Zweiter Schritt ist, wie viel Geld haben wir, um diese Themenflyer in welcher Menge zu holen? Der O und dann Christina? Der O möchtest du, nee, möchte nichts sagen. Soll's genug. Das erste, ersteres, was du eben gesagt hast, Carsten, habe ich mir auch mal als To-Do aufgeschrieben und kann ich mich gerne auch nochmal erkundigen auf Bundebene bei den entsprechenden Ansprechpartnern. Ist mir egal, ob Daniel, du, Hauptsache wir kriegen es zeitnah hin. Könnt ihr euch abstimmen. Wir können es ja beide parallel mal irgendwie angehen bei denen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zwingend dieselben Ansprechpartner nutzen oder wir telefonieren einfach nochmal. Machen wir das. Jo. Muss ich nochmal anhaken, was mit dem Kulturflyer und dem Urheberrechtsflyer ist oder was der ergeben könnte. Mhm. Wollen wir das dann so dabei belassen, dass wir das prüfen? Das ist ja kein Antrag, war jetzt erstmal nur Information. Ja, genau. Das ist kein Antrag, aber wir müssen zusehen, dass wir das Zeug kriegen. Das ist nicht mehr so lange hin, ne? Und die müssen auch noch ein paar Tage gedruckt werden. Okay, Ein Vorschlag, Daniel, du als Experte für die eben genannten Themen nimmst dich vielleicht mal dieses Flyers an und bezüglich der anderen, so ein bisschen weiß ich ja, wer da auch Leute sind, die sich in den anderen Themengebieten auskennen, kann ich da gerne mal zusehen. Weil ich ähnlich gelagert sowieso schon am Tun bin, kann ich die Leute auch nochmal gezielt ansprechen und auch den Bund nochmal fragen, den Bundeswahlkampfkoordinator, wie das irgendwie erfolgt ist, ob man sich da an die Programmatik gehalten hat oder wie das gemacht wurde. Ergänzung dazu, also Kultur und Urheberrecht, die gibt es de facto bisher noch nicht, die sollen erst noch erstellt werden. Guten Abend. Hey. Ach nee. Hui. Guten Abend, die jetzt. Bessere Gesellschaft ist da. Und war okay. Schön. Nein, nicht jetzt. Okay. Ich habe links in den Baum für alle sichtbar mal die Staffelpreise von Flyer Alarm gepostet. Wenn wir davon ausgehen, dass das ein Sechsfacher ist, Wickelfalls und diese ganzen technischen Sachen lasse ich jetzt mal weg. Guckt euch die Preise mal an. Wir sollten zumindest jetzt versuchen, mal einen groben Rahmen festzulegen, was wir an Geld investieren, damit wir da weitergehen können in irgendeine Richtung. Steffi, kannst du uns irgendwas sagen, was wieder ohne Bauchschmerzen zu investieren wäre? Wenn wir davon ausgehen, dass wir eventuell vielleicht nur 9 Flyer haben oder 8, je nachdem, wo der Inhalt vielleicht stimmt oder nicht stimmt. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Alex es schafft, die dezentralen Punkte aufrechtzuerhalten oder wieder zu reaktivieren, das wären dann 9. Sinnvolle Stückzahlen sind da welche? Ja, das ist die Frage. Also wenn wir das auf dezentrale Punkte ziehen, das heißt, wenn wir die dezentralen Lager damit beliefern, sollten es schon 5.000 bis 10.000. Du nicht oder die anderen auch nicht? Ich habe heute irgendwie ein Technikproblem. Ich habe okay. Das schon ein paar Mal gehabt, dass irgendwer gehakt hat. Also du hast gesagt, irgendwas von 9, das habe ich verstanden, aber von der Stückzahl, das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Die Empfehlung ist für jedes einzelne Lager 5.000 bis 10.000. Das sollten Sie schon haben. Jetzt ist die Frage, ob das für uns machbar wäre. Stimmt das, was der Alex sagt? Weil ich bin jetzt zwischendurch nicht... Kommt auf an, womit der Alex gerechnet hat. 20.000. Ich hab gerechnet 9 Themenflyer, 9 Standorte, 220 Euro und das sind 18.000 Euro knapp. Das heißt, du hast mit den 10.000 gerechnet dann? Genau. Also der Grund ist, warum wir sagen, wir nehmen zum Beispiel 5.000 und verschicken das und nehmen nicht noch größere Staffelmengen. Der Grund ist einfach, dass wenn wir größere Staffelmengen nehmen, wir die immer nur an einen Lieferort bekommen. Nehmen wir zum Beispiel 100.000 Flyer, was natürlich in der im Einzelstückpreis wesentlich günstiger ist, müssten wir es umpacken und trotzdem wieder weiter versenden. Das möchte ich eigentlich uns und den Leuten, die es machen müssen, ersparen, weil auch das Porto ist dementsprechend hoch wieder und der Zeitaufwand auch. Das ist klar. Also von der Summe her halte ich es für realistisch. Wir müssen nur gucken und darüber nachdenken, was wir für den Wahlkampf ansonsten noch so machen, damit wir uns da nicht verausgaben. Also dass wir uns darüber bewusst sind, was wir tun. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass Christina vielleicht nochmal gefragt, wie schnell kriegen wir es hin, die Mitglieder nochmal zu fragen, was ihnen oder welche Themen ihnen am wichtigsten sind mit einer Survey? Wie schnell würde das funktionieren? Weil wir kennen die Themen ja jetzt im Groben. Soll es gehen? Erstellen kann ich das binnen eines Tages, denke ich. Versenden müssen wir HiloP fragen, weil die Lime-Survey-Instanz in NRW noch nicht funktionsfähig ist. Und dann... Je nachdem, wie lange wir die Umfrage laufen lassen wollen. Also erstellen kann ich es binnen eines Tages. HiloP fragen. Ich denke mal, beim letzten Mal hat es 2 Stunden oder so gedauert. Also das könnten wir morgen übermorgen hinkriegen und dann je nachdem, wie lange sie laufen soll. Ich frage mal andersrum, eben aufgrund der 2 Flyer, die noch gar nicht existieren. Was meinst du denn oder ihr, wann, bis wann wir das unter Dach und Fach haben sollten als Deadline zur Bestellung der Flyer? Nächste Woche. Okay. Dann gucke ich erstmal, ob sich die Flyeranzahl sowieso auf natürlichem Wege irgendwie aufgrund dessen noch verringert. Oder die Auswahl der Themenflyer. Aber wie gesagt, ich gucke mir den morgen mal an. Nächste Woche Donnerstag meinst du oder was meinst du, Carsten? Ideal wäre nächste Woche Donnerstag, ja. Wir können solche Dinge natürlich auch immer im Umlauf beschließen. Das bedürfte keiner weiteren Vorstellung hier, weil wir es ja quasi über eine Survey für alle Mitglieder verfügbar, entscheidungsverfügbar machen. Also wären wir da ein bisschen flexibel in der Zeit, aber wir sollten zusehen, dass wir es nächste Woche unter Dach und Fach kriegen. Dann noch eine Rückfrage. Sollen, sofern wir jetzt eine Überprüfung machen und sich ergibt, dass einzelne Themenflyer, nicht nur der Inklusionsflyer, thematisch oder programmatisch vielmehr nicht gedeckt sind, sollen die dann noch in die Umfrage überhaupt aufgenommen werden oder fallen die von vornherein weg? Von meiner Seite her würden sie wegfallen, weil wenn sie nicht gedeckt sind, möchte ich es nicht verantworten, dass die Themen draußen laufen, wenn sie falsch sind für uns. Also wenn sie nicht gedeckt sind, Punkt. Du machst das anders. Lass uns morgen nochmal telefonieren, einfach Christina. Wie gesagt, ich gucke mir morgen früh erstmal grob an. Übrigens, wer sachdienliche Hinweise hat, dass irgendwas da schon schief laufen könnte, bitte auch eine Mail schreiben, um das Prozedere eventuell zu vereinfachen und dann quatschen wir mal drüber, was da überhaupt reinkommen könnte. Machen wir. Die Frage an die anderen Vorstandsmitglieder, wann könnt ihr euch mit einer weiteren Survey anfreunden, weil ich weiß, das Thema Umfragen ist ja nicht ganz so leicht. Ich persönlich eigentlich gar nicht. Also ich hätte eigentlich gerne bei der nächsten Umfrage das Opt-out drin gehabt. Ich überlege auch gerade, ob nicht vielleicht eine blöde Doodle-Umfrage über die NRW-Info nicht erstmal ausreichend wäre. Kann der Carsten das mit dem Opt nicht einfach schneller bauen? Wir könnten das Opt-out natürlich auch in die Umfrage einfach mit reinnehmen. Ja, die Struktur dahinter, die ist noch nicht... Die dauert noch ein bisschen. Okay, aber erfragen kann man es ja dennoch schon mal. Das ist ja jetzt eigentlich in meinen Augen unabhängig davon, ob das jetzt schon steht oder nicht, dann wird es halt dementsprechend dann nachgefügt. Die Daten bleiben ja erhalten. Da musst du aber alles von Hand aus werden, ne? Nö, kannst ja alles vollautomatisiert machen. Ja, also wenn man das alles per Hand... Ich stelle die Frage dann... Entschuldigung. Okay. Gut, dann die Frage nochmal an die Vorstände. Wenn das Opt-out mit drin ist, auch wie auch immer wir das später in unsere Daten implementieren, könnt ihr euch damit anfreunden? Obwohl, stopp, ich habe eine Anmerkung. Umfragen sind eigentlich, oder die, wie sie jetzt geartet sein würde, bezüglich der Themenflyer, wäre eigentlich entsprechend der Datenschutzkriterien anonymisiert, in meinen Augen. Und bei dem anderen müssen wir explizit die Haken, oder das müssten wir ja dementsprechend dann jeweils den einzelnen Tokens und den damit verbundenen E-Mail-Adressen eindeutig zuordnen. Und ob wir da irgendwie in irgendwelche Schwierigkeiten kämen. Okay, dann habe ich da einen Vorschlag. Und zwar, dass wir das quasi teilanonymisieren. Das heißt, der Versand und die Beantwortung dieser Frage ist quasi nicht anonym. Und die Auswertung der anderen Sachen machen wir anonym. Dann frage ich wieder nach der Technik. Kriegst du das so schnell hin? Und zwar, okay. Also ist es sowieso so, dass jeder Adresse ein Token zugeordnet wird. Wenn ich die Einladung verschicke, dann würde ich auch aus der Umfrage herausnehmen, wer da beantwortet hat. Guck mir allerdings nur die Opt-out-Sachen an und schaue dann, wer hat da Opt-out gemacht. Dann kann ich das über die E-Mail-Adresse rückvollziehen und kann darauf schließen, wer jetzt da ausgetragen werden möchte. Und dann beteilige ich mich aber nicht an der Ausweitung der anderen Sachen. Also dann hätte ich quasi nur die Verbindung zwischen Namen und Abstimmverhalten und jeder andere bekommt das halt nicht. Das heißt, die Daten, die ich sehen würde, würden dann ins Lime-Survey entsprechend des Bundes gehen, die würdest du nicht sehen und das andere wäre losgelöst dann von dem, was ins Lime-Survey einfließt. Ja, also genau, also du gibst mir einfach den Extrakt nur für diese Frage und dann sehe ich nicht die Antworten zu dem anderen Kram und aus diesen Sachen kann ich dann herausfinden, okay, wer ausgetragen werden will. Gut, dann kriegen wir die Daten derer, die keine Umfragen in der Zukunft mehr erhalten möchten und können das dann einpflegen, ja? Genau. Gibt es bei uns von den Vorständen Fragen oder Anmerkungen? Nö. Könnt ihr mir mal kurz zusammenfassen, was ihr da jetzt gerade beschlossen habt? Ich bin etwas verwirrt. Okay. Als ersten Schritt werden Christina und Daniel schauen, was thematisch durch Beschlüsse von Bundesparteitagen, wie auch immer, abgedeckt ist. Wäre Punkt 1. Ja, soweit bin ich mitgekommen. Weiter. Der zweite Punkt ist, dass wir jetzt dann herausfinden, dass der Alex erst noch schaut, wie das mit den Lagerstätten, mit den neuen dezentralen Lagern ist, ob die nach der Plakatversendung auch für die Flyerversendung oder den Empfang der Themenflyer zuständig oder zur Verfügung stehen würde. Ja. Wenn wir dann die Anzahl der zur Verfügung stehenden Flyer haben, würden wir die Mitglieder fragen in einer Survey, welche dieser Themenflyer sie gerne haben würden. Noch haben wir nicht festgelegt, wie viele wir dann letztendlich kaufen würden. Das wäre dann der, oder wie viele verschiedene Themenflyer wir beschaffen. Das wäre dann der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt, den wir noch... Was? Ja, ich würde dem Schreibi 2 Sekunden geben bei der... Passt schon. Achso, okay. Und der fünfte Punkt wäre dann, nachdem wir das alles haben, wie viele, die Anzahl der Flyer werden bestellt. Wo Steffi dann nochmal gucken muss, wenn wir das alles zusammengetragen haben, ob wir dann völlig pleite sind oder ob wir noch ein bisschen Luft zum Atmen haben. Alles klar, hab alles. Soll die Umfrage eine regionale Komponente, Entschuldigung, dass ich so reingrätsche, eine regionale Komponente umfassen, insofern als das vielleicht, ich nehme jetzt mal Beispiel auf Tracking, kann ja sein, dass es in einer Stadt, in einer Region sehr präsent ist, das Thema, und da das Interesse vielleicht höher gelagert ist für einen solchen Flyer, also soll diese Komponente Berücksichtigung finden oder nicht? Sofern die Mitglieder bereit sind, das halt einzutragen. Das ist natürlich Voraussetzung. Genau. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Macht das optional. Wir versuchen daraus Tendenzen zu erkennen. Ich würde es aber nicht verpflichtend machen. Und ich würde mich freuen, wenn, was hier eben schon angeklungen ist, wenn sich fachspezifische Experten diese Themenflyer vielleicht auch nochmal vornehmen würden und da auch Mithilfe leisten, das auf Programmdeckung und so zu überprüfen da und das an Vorstand oder Berti schicken, das wäre sehr hilfreich. Und vielleicht auch ein paar Lektoren-Typos suchen, eventuell. Gut, ich denke, das wäre das zu dem Thema. Und Zeitlinie sollte nächste Woche sein, dass wir eventuell Donnerstag das durchhaben oder in Umläufen Ende der Woche dann. Yay. Mag jemand die Sitzungsleitung, Versammlungsleitung übernehmen? Ich wäre gerade so müde, ich kann mich kaum konzentrieren, das macht keinen Sinn. Jetzt schreit nicht alle hier. Wir sind doch jetzt durch, oder nicht? Ja, wir haben ja noch das Sonstige. Und irgendwelche Anträge vom Harald? Ich würde jetzt noch ein Thema übernehmen, das sind die Affischenplakate. Bitte? Moment, wo sind die denn jetzt? Nicht drin. Nicht drin. Wollen wir das jetzt noch dazwischen schieben oder wollen wir dann die Sachen... Wir können das andere machen. Wir können erst das andere machen. Ich stelle mich dann hinten an damit. Nö, das wird ja zum Thema passen. Gut. Ja, die Anträge. Harald, da ist ein Antrag Erweiterung zu Ticket 82648. Und zwar, was haben wir da? Für die Organisation der Nutzung eines Doppelstockbusses wird Harald Franz beauftragt. Ja, soll ich es gerade selber erzählen, was dazu bitte. Gut, also erstmal das Positive. Also wir haben heute tatsächlich den Bus insofern bekommen, dass ich einen Fahrer hatte, der auch noch rechtzeitig in Gronau war. Und der Bus ist also jetzt von Gronau schon mal bis Borken überführt worden. Und es gab drei Situationen, einmal an der Tankstelle, einmal an der Werkstatt, wo der auf mich warten wollte, schon weg war, und an der anderen Werkstatt, wo wir ihn jetzt abgestellt haben, wo jedes Mal sehr viel Aufmerksamkeit für den Bus gewesen ist und Leute, sogar Fahrradfahrer von der Straße, extra auf das Werkstattgelände gefahren sind, um sich das anzuschauen. Also an der Stelle hat sich diese Zugkraft und die Wirkung des Busses schon mal wieder sehr erstaunlich gezeigt. Und ansonsten war es aber so, dieser Antrag, der jetzt vor zwei Wochen durchgegangen ist, den hatten wir ja gestellt, insbesondere weil Balli unbedingt die Basis brauchte für seine CSD-Genehmigung. Und zu der Situation war ja noch so, dass ich diesen Vermieter nicht erreichen konnte, weil er aus irgendwelchen Gründen sozusagen sauer auf uns war, nachvollziehbaren Gründen durchaus. Wobei es gibt noch eine andere Geschichte, die ich hier jetzt öffentlich nicht darstellen will, weil die eben mehr im gesundheitlichen Bereich liegt. Und jetzt ist es so, dass ich ihn dann doch erreichen konnte, endgültig letzten Freitag, und sich dann eben rausstellte, dass er dieses Zündschloss, was wir kaputt gemacht hatten, nicht bekommen konnte. Und dann hat er mir gesagt, er hätte aber noch eine Möglichkeit und das würde wahrscheinlich funktionieren. Und dann habe ich eben Dienstagmorgen ihn nochmal angerufen, um sicherzustellen, dass das jetzt funktioniert hat. Und dann sagt er, nein, hätte auch nicht funktioniert und deswegen wäre der Bus ja gar nicht startfähig. Und dann habe ich selber versucht, die Sache zu lösen, indem ich da hingefahren bin, das alte Schloss ausgebaut habe, mir die Nummer aufgeschrieben habe, die ich vorher auch nicht bekommen konnte, und bin dann einfach auf gut Glück zu diesem einen MAN-Werkstatt, die so auch sehr viel Agrargeschichten macht, gefahren, und die hatten tatsächlich in der Oldtimer-Krabbelkiste noch ein Zündschloss, was aber nicht identisch war von der Nummer her, was aber dieselben Anschlusspole hatte, sodass tatsächlich dieses genaue Schloss nicht zu kriegen ist auf dem Markt, auch bei eBay nicht, aber eben zum Glück, nachdem ich mir genau angeguckt habe, wie das geht, eins, was von der Funktion her identisch ist. Das habe ich da auch gekauft, habe es ja, ich bin gleich fertig, habe es selber eingebaut und habe dadurch eben herbeigeführt, dass der Bus wieder startbar ist. Und das hat mich am Dienstag circa 6 Stunden gekostet. Am Mittwoch habe ich dann versucht, mit ihm den Rest klar zu machen. Dabei stellte sich heraus, dass die rote Nummer Büchlein abgelaufen bzw. voll war und er das auch nicht mehr besorgen kann, weil er in Mal heute Termine hatte. Daraufhin habe ich mir dann heute bei ihm die Sachen geholt, habe das heute beim Straßenverkehrsamt besorgt, habe diesen Fahrer in Gronau abgeholt und bin mit ihm dann hier nach Borken gefahren, sodass ich heute inklusive der Antragsbearbeitung jetzt etwa 12 Stunden dafür aufgewendet habe. Das ist also Stand der Dinge. Wir haben den Bus jetzt. Es war alles ein Wahnsinnsstress jetzt die letzten Tage, aber zum Glück habe ich es hingekriegt und deswegen würde ich gerne die Beauftragung auch für diese Tage haben, wo ich jetzt eben gerödelt habe wie ein Blöder und nicht erst ab übermorgen, wenn es eben halt eigentlich nach dem alten Antrag losgehen sollte. Lange Rede, kurzer Sinn, du möchtest die Beauftragung um wie viele Tage, 3, 4, 5 Tage verlängern? Ja, bis zum vergangenen Samstag, Sonntag, weil ich da aus Berlin die Banner mitgenommen habe, sodass wir die Banner eben für den CSD und noch die anderen CSDs, die damit gefahren werden sollen, auch hier haben und ich mich eben darum kümmern konnte, wie werden die angebracht. Das ist auch nicht sehr einfach. Okay, das würde können aber wir so abstimmen. Das würde den CSD hier in Köln aber jetzt erstmal nicht beeinflussen. Da geht es jetzt rein um die Beauftragung. Es geht rein darum, dass ich sozusagen die Tage, die ich jetzt gemacht habe und meine Fahrtkosten, die dabei entstanden sind, durch die abrechnen kann. Okay. Oder spenden kann. Okay, dann lass uns das abstimmen, bevor mehr Erklärungen kommen. Warte, das jetzt zu lang. Ja gut, ist schon spät. Also ich finde auch, wir sollten das Ganze jetzt kurz halten, weil letztendlich ist eigentlich nicht so fürchterlich viel Erklärungsbedarf. Fangen wir an mit der Abstimmung, Ali. Dafür. Was denn? Ich verstehe das mit Berlin nicht. Wieso können die Dinger nicht einfach geschickt werden? Warum muss da jemand persönlich hin? Ich verstehe es nicht. Da werde ich natürlich nur die Schickkosten abrechnen und nicht die Fahrtkosten. Okay. Wobei die Frage vom Bernd ja schon berechtigt ist, machen wir das jetzt alles nachträglich? An der Stelle müssen wir das nachträglich machen, weil ich einfach keine Möglichkeiten hatte, das in diesem Prozess, also von mir aus können wir Berlin auch weglassen, das nehme ich von mir aus auf meine eigene Kappe, aber ab Dienstag will ich die Beauftragung haben für den ganzen Kram, den ich da gemacht habe. Und das waren alles Prozesse, die konnte ich nicht im Vorfeld absehen und konnte deswegen auch nicht vorher einen Antrag dafür stellen. Gut, ich würde aber bei solchen Dingen dich in Zukunft bitten, irgendjemanden vom Vorstand mal anzurufen. Vielleicht können wir da auch so schnell helfen und nicht einfach machen. Ich halte es für notwendig, den Vorstand anzurufen in solchen Fällen. Darf ich kurz eine Frage stellen? Bitte. Ich würde es vorziehen, wenn ihr wenigstens, wenn ihr neue Anträge oder sowas macht, die Zeile bitte mit benennt. Bei dem, was da im Pad ist, kommt man da ein bisschen durcheinander. Ja, Zeile 994, Dankeschön. Beziehungsweise 987. Gut, noch Fragen? Also ich würde dem so zustimmen, aber mit Bauchschmerzen. Die anderen noch mal. Pirat sein heißt machen, kommen, abstimmen, zustimmen. Gut. Ali. Ich bin dafür, weil ich den Bus mag. gut. Ich finde, du bist ja auch hübsch. Ed. Erst nochmal vielen lieben Dank an dich, Harald, für den Einsatz. Und ja, ich bin dafür. Jens. Natürlich auch dafür und auch von mir danke, dass du dich reingekniet hast. Carsten. Enthaltung. Daniel. Dafür. Ich bin auch dafür und vielen Dank, Steffi. Ich bin auch dafür, würde mich aber freuen, wenn in solchen Fällen zukünftig trotzdem Kontakt mit dem Lavo aufnimmst. Aber auch von mir danke schön für deinen Einsatz. Ich finde das gut. Ja, von mir auch danke. Du hast unseren Kölner CSD gerettet, weil wir haben jetzt echt etwas, wo jeder neidisch sein wird. Jo, machen wir weiter. Der nächste Antrag ist dann auch vom Harald. Da geht es dann um die Erweiterung zum Ticket 82647. Und zwar, Moment, was hatten wir denn da? Da hatten wir das Budget von 1.550 Euro freigegeben. Und du willst das um 1.000 Euro erhöhen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Genau. Und zwar die erste Position, das ist dieses Zündschloss, Lichtzündschalter. Das ist die reine Materialposition, 71,88 Euro, die habe ich auch schon bezahlt. Und wenn der das normal in der Werkstatt hätte machen lassen, wäre das garantiert eine Nummer gewesen im Bereich 300, 400 Euro alleine schon, ne, als Geld, was wir hätten zahlen müssen, weil wir den Schaden sozusagen erzeugt haben beim CSD in Düsseldorf. Ne. Dann dieser Sicherheitscheck, den halte ich für notwendig, weil der Bus seitdem eben einfach gestanden hat und der Vermieter ihn ja auch nicht bewegen konnte. Und wenn wir den jetzt in den nächsten Wochen eben sozusagen im Einsatz halten wollen, dann möchte ich den jetzt auf den Bremsencheck stellen, um eben wirklich zu wissen, dass dieser Bus sicher einsetzbar ist. Und das wird ca. 150 Euro kosten. Werde ich aber mit dem Vermieter, habe ich mit ihm auch schon angesprochen, mit dem Mietpreis, dass das verrechnet wird, weil das ist eigentlich eine Leistung, die er hätte erbringen müssen. Dann geht es um Beschaffung und Montage von Aluprofilen für die Abhängung von Bannern, kostet ungefähr 200 Euro, kriege ich hier zum Glück in Borken so günstig und auch noch auf die Schnelle gemacht, weil sonst sind diese relativ großen Banner aus Berlin nicht vernünftig an den Bus anbringbar. Dann gibt es Position 4, Demontage, Montage der von Fenstern im zweiten Stock des Busses inklusive einer Traverse, damit man da nicht rausfallen kann. Das ist speziell von den Kölnern erbeten worden, damit die ganze Musikaktion, die in Düsseldorf etwas suboptimal gewirkt hat, eben deutlich besser rüberkommt und man damit natürlich auch sozusagen intensiveren Blickkontakt hat. Und erst haben wir gedacht, das geht nicht, aber ich habe hier mit so einer Glasfirma gesprochen. Die haben gesagt, das wäre möglich, die Scheiben rauszunehmen, auch ohne, dass die Gummis dabei kaputt gehen, sodass er das Rausnehmen irgendwie 100 Euro kostet und das wieder montieren ungefähr 200 Euro und dementsprechend wäre das eine ganz geile Geschichte für die Aktion. Und bei dem kleinen Material sind eben Punkte, die auch überwiegend wieder abgerechnet werden von der Miete, sodass also die 1.000 Euro Erhöhung im Endeffekt etwa 750 Euro sind, weil 250 dann von der Miete den 950 abgezogen werden. Okay. Ja, ist da irgendwas zuzusagen, gegenzusagen? Ich habe eine Frage dazu. Die großen Banner aus Berlin, was heißt das? Wir haben noch extra Banner drucken lassen. Ja, wir haben diese schmalen Banner, die man sozusagen an der Seite nur anbringen kann als quasi jetzt für zwei Drittel der Buslänge. Und die Berliner haben ja große quadratische Banner 250 auf 250 gemacht, auch mit entsprechenden Botschaften drauf. Also zu dem Thema Demo und eben die Piratenbotschaften, die kann man darüber sehr gut vermitteln. Und wenn wir die eben jetzt entsprechend aufhängen, wird der Bus eben insgesamt natürlich viel, viel optisch piratiger, als wenn wir nur die schmalen Banner von uns anbringen und der Rest eben halt schwarz-blau bleibt. Dann stelle ich mal eine doofe Frage. Wir haben ja für 600 Euro Stück diese schmalen Banner drucken lassen, wenn die nicht geeignet sind oder zu schmal sind. Warum haben wir dann zweimal 600 Euro ausgegeben dafür? Die werden auch verwendet, aber haben pro Stück, wenn ich das richtig verstanden habe, 200 Euro gekostet, nicht 600. Also diese Berliner Banner hatte ich von Anfang an präferiert gehabt, auch für den Bus, weil sie hätten einfach gut gepasst. Was machen wir dann jetzt mit den anderen Bannern? Das ist eine berechtigte Frage. passen die denn überhaupt vom Design her zusammen, weil die Berliner Banner ja eigentlich sehr speziell sind? Also die passen auf jeden Fall optisch zusammen, weil beide von der Logik her von diesem bunten Strahlkram ausgehen. Ich kann gerade noch mal die Bilder von Berlin, habe ich hier eins reinposten. Also ich wäre nicht dafür, jetzt noch mal Geld dafür auszugeben. Also wir haben Geld für die Banner ausgegeben, haben uns darauf verlassen, dass das die guten sind und haben die extra drucken lassen. Und jetzt noch mal eine extra Halterung für ganz andere Banner machen zu lassen, wird das so ein Fass ohne Boden. Naja, also jede Woche haben wir einen Beschluss zum Bus. Stopp, die Halterung, die brauchen wir auch für unsere Banner, weil die Banner müssen befestigt werden. Und an dem Bus, die Kleberei, die beim CSD in Düsseldorf gemacht worden ist, die war völlig unprofessionell und ist teilweise ja auch während der Fahrt sind die Dinger schon wieder runtergefallen. Und wir müssen die so befestigen, dass die auch auf jeden Fall die Fahrt vernünftig, sauber, optisch auch überstehen. Sollte es da nicht für Ösen geben? Am Banner sind Ösen, aber die Ösen musst du natürlich wieder irgendwo abspannen können oder abhängen können. Und das Problem, also bei so einem LKW hast du eben jetzt bei diesen extra CSD konstruierten LKWs, hast du entsprechende Metallkonstruktionen, an denen du das abspannen kannst. Und bei dem Bus hast du eben nur die glatte Außenhaut, wo du in dem Sinne nichts abspannen kannst. Okay. Aber mal eine andere Frage. Also das mit dem Bus ist ja in Ordnung. Bloß wenn dort Dinge kaputt gehen, wie zum Beispiel der Schlüssel, das Zündschloss beziehungsweise der Sitz hinten, haben wir da keine Versicherung, nichts, die dafür einspringen kann? Oder muss ich jetzt am Wochenende im Bus dafür sorgen, dass da nichts mehr kaputt gehen kann? Ja, du bist Ordner im Bus. Ja, das sowieso, aber das ist eine Sache, die wundert mich ganz einfach. Also tatsächlich müsste da die Haftpflichtversicherung desjenigen, der das kaputt gemacht hat, erstmal einspringen. Und wenn die nicht einspringen, gibt's eine Veranstalterhaftpflicht von uns, wo fraglich ist, da es nicht unsere Veranstaltung ist, ob die bezahlen würde. Aber ich sehe das nicht ein. Das ist ein Haftpflichtschaden, dass wir da jetzt Parteimittel für ausgeben für einen Haftpflichtschaden. Das sehe ich so nicht. Ja, obwohl der Schlüssel ist ja verloren gegangen. Und der Bus wurde dann mit einem Schraubenzieher, ich habe es gesehen, es war sehr exotisch, gestartet. Also es ist ja noch nicht mal ein Haftpflichtschaden eigentlich. Okay, sonst knapp eine Wortmeldung. Ja, kleiner Blick war das fort. Können wir gleich bitte mal über ein Limit für den Bus sprechen, bitte, von dem Budget? Ja, sehr gerne, sehr wichtig. Ja, geht in die Richtung, was ich eben auch anmerken wollte. Also das gläserne Mobil war auch sehr hübsch und toll, aber da haben sich im Nachhinein auch dann sehr viele Kosten ergeben. Das nur zur Erinnerung. Und zu den Berlin-Plakaten oder Bannern vielmehr, Harald, verstehe ich nicht ganz. Also du wirst gewusst haben, dass Ines und ich da sind, weil wir da einen Redeslot hatten. Also sorry, aber da sehe ich auch nicht. Ich habe das auf 2017 geändert, da steht nichts mehr davon drin. Gut. Ich möchte nur mal erwähnen, der Bus ist ein Multiplikator, ja, Moment, also Andi. Das sollte man ruhig mal Andi, kurz mal so sehen. Du bist hier nicht dran. Der O war vor dir. Bitte warte, bis du dran ist oder was auch immer. Der O. Wenn ich so Sachen höre, wie dass eh schon was kaputt gegangen ist, der Besitzer verstimmt ist und dann höre ich, ja, Scheiben rausnehmen ist eigentlich, aber es gibt da eine Firma, die sagt, das klappt, ohne dass da was kaputt geht. Jetzt wird sogar am Bus schon halt rumgebaut oder so. Ja, irgendwo hört es auch auf und dass hier jede Woche mehr Geld beantragt wird und da noch Fahrtkosten abgerechnet, hier was abgerechnet, da sehe ich irgendwie keinen Bedarf dran, egal wie gut der Bus ist. Darum hat der Carsten gerade auch von einem Budget gesprochen, das darf kein Fass ohne Boden werden. Ja, Andi, du wolltest jetzt was sagen. Jo, also der Bus ist ein Oldtimer, das ist eine Augenweide und das ist ein Multiplikator, das sollte man dabei nicht vergessen. Wie wir Geld für Flyer ausgeben, das ist ja zum Beispiel das eine. Wir geben da auch vierstellige Summen aus. Und ich kann mir vorstellen, dass wir durch solch einen Bus wesentlich mehr Stimmen gewinnen, als wenn wir Flyer verteilen. Das sollte man dabei bitte bedenken. Andi, das ist uns völlig klar, sonst hätten wir bisher nicht so viel Geld in diesen Bus reingesteckt. Aber wir wissen, wenn wir Flyer bestellen, da geht kein Zündschloss kaputt, das Ding säuft kein Benzin. Wir drucken die einmal und dann ist das Budget gedeckelt. Und genau das möchte ich auch. Ich möchte das Budget deckeln. Es ist ja nicht gesagt, dass wir diese Werbemaßnahme einstellen dadurch. Wir deckeln nur. Entschuldige, aber du musst häufiger mal Flyer bestellen, ne? Okay, Andi, dann danke für deinen Beitrag. Okay, was machen wir jetzt? Ja, der O ist noch im Sprechenraum. Möchtest du noch was sagen oder bist du einfach nur noch zu da? Nein, wenn mich wer runterschieben könnte, wäre super. Achso, Moment. Ist schon passiert, super. Okay. Budget, was schwebt euch da so vor? Schweigen im Walde. Also für die Sachen, die kaputt gegangen sind, hätte ich gern irgendwie sowas wie eine Sachschadensmeldung. Das heißt, wer hat was kaputt gemacht und dann machen wir das über die Haftpflichtversicherung. Da möchte ich keine Parteigelder für ausgeben. Ernsthaft nicht. Dafür sind Haftpflichtversicherungen da. Du meinst über die jeweiligen Privathaftpflichtversicherungen? Ja, natürlich. Wir waren nicht Veranstalter, also können wir unsere Veranstalterhaftpflicht dann nicht belasten. Ja. Entschuldigung, darf ich was sagen? Ich glaube, die Vaku war vor dir. Vaku. Ja, ich habe jetzt nicht so wirklich was zum Thema, sondern eigentlich eher bitte beendet das Thema. Wenn es jetzt hier irgendwie um ein Budget oder sowas geht, kann man sich da vielleicht noch bis nächste Woche drüber Gedanken machen. Ihr habt mich nämlich auch gerade übergangen. Wir müssen da gleich nochmal zurück zur Zeile 982 und ich glaube nicht, dass wir das Budget jetzt hier in den nächsten 10 Minuten klären können. Vielleicht müsste der Harald mal eine Aufstellung machen über alles, was jetzt schon angefallen ist und zu welchen Veranstaltungen das gehört und was in Zukunft anfällt. Ich wäre dafür, dass es jetzt nicht in dieser Sitzung besprochen wird. Du TO machst. Ja. Was hast du gesagt, Carsten? Ich sagte interessant, dass du unsere TO machst. Nein, sie hat recht, das stand dazwischen. Ja. Und sie hat auch recht, dass wir das wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten 10 Minuten entscheiden können. Die Aufstellung, den Aufstellungsvorschlag halte ich auch für sehr sinnvoll, ja. Ich hätte nur noch eine Bitte an Harald. Wir hatten irgendwie in der Berti besprochen, als das Zusammentreffen von Wahlkampfteam und Kandidaten und Landesvorstand war, dass du irgendwie ein Konzept für den Bus schreiben würdest und uns das geben würdest. Da hast du gesagt, du würdest das machen. Ich fände es cool, weil dann könnten wir das als Grundlage für den Beschluss nehmen. Okay, mache ich. Danke. Dann würde ich beantragen, den Beschluss zu schieben. Also bis wir über ein Budget und über eine Deckelung gesprochen haben. Letztendlich würde da ja auch der Antrag zurückgenommen, oder? Also es würde den Antrag ja überflüssig machen, obsolet. Ja, nein, vielleicht? Das Problem ist, ich muss diese Dinge morgen realisieren und aus meinem eigenen Konto kann ich sie nicht mehr bezahlen. Da habe ich keine genügende Deckung mehr drauf, sodass das Risiko nicht eingehen kann. Ich kann die Dinge nur eingehen, indem ich sage, schick bitte die Rechnung an den Landesverband, also Radbatter Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und wenn das nicht über einen Beschluss gedeckt ist, kann ich das ja nicht tun. Ne? Okay. Da ist noch eine Wortmeldung. DC6. Ja, ich war gerade schon dabei, das nochmal einfach in den Baum zu tippen. Ich möchte zu bedenken geben, dass das vorsätzliche Brechen eines Schlosses, damit man den Bus überhaupt in Gang setzen kann, wahrscheinlich kein Haftpflichtschaden ist. Das ist Vorsatz. Man kann absehen, dass das Schloss dabei kaputt geht. Insofern, wenn es zum Wohle der Partei oder zum Abwenden größerer Schäden, damit man überhaupt an der Veranstaltung teilnehmen kann, passiert ist, ist das ein Schaden, der euch zuzurechnen ist, den ihr bezahlen solltet. Die Versicherung wird sich davon nichts anziehen. Ja. Den Einwand hatte ich ja gerade auch schon. Ich fände es schwierig, dass... Steffi? Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ja. Ja, bitte. Wollen wir den abstimmen? Was wollen wir damit machen? Ich würde es nur gerne hinter mich bringen. Entschuldigung. Ist spät. Und um ehrlich zu sein, ich werde auch gleich gehen. Also sprechen jetzt gerade von, habt ihr das richtig gesehen, 200 Euro für Kleinmaterial, 350 Euro für die Demontage von Fenstern, 200 Euro für Alu-Profilen, für die Befestigung und Abhängen von Bannern und 150 Euro für die Werkstatt wegen des Sicherheitschecks und 72 Euro für den Ersatzschlüssel. Korrekt? Ja, also Schloss plus Schlüssel. Okay, die 72 Euro gehen raus, weil wir mal versicherungstechnisch irgendwie schauen und die 150 werden gegengerechnet gegen Mietpreis. Ja. Frage an. Warte. Frage von der O. Ist der Antrag, gehört er auf die TO, wurde er fristgemäß eingereicht? Wenn ich das richtig verstanden habe, nein, oder? Nein. Nö. Warum landet das Ding dann bei uns in der TO? Das weiß ich auch nicht. Weil Harald die TO geändert hat. Beziehungsweise. Ich mache das ja im Auftrag des Landesvorstandes und nicht als KV oder sonstig AG. Ja, aber deswegen kannst du doch trotzdem nicht einfach die TO ändern. Ich habe die Bitte geäußert. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Geäußert und dann ist mir dort geschrieben worden, ich soll, möge das bitte tun. Okay. Ja, du wolltest das unter Sonstiges besprechen zum Bus, dass das Ganze in einen Antrag ausartet, war so auch nicht klar. Nichtsdestotrotz haben wir das Ding jetzt hier stehen und ich sehe das Problem, dass der Harald sich da engagiert hat und wir überlegen müssen, dass die groben Kosten da gedeckt werden müssen. Ich habe aber Bauchschmerzen, das jetzt hier alles mal eben so durchzuwinken. Was brauchst du dringend morgen, hast du gesagt? Ich brauche morgen die Geschichte, dass die Werkstatt die Rechnung schicken kann, dass die Fenster demontiert werden können und dass die Aluprofile gemacht werden können. Das, was bei Kleinmaterial steht und das Schloss, das habe ich schon aus eigener Tasche bezahlt. Da kann ich das Risiko so lange eingehen, bis der Beschluss dann kommt. Darf ich noch mal kurz? Bitte. Ja, gerne. Ich lese ja auch die Bayern-Meldingliste und habe jetzt mitbekommen, dass der Bus in Bayern demnächst zu mehreren Terminen, 6 bis 8 Stück oder so, eingesetzt werden soll. Und den wollen wir ja auch gerne, wenn es geht, für die Freiheit statt Angst-Demo am 7.9. in Berlin nehmen, wo sich auch alle Landesverbände dran beteiligen. Vielleicht könnte man auch einen Teil der Kosten jetzt erstmal von NRW vorfinanzieren und dann von anderen Landesverbänden, sofern sie sich beteiligen mögen, irgendwie so eine Soli-Gebühr dafür nehmen. Klingt eigentlich gut. Warum sollten wir alle Kosten übernehmen, wenn wir die anderen dann mit ins Boot nehmen könnten? Ja, die Kosten, die in Bayern entstehen, werden sowieso in Bayern getragen. Aber da können wir jetzt drüber diskutieren, ob wir die Kosten umlegen oder nicht. Wir müssen uns jetzt erstmal hier zu dem Problem Gedanken machen. Ich möchte eigentlich auch nicht so fürchterlich lange jetzt ewig darüber diskutieren, sondern einfach nur mal abstimmen oder es klar machen, was wir jetzt tragen können oder nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin da irgendwie ein bisschen schockiert, den Bus da jetzt noch groß umzubauen. Da haben wir vorher nicht drüber gesprochen. Beim nächsten Mal wollen wir den noch umlackieren, weil in Orange sieht er vielleicht auch noch viel schicker aus. Reparatur- und Werkstattkosten zu bezahlen, finde ich gut. Das ist notwendig, dass der Verkehr sicher ist und dass der entstandene Schaden repariert wird. Ja, aber das andere sehe ich nicht ein. Das mit der Werkstattsicherheit, das sehe ich auch eher beim Vermieter. Die Reparatur, ja, aber die Werkstatt, die Sicherheit... Ja, das ist beim Vermieter. Nur ich kann jetzt den Bus dem Vermieter zurückgeben und sagen, mach das. Und wenn er es nicht macht, dann hat er den Bus und ich ihn nicht. Ich habe noch kurz eine Frage unter Punkt 4. Demontage und Montage von Fenstern. Das heißt, ich bin ein bisschen verwirrt. Die Fenster werden jetzt ausgebaut und es werden neue Fenster eingebaut? Nein, die Fenster werden ausgebaut und müssen natürlich, wenn wir den Bus zurückgeben, wieder eingebaut werden. Also die werden jetzt für die CSDs und so weiter ausgebaut und dann ist der oben sozusagen ein wenig Freiluft. Nicht alle Fenster werden ausgebaut, sondern die, wo die Boxen stehen und solche Bereiche. Und damit wird einfach sozusagen die Wirkung am CSD definitiv erheblich verbessert. Und dann bauen wir sie wieder ein, wenn es regnet, und für die freie Stadt Angst wieder aus. Nein, wir bauen sie erst wieder ein, wenn der Vermieter den Bus zurückbekommt. Also die Montage ist nur, damit der Vermieter den Bus wieder so zurückbekommt, wie er uns gegeben hat. Und wir lassen diese Fenster offen, beziehungsweise wenn schlechtes Wetter ist, müssen wir halt die Arbeit machen, da eine Folie reinkleben so lange und dann die Folie wieder abziehen für die nächste Aktion. Ey, auf gar keinen Fall, das ist nicht dicht, da ist die Kiste nachher nass und nein, bin ich gegen. Geht gar nicht. Stimmt so nicht. Darf ich auch noch was sagen? Ich hatte mich auch irgendwie gemeldet. Ja, Holzkin, bitte. Du hattest dich ordentlich gemeldet. Danke. Ich habe einmal eine Frage, wie das ist mit der Finanzierung aus Bayern, wo das, also ob es das schriftlich wirklich vorliegen gibt, diese Zusage. Und zum anderen möchte ich gerne anmerken, aufgrund der Dinge, die ich im Moment so tue, habe ich ja auch ein bisschen Kontakt zu anderen Landesverbänden. Ich weiß um die finanzielle Situation und dass diese in einzelnen Landesverbänden mehr als knapp ist. Da geht es zum Teil sogar darum, irgendwie Plakate bezahlen zu können und Werbemittel überhaupt finanzieren zu können. Also ich würde da meines Wissens nach nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das von den anderen Landesverbänden überhaupt mitgetragen werden kann. Also nicht, dass da der Wille nicht da wäre, sondern sie können es für meine Begriffe, also buchstäblich einfach nicht. Ja, um nackten Mann in die Tasche zu fassen, passt ja zumindest gut zum CSD. Ich möchte, um ehrlich zu sein, diese Diskussion abschließen, denn ich möchte auch gleich die Sitzungsleitung abgeben und diese Sitzung verlassen, weil es einfach schon sehr spät ist. Ja. Dürfte ich noch was fragen? Ja, du hast dich gemeldet. Bitte. Ist das dieser Demontage der Fenster, das ist ein Oldtimer, ist das mit dem Besitzer abgesprochen? Harald? Habe ich mit dem Besitzer abgesprochen, ja. Und habt ihr das irgendwie schriftlich fixiert, nicht, dass es im Nachhinein noch Ärger gibt? Ganz im Ernst, weil kann man hinterher vieles. Ich werde ihm das morgen früh nochmal schriftlich bestätigen, dass er es mir gegen bestätigt, dass wir das schriftlich haben. Und wenn da doch irgendwas beim Ausbauen der Fenster kaputt geht, oder wer trägt diese Zusatzkosten? Weil das ist ja nicht ohne, so ein Fenster ausbauen und einbauen, bei so einem ganz alten Bus wahrscheinlich. Naja, gut. Ja, das wie ist gesagt, wenn es dann im Nachhinein beim Reinkleben, wenn es regnet, Probleme gibt und der ganze Bus dann nachher nass wird, haben wir ein großes Problem. Ja, aber nochmal, wenn die Werkstatt das ausbaut und wieder einbaut, dann trägt das Risiko die Werkstatt. Ja, aber die werden jetzt ausgebaut. Und erst bei Rückgabe des Busses werden die Fenster wieder eingebaut. Und was passiert, wenn es regnet? Der Harald sagt, dann wird da irgendwie Folie draufgeklebt. Steffi, das hatten wir verstanden, aber das war ja gerade eben die andere Frage gestellt worden. Darauf wollte Ali, glaube ich, hinaus. Oh, Entschuldigung. Ja, aber trotzdem, auch wenn die Firma sagt, das klappt so, dann klappt es nicht. Und dass dann im Ursprungszustand wieder herzustellen, wenn irgendwas kaputt geht, ist wahrscheinlich bei so einem Oldtimer, wenn sogar ein Zündschloss oder so zu beschaffen unmöglich ist, wahrscheinlich recht schwierig. Und also, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall mit sehr viel Ärger verbunden. Egal, ob die Werkstatt dann haften muss, es gibt erstmal einen großen Streit darum, wer es bezahlen muss. Immer noch eindeutig die Werkstatt. Ich verstehe jetzt diese Einwände nicht. Also jetzt mal von allen anderen Kosten abgesehen, aber eine Werkstatt, die etwas aus- und wieder einbaut und wir bezahlen dafür, trägt das volle Risiko. Wo soll das? Es kann ja genauso gut sein, dass die Gummis auf dem Weg dann, während die Fenster ausgebaut sind, beschädigt werden, etc. Und ja, ich halte das Ganze für sehr risikoreich und möchte es nicht. Die Scheiben selber. Seit wann ist das überhaupt geplant, dass das alles stattfinden soll? Das mit den Fenstern ist seit der Sitzung, die wir gestern zum CSD gehabt haben, hier im Mumble so diskutiert und als sehr wünschenswert im Sinne der Nutzung für den Zweck dargestellt worden und auch nachvollziehbar. Aha. Na, ich möchte das eigentlich nicht. Also Nee, möchte ich auch nicht. Und ich kann dem Antrag, so wie er da steht, überhaupt gar nicht zustimmen. Also die notwendigen Dinge hier, Schlüssel, Werkstatt, dem würde ich zustimmen. Werkstatt aber auch nur mit dem Zusatz, dass die Kosten hinterher von der Rechnung abgezogen werden, an den Vermieter. Die Fenster raus, ja, und dieses Kleinmaterial, das sind halt, weiß nicht, was sind das? Also ist zumindest schon mal ein Schloss drin, was die Klappe über dem Tank wirklich fest verschließt. Und der Vermieter hat mir selber gesagt, sie haben schon dreimal Diesel abgezapft, wo er jedes Mal hunderte Euro eben Verlust gehabt hat durch. Und das ist die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass uns das passiert. Und dann installieren wir dem Vermieter an den Bus ein Schloss, damit er das wird in Zukunft dann von der Rechnung von der Miete abgezogen. Also ich habe ihm gesagt, die Dinge, die ich in den Bus jetzt in Absprache mit ihm jetzt investiere in den Bus, damit dieser Bus sozusagen für uns sicher ist im Sinne der Nutzung, die bezahlt er im Sinne von einem Abzug eben von der Miete. Auch das hätte ich gern vor Beauftragung schriftlich. Ich hätte noch eine Frage zu den Fenstern. Wenn man dann oben durch das Fenster durchklettert, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Deswegen kommt da eine Traverse vor, damit man durch dieses Fenster hören und gucken kann, aber nicht klettern. Und das nächste ist, wo steht der Bus, während diese Fenster ausgebaut sind? Können wir den Antrag abstimmen? Ich denke, die Fragen sind weitestgehend geklärt. Ich halte ihn so nicht für abstimmungsfähig. Ganz im Ernst, also, sind ein paar Punkte drin, die brauchen wir. Wir brauchen die Schlüssel und wir brauchen den Sicherheitscheck und alles andere. Leisten zum Aufhängen der Dinge brauchen wir auch auf jeden Fall. Sonst ist das für den CSD einfach kein Bild, was wirklich vorzeigbar ist. Gut. Vorher war es doch auch vorzeigbar ohne diese Leisten. Du siehst es auch auf den Fotos. Das auf dem CSD war super improvisiert. Es war zwar trotzdem geil, aber es war wirklich zum Teil inklusive der Schlossnummer, aber auch der seltsam abgeklebten Dinger, der Fahnen, die zum Teil während des CSD schon wieder abgefallen sind und. Das war also absolut nicht professionell und auch nicht wirklich gut. Das ist einsehbar. Wie gesagt, das Ganze war mit Panzertape befestigt und sah nicht schön aus. Also, aber der Rest, ja, aber entschuldige sorry. Doch mal, das haben wir doch vorher alles, ich meine, wir haben den Bus, wir haben das doch gewusst, ja. Mit dem Bus, wie der aussieht. Wir haben gewusst, dass wir da Banner dran machen wollen, dass wir die festkleben wollen. Wir können ja jetzt nicht im Nachhinein alles noch nachrüsten. Bin ich absolut nicht mit einverstanden. Ja. Was ich noch anmerken muss, warum wird eine Budgeterhöhung beantragt für Posten, die mit dem Mietpreis verrechnet werden? Das macht doch null Sinn. Da wird das Budget doch nicht größer. Korrekt. Also ich will da auch den Zusatz bei diesen Posten haben. Wie gesagt, dass das schriftlich mit dem Vermieter vor Beauftragung abgeklärt wird und dass diese Dinge eben mit dem Rechnungspreis verrechnet werden. Ändern wir den Antrag? Stimmen wir den so ab? Oder zieht er den Antrag zurück und wir machen den morgen im Umlauf, wenn wir das schriftlich haben von dem Vermieter? Das sind ja die drei Möglichkeiten. Also ich persönlich würde den gern abändern. Dann haben wir es ordentlich jetzt durch. Und ich okay, dann machen halt, wir das. Das muss aber der Harald natürlich mitentscheiden, weil ich sage, oder wir müssen einzeln abstimmen, weil die Punkte mit den Fenstern und den Aluprofilen, die sehe ich da nicht drin. Ganz im Ernst. Also ich fände es auch also schön, das sind Sachen, die sind teuer, aber das birgt einfach zu viele Risiken und das haben wir so nicht geplant und wir schmeißen das Geld nicht einfach mal eben so zum Fenster raus. Also mit den Fenstern finde ich jetzt auch ein bisschen ärgerlich, dass das morgen einfach mal gestern einfach nebenbei beschlossen worden ist und wir heute das bei dem Antrag erfahren, der außerhalb der Reihe auch in die TU eingefügt worden ist. Ja. Also so nicht zu vergessen, wir diskutieren jetzt seit über einer halben Stunde über einen Antrag, der gar nicht auf der TO stehen sollte. Also ich möchte jetzt auch langsam fertig werden mit. Eben, so. Können wir bitte sagen, welche Sachen wir drin lassen, den Rest rausnehmen? Zündschluss? Wir können auch eine Einzelabstimmung der Punkte machen, dann können wir den so lassen und einzeln abstimmen. Entschuldigung, modulare Einzelabstimmung der Punkte bei 9 Unterpunkten. Möchtest du, dass die Protokollantin dich tötet, Herr Ballerstedt? Ja. Wir sehen uns ja morgen, du kannst das dann machen. In Gesamtheit hallo, ablehnen. Bitte. In Gesamtheit ablehnen und die Punkte, die wir wollen, abstimmen. Danach Sonderantrag. Ja. Ich möchte noch einen Hinweis zu diesen Leisten geben. Die Banner mit diesen Tapes anzubringen, ist bei der Länge der Banner, insbesondere auch bei unserem 6,50 Meter Banner, was wir haben, extrem aufwendig und auch extrem schwierig, das wirklich sauber hinzubekommen. Und ich weiß nicht, wer das machen soll im Moment. Das muss ja am Samstag dann gemacht werden. Und wenn ich diese Leisten morgen habe, dann bin ich sicher, dass das relativ gut machbar ist, weil es eben wirklich den Aufwand erheblich reduziert. Aber wenn du die Piraten hast, die dann am Samstag die Dinge mit Panzertape ankleben, wir haben es verstanden. Also, das mit den Bannerhaltern sehe ich ja noch ein, aber mit dem Fensterausbau keinen Fall. Was haben die sich denn gedacht bei der Planung? Tja, das ist eine gute Frage, bloß jetzt stehen wir vor dem Problem. Ja, und nächste Woche, wie der Carsten schon sagt, stehen wir vor einem anderen Problem. Die Banner kleben wohl irgendwie an diesem Bus dran. Ja. Das hat man sich vorher irgendwie gedacht und notfalls mit zusätzlichen Bändern oder dergleichen. Also da gibt's mit Sicherheit noch kreative andere Ideen. Okay, ich habe aber ein Problem, wenn mit Panzertape irgendetwas an dem Bus dran gemacht wird und du robbst das dann näher ab und der Lack vom Bus ist ab. Und dann haben wir noch mehr, ich sag mal, Scheiße am Hintern. Also und für die Aluschienen müssen wir Löcher in den Bus reinbohren. Also es sind schon von dem Panzertape in Düsseldorf sind schon Teile des Lacks abgegangen. Das sind allerdings jetzt nur sehr kleine Positionen gewesen, die man nur sieht, wenn man ganz genau hinguckt, aber sie sind eben sichtbar. Und wenn wir das eben jetzt auch für mehrere Einsätze nutzen, und wir werden ja auch bei den Zwischeneinsätzen die Banner wieder vom CSD abmachen, weil eben im Endeffekt wir ja nicht nur CSD fahren mit dem Bus. Und dieser Wechsel der Banner mit jeweils Panzertape, da hast du auch nachher hunderte Meter Panzertape und die kosten auch wieder ordentlich Geld. Panzertape ist doch gar nicht nötig, wenn es Ösen gibt und man das mit Bändern irgendwie befestigen kann. Ja, die Ösen mit den Bändern, dafür brauchen wir diese Leisten, um die Dinge zu befestigen. Wenn wir die Leisten nicht haben, geht es nicht. Und wie befestigst du die Leisten an den Bus? Löcher reinbohren? Wie habt ihr euch das Leisten, vorher mit den Ösen und den Bändern gedacht? Also ich finde das noch nicht abstimmbar. Darf ich kurz was dazu sagen? Nein. Also was denn? Es geht um physikalische Sachen. Also das mit den Fenstern, das ist ja wohl ganz klar. Das Thema Fenster ist durch, da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Ja. Wir haben das auch verstanden, warum die Fenster aus... Wir haben das verstanden, was die Idee hinter dem Fenster ist. Wir haben verstanden, was die Idee hinter der Leiste ist. Wir sind ja nicht alle Vollhorns. Also wir haben das verstanden, was ihr uns sagen wollt. Na, das hoffe ich. Ja, Andi. Okay, Andi, ja. Also alle weiteren Fragen erübrigen sich bitte jetzt bei dem Thema. Ich möchte das Ganze jetzt abstimmen oder nicht abstimmen, Hauptsache zu einer Lösung kommen und dann... Deine Frage ist trotzdem auch, für die Leisten werden Löcher in den Bus gebohrt und hey, das ist auch irgendwo mit dem Vermieter zu vereinbaren und ich weiß nicht, ob der die Leisten später wieder nutzt oder ob wir die Löcher wieder schweißen müssen. Und auch das mit dem Panzerband, ganz im Ernst, wenn ihr seht, dass da Lacke abgehen, könnt ihr da nicht noch mehr Panzerband draufkleben, dann müsst ihr das eben sein lassen. Das geht so nicht, also am Ende steht der Bus da und wir müssen den komplett restaurieren. Ich habe hier bei dem Antrag so ein bisschen das Gefühl, das ist so nach dem Motto, der Vorstand macht das schon. Wenn es nur dringend genug ist und alternativlos genug ist, der macht das schon. Also ich habe so langsam das Gefühl, wir müssen den Bus dringend wieder zurückgeben nach der nächsten Veranstaltung, weil der ansonsten aussieht wie Hulle und wir danach einen neuen Bus kaufen müssen. Ich sag nur Busse und Westfalen, ne? Bu ist fast das gleiche Bu-Wort schon wie... das Ding mit dem Korn am Ende. Da erinnert es auch ein wenig dran. Ja, wollen wir das Ganze trotzdem bitte zu einem Abschluss bringen? Ja. In welcher Form? Ja, entweder einzelmodular abstimmen, können wir gerne machen, oder wir lehnen es komplett ab, oder Harald zieht die Teile, die wir definitiv nicht so umsetzen, abstimmen wollen, zurück. Ich würde sagen, wir entscheiden für uns jetzt, was wir drin haben wollen und stimmen so ab, da wir von einem Antrag sprechen, der eigentlich nicht auf unserer TO steht. Gut, dann gehen wir mal durch. Zündschloss, Zündschlüsselhalter? Notwendig. Gut, Sicherheitscheck brauchen wir auch. Schreiben wir noch dazu mit Verrechnung mit Vermieter, nachschriftlicher Bestätigung durch Vermieter. Ja, steht ja unten mit Stern schon. Okay. Was ist mit gut, dem Schlüssel? Gut. Schreiben wir da noch irgendwas zu wegen Versicherung? Ja, mit dem Schloss und dem Schlüssel Versicherung, wie das eben schon treffend festgestellt wurde, wenn wir da Hand angelegt haben an das Schloss, kriegen wir das von keiner Versicherung. Da steckte ein Schraubenzieher im Schloss. Okay, um es kurz zu machen, es war mutwillige Zerstörung, um zum Ziel zu kommen. Ja, ich muss mal jetzt eben meinen Sohn holen, der wird gerade wach. Ich bin gleich wieder da. Okay. Beschaffung von Montage von Aluprofilen. Sehe ich nicht. Okay, dann kommt das raus. Montage... Also ich wäre mit Bauchschmerzen dafür, für Punkt 3. Nee. Dann stimmen wir den Punkt ab. Entschuldigung, wenn Ali den abstimmen will, dann stimmen wir den Punkt Ali. Ab. Das ist doch okay. Ja, Entschuldigung, nicht, Maja. Nicht sauer werden. Nein, wenn ich sage, für mich ist der Punkt so und so, dann gib mir die Antwort nicht vor mit Nein. Also Entschuldigung. Ja. Dann bleibt Punkt 3 drin. Der ist schon raus. Kann man den wieder reinpacken, bitte? Dankeschön. Dann stimmen wir den ab. 4 ist die Demontage und Montage der Fenster. Da waren wir uns, glaube ich, einigermaßen einig, dass wir das nicht zustimmen wollen. Wollen wir nicht erst den Punkt, aber egal. Gut. Kleinmaterial? Twin Key? Harald, geht das Kleinmaterial auch von den Mietkosten ab, wie Schlösser an Tankklappe und Das geht teilweise ab, diese Twin-Key-Geschichte, die Schlösser an der Tankklappe gehen ab, die Messlatte, die habe ich zur Sicherheit geholt, dass wenn jemand an einer Brücke ankommt, wo dann 4 Meter steht, dass er mit dieser Messlatte gucken kann, ob das passt. Und das sind so normale Montagebretter, die habe ich zum günstigen Preis von 15 Euro im Baumarkt gekauft. Gut. Die Spanngurte und so weiter natürlich auch nicht, das sind unsere Sachen. Ja, klar. Okay, dann sollten wir jetzt das eine Modul mit den Aluprofilen abstimmen, ob wir das drin haben wollen oder nicht. Ali? Also ich bin mit Bauchschmerzen dafür. Christian? Dagegen. Jens? Dagegen. Carsten? Nein. Nein. Ich bin auch dagegen, Steffi? Ist gerade nicht da. Wieder da. Okay, ist aber trotzdem auch eindeutig. Ja, aber es ging mir einfach nur ums Prinzip. Nee, ist ja in Ordnung. Haben wir ja jetzt. Spanngurte hat die Agitechnik. Hast du die schon gekauft, die Gurte, oder willst du die kaufen? Ich habe sie schon gekauft, sie sind aber noch original verpackt. Ich kann sie nicht. Nee, dann ist okay. Wenn die schon gekauft sind, bleiben sie da. Alles gut. Das war nur eine Frage. Okay, dann sollten wir, das sind ja jetzt keine 1000 Euro mehr, das eben zusammen addieren, wenn das einer machen kann. Worauf habt ihr euch jetzt geeinigt? Wir machen alles und kaufen noch einen Bus. Coole Sache, zwei. 431,88 Euro, also sagen wir mal 440 Euro circa. Gut. Also Steffi, es bleiben drin Zündschloss, Sicherheitscheck, Kleinmaterial, die Fenster und die Leisten sind rausgeflogen. Gut, dann stimmen wir das so ab. Jo, sag mal, ich habe nicht viel Ahnung von Bussen, aber sollte so eine Messlatte für Durchfahrten nicht vorhanden sein vom Vermieter her? Jetzt mal ganz doof gefragt. Nee, es gibt keine Vorschriften dafür, ganz bestimmt nicht. Egal, wir stimmen, Entschuldigung, nicht egal, aber wir stimmen das jetzt ab. Ali. In der Form ja. Christian. Ja. Jens. Ich enthalte mich. Carsten. Enthaltung. Daniel. Enthaltung. Ja, wie kriegen wir das denn hin? Ich bin dafür. Steffi ist noch nicht wieder da. Doch, ich bin wieder da. Du bist wieder da. Bist du so dafür für den Antrag? Ja. Übrigens, bevor Steffi antwortet, ich bin nur dafür unter der Prämisse, dass wir die zukünftigen Kosten deckeln werden. Also nochmal so einen Antrag werde ich nicht mehr zustimmen. Huch, ich war gerade kurz weg. Irgendwas, Verbindung, was auch. Ich möchte für den Bus eigentlich gar keinen Finanzantrag mehr sehen. Ja. Dann scheint er angenommen zu sein, oder? Ja, klar. Egal, ob Steffi jetzt sich enthält oder nicht. Gut. So, meine Lieben, damit ist der Antrag angenommen. Und ich möchte damit die Sitzungsleitung abgeben und die Sitzung verlassen. Ich mache noch einen neuen Termin und dann beenden die Sitzung einfach. Nein, ich weiß. Entschuldigung, wir haben noch die Vaku auf dem Plan. Ja, die Vaku ist noch steht ganz, ganz kurz noch eben zu diesem Antrag hier. Da steht nicht drin, dass das vorab schriftlich mit dem Vermieter zu klären ist. Da steht nur, dass der Harald alles dafür tun wird. Ich werde dafür sorgen, dass das mit dem Vermieter verrechnet wird. Ich hätte es gerne vor Beauftragung schriftlich vorliegen. Also das heißt, ich muss das morgen in der Zeit von 8 bis 12 ungefähr alles auf die Reihe kriegen und es muss funktionieren. Komm, dann lass es doch einfach sein. Ich fahre mit dem Bus so, wie er ist, fahre mit zum CSD hin und fahre dann rum und gut ist. Das kann man doch mal eben einen Fax schreiben. Schließlich haben wir den Bus. Ich kann einen Fax schreiben, ich weiß aber nicht, ob er reagiert. Ich habe das heute nur hingekriegt, dass wir überhaupt diese rote Nummer haben, weil ich nach Marl gefahren bin und die Sachen bei ihm abgeholt habe, sonst wäre das überhaupt nicht gegangen, weil er sagt, ich habe ja Termine in Marl, ich kann das nicht machen. Das ist einfach eine Geschichte, man kann andere Busse mieten, aber nur mit Fahrer. So, und dann weiß der Fahrer auch, worauf er zu achten kann und so weiter. Und diese Nummer, dass wir das als Piraten so kriegen, dass wir das übernehmen können und damit natürlich gewisse Risiken eingehen, ist eine ganz besondere Situation. Da können wir tausendmal hin und her diskutieren. Das ist eben nicht normal. Und wenn wir sagen, wir wollen es aber normal haben, dann mieten wir bei den 3, 4, 5 Vermietern, die in Deutschland gibt, die solche Busse mit Fahrer vermieten. Und dann können wir es uns nicht leisten. Punkt, Ende. Ja, das würde ich jetzt ein bisschen entspannter sehen, weil man mietet ja verkehrssichere Fahrzeuge dennoch an, oder? Wahrscheinlich ist er ja verkehrssicher, aber da er jetzt die ganze Zeit gestanden hat und er sich, der Vermieter sich auch nicht drum kümmern konnte, weil wir das Schloss kaputt gemacht haben, will ich da einfach auf Nummer sicher gehen. Wir können auch so weiterfahren, auch das könnt ihr gerne rausstreichen. Wir haben doch jetzt dem Antrag so zugestimmt, wie er da ist. Und wir ändern doch jetzt auch nicht den Antragstext nachher. Wir haben ihm zugestimmt. Ja, Moment, das habe ich aber eben vorher dreimal gesagt, dass das schriftlich vorher einzuholen ist. Da haben wir auch mehrfach drüber gesprochen. Das fanden auch alle ebenso zustimmungswürdig. Und ich habe nur jetzt gesehen, dass es eben nicht drinsteht. Leute, ich gehe jetzt trotzdem. Wer möchte die Sitzungsleitung übernehmen? Schreib rein, der Harald übernimmt das Risiko. Wenn er das nicht hinkriegt, zahlt der Harald das. Punkt, aus, Ende. Ich habe keinen Bock da drauf. Und ich weiß auch nicht, ob ich das morgen mit ihm hinkriege. Deswegen übernehme ich das Risiko. Ja, wenn das ein letztes Wort ist. Ich hätte gerne wörtlich genau, was ich da jetzt reinschreiben soll. Es geht um irgendwie Geld und sonstiges. Sag mal bitte an. Wenn der Harald die Haftung dafür übernehmen möchte, statt den Vermieter anzuschreiben, dann soll er das tun. Der Harald schreibt den Vermieter an. Wenn der Vermieter nicht antwortet, übernimmt der Harald dieses Risiko, wenn der Vermieter diese Kosten nicht von der Mietrechnung abzieht. Das können wir so aufnehmen, ja. Gut. Danke. Müssen wir das Ganze jetzt nochmal abstimmen? Nee. Nee, gut. Brauchen wir nicht. Das Nein. ist ja nur den Antragstext, den wir eben noch ordentlich formuliert haben. Harald. An wen darf ich jetzt die Sitzungsleitung abgeben? Ich möchte jetzt eine Person wissen. Und dann gehe ich. Mein Gott, da übernehme ich sie, wenn keiner Lust hat. Ja, es tut mir leid. Von Lust kann ich die Rede sein. Ich stille gerade meinen Sohn. Ich weiß nicht, wie lange ich noch sprechen kann. Ich stehe um 17:45 auf. Insofern gehe ich jetzt nach Hause und lege mich ins Bett. Dann habe ich noch 5 Stunden Schlaf. Juhu. Also gute Nacht, dann. Maya. Gute Nacht, schlaf gut. Komm gut nach Hause. So, dann haben wir noch den einen Antrag von der Vaku, oder? Ja. Hat einer die Zeile kurz? Ja, ich. Ganz unten, 1075. Also ich mache das auch ganz kurz. Die Ticketnummer ist aus dem Mai, vom 23. Mai. Da hattet ihr entschieden, den TDPA am 13. Juli zu machen und den LPT für Oktober auszuschreiben. Und die AG Events möchte eigentlich nur nochmal darauf hinweisen, dass das ganz, ganz dringend wäre, diesen LPT auszuschreiben, wenn er denn noch im Oktober stattfinden soll. Ich kümmere mich drum. Okay, aber vollständigkeitshalber für die Aufnahme. Es geht um das Ticket mit der Nummer 79233. Ausschreibung LPT 2013.2. Das hast du sehr schön gesagt. Und dem Carsten möchte ich noch sagen, wenn er vielleicht bei den nächsten Sitzungen die TU ein bisschen mit im Blick hat, dann kann er sich solche Spitzen sparen. Nee, das brauche ich nicht, weil wir waren mitten in dem Punkt und du hast uns Empfehlungen gegeben, wie wir mit dem Punkt verfahren sollen. Darum ging es. Weil ihr Fehler gemacht habt. Ja, aber eine TU kann der Vorstand auch ändern. Ich schmeiße das Bein jetzt aus dem Ding raus. Das ist jetzt vollkommen egal gerade. Vaku? Ja? Könnten wir morgen telefonieren wegen der Ausschreibung, dann sprechen wir uns ab, dann mache ich die morgen gleich fertig. Das wäre super, machen wir. Rufst du mich im Landtag an? Klar, kann ich. Super, dankeschön. So, und als den letzten Punkt hatten wir vorhin nochmal der Vika versprochen gehabt, das Thema Kompass dran zu nehmen. Nein, ich habe noch einen anderen Punkt, der vorgezogen wird, wo ich mich auch bei der Claudia für angemeldet habe. Okay, der wäre... Mal einen Mitgliedsausweis. Ich habe mich jetzt selber drum gekümmert. Seit einem Jahr bitte ich immer in regelmäßigen Abständen den Vorstand, mir zu sagen, wann ich meinen Mitgliedsausweis bekomme und werde immer weiter vertröstet. Ich habe sehr viele verschiedene Erklärungen bekommen, warum ich immer noch keinen habe. Jetzt habe ich eine E-Mail von Sven Schomaker, den habe ich auch an die Verwaltung von euch geschickt, dass mein Mitgliedsausweis gedruckt worden ist und am 30.06.2012, also vor über einem Jahr, auf dem LPT ausgeteilt worden ist. Da war ich allerdings nicht da, weil meine Tochter Abiball hatte. Also es ist definitiv, er hat recherchiert, es ist definitiv klar, dass er gedruckt ist und dass er beim LV NRW gelandet ist. Und ich hätte ihn am 30.06.12 auf dem LPT persönlich bekommen. Wir hatten inzwischen schon LPTs gehabt. Wo ist mein Mitgliedsausweis, bitte? Wenn du ihn persönlich bekommen hast, dann hast du ihn, oder? Ich hätte ihn persönlich bekommen, wenn ich denn da gewesen wäre. Ich war aber nicht auf dem LPT. Wo ist mein Mitgliedsausweis? Was sagt denn deine Gliederung dazu? Meine Gliederung war auch nicht auf dem LPT. Meine Gliederung weiß von nichts, absolut nichts. Wer ist denn deine Gliederung? meine Gliederung, wir hatten damals keine Gliederung, wir hatten nur einen Stammtisch. Mittlerweile haben wir ein Piratenbüro, die wissen nichts davon. Zu dieser Zeit gab es noch keine Gliederung. Wer ist denn deine Gliederung? In welchem Kreis bist du, in welchem Büro bist du? Ich bin in Siegen, Piratenbüro Siegen. Okay, können wir das alles ein bisschen langsamer machen, damit Schreibreform noch mitkommt? Nö, ist kein Problem, ich komme mit. Alles schön. Gut. Wollt ihr auch noch die ganzen Erklärungen haben, die ich inzwischen bekommen habe, wo mein Mitgliedsausweis wäre oder warum er noch nicht gedruckt wäre? Also wenn du dich kurz hältst, ja, würde mich interessieren, weil ich warte ja auch seit einem Jahr auf meinen Ausweis und das spielt überhaupt keine Rolle, ob du jetzt irgendwie im Vorstand bist oder nicht. Okay, ich habe einmal die Erklärung bekommen, Babak hätte ihn. Babak kannte mich damals schon persönlich längere Zeit und den habe ich angesprochen. Er wusste von nichts. Er hat meinen Mitgliedsausweis nie gesehen. Dann habe ich ein paar Mal erfahren, der wäre auch gar nicht gedruckt. Es gäbe zwei Maschinen, eine wäre kaputt, die andere wäre in Bayern. Jetzt habe ich die letzte Version war, wir wären einfach vergessen worden. Eine Tatsache ist, es ist festgelegt, dass er vor über einem Jahr schon gedruckt worden ist und auch in NRW gelandet ist. Und ich hätte ihn jetzt ganz gerne. Ja, also wenn du ihn findest, melde dich bei mir, dann hätte ich da meinen auch gerne. Carsten Trojan oder Jörg Franke hätten die Mitgliedsausweise übergeben bekommen. Also Carsten, du bist da, der Jörg ist nicht da, aber er hat auch meine Mail gelesen, hoffe ich doch, weil ich habe die Verwaltungspiraten vom Land angeschrieben. Und ihr habt also meinen Mitgliedsausweis bekommen. Und seit einem Jahr laufe ich hinterher und ihr wisst es nicht, dass ihr ihn bekommen habt. Ich finde das ein bisschen seltsam. Deine Art ist jetzt auch ein bisschen seltsam, aber... das gebe ich zu. Wir können das gerne klären. Ich müsste mal gucken, warum Babak deinen Ausweis haben sollte. Die unterjährig gegründeten Gliederungen haben die teilweise auch geschickt bekommen. Wir schauen jetzt einfach nach, dass die Erklärung 1, die du noch gesagt hast, oder 2 war das in deiner Liste. Die sind illegal. Was? Die Erklärungen sind egal. Es ist wichtig, wo er ist. Also der letzte Stand der Dinge, der offizielle Stand der Dinge ist, ihr habt ihn bekommen. Und zwar du oder Jörg. Und jetzt müsst ihr weiter nachvollziehen, wo er geblieben ist. Alles andere ist Quatsch gewesen. Also ich wir haben eine Eskalation auch anbieten, dir so lange meinen zu leihen. wir haben Ausweise natürlich bekommen. Hunderte, 500.000, keine Ahnung, wie viele das waren, auf dem Landesparteitag am 30.06. Die wurden dort sortiert und an die dort anwesenden Gliederungen verteilt. Ihr hattet noch keine. Wir haben sie nachgeschickt an die nachgegründeten Gliederungen. Wir können nicht jeden einzelnen Ausweis nachvollziehen. Warum wir dir gesagt haben, deiner wäre nicht gedruckt, ist, weil wir eigentlich die Ausweise an die Gliederungen bereits verteilt haben. An welche Gliederung bitte? An die für dich Zuständige. Es gab keine für mich Zuständige. Als wir das Piratenbüro gegründet haben, habe ich schon längst vor x-mal nachgefragt, wo mein Ausweis bleibt. Also da wäre er längst schon aufgetaucht worden. Ich möchte jetzt ganz klar wissen, wer etwas unternimmt, dass mein Ausweis gefunden wird, was unternommen werden kann, was ich selber unternehmen kann. Ich kann mich auch selber wieder an den Bund wenden und bitten, mir einen neuen auszudrucken. Ich rede nicht so viel, warte. Ich schlage mich morgen Abend vielleicht ein bisschen mit dem Sven bei mir und dann drucken wir deinen Ausweis nochmal, wenn er nicht auftaucht. Und ich frage auch Sven mal, wo der Rest der Ausweise bleibt, weil die Aussage stimmt, dass wir vergessen wurden. Wir warten auf eine ganze Menge Ausweise. Und wenn, dann ist er auf jeden Fall bei dem nächsten Schub dabei, der vom Bund kommt. Punkt. Okay, der Alex scheint noch was sagen zu wollen. Nicht Alex. Zu diesem Thema, aber ein anderes sonstiges. Achso, gut, okay. Ich hätte gerne, sobald du dich darum gekümmert hast, einen Termin. Ich möchte nicht mehr ins Blaue warten, weil ich warte seit einem Jahr ins Blaue. Ich glaube, wir können dir keinen Termin garantieren. Das betrifft mehrere Leute. Das ist nicht einfach für uns nachzuvollziehen, wo alle Ausweise hingehen, weil wir die persönlich immer nicht verteilen. Wir halten die im günstigsten Fall an dem BPT oder an dem LPT, können die nur an die Gliederung weitergeben, wenn wir sie überhaupt erhalten. Wir können dann sonst nichts tun dabei. Und wenn gesagt, wenn ein Ausweis da ist, drucken wir den gerne nach. Checken das gerne nochmal nach, aber wir können jetzt nicht verantwortlich für jede einzelne Person die Ausweise kontrolliert nachprüfen. Das Problem an der Sache ist, dass die Listen, die der Bund hat, wo er denkt, die Ausweise wurden gedruckt, nicht immer dementsprechend, was geliefert wurde. Das ist so. Okay, sobald du Informationen hast, teilst du sie mir bitte mit. Machst du das? Ja, ich werde, wie gesagt, wir sind ab morgen in Rostock bei dem Verwaltungstreffen. Da ist der Sven auf jeden Fall auch anwesend. Und das war kein Witz beim Bierchen. Dann werde ich ihn mal interviewen, wie wir da weiter vorgehen. Okay, danke. Der Punkt ist jetzt für mich abgeschlossen. Okay, gibt es auf Sonstiges noch andere Themen? Ja, der zweite Punkt. So, der da wäre, dann stell ihn vor. Ihr habt eben das gedruckte Wahlprogramm geordert. Das Wahlprogramm fing an für Bochum. Es waren über 800 Anträge, 98 Anträge ungefähr. Ungefähr genauso viele Leute, die daran gearbeitet haben. Wochenlang, 7 Tage die Woche, sich im Mumble getroffen haben und monatelang daran gearbeitet haben. Danach ging es dann ins gemeinsame Wahlprogramm über Schulterschluss. Die gleiche Arbeit, wieder jede Menge Leute. Bis Ostern war ich mit dabei vom Sommer an. Dann haben andere weitergearbeitet. Die Arbeit ist immer noch nicht abgeschlossen. Im Moment ist die Arbeit am verkürzten Wahlprogramm dran. Parallel dazu haben wir vom Kompass aus die AG Zeitung Kompass aus dem Boden gestampft. Das haben über 50 AGs sich dran beteiligt. Und zwar genau die AGs, die dieses Wahlprogramm geschrieben haben in monatelanger Arbeit. Es sind genau die gleichen AGs, genau die gleichen Leute. Wenn jetzt das Wahlprogramm am Stand da liegt und die Leute danach fragen, dann können wir sagen, hier, wir haben Basisbeteiligung. Das ist das Programm, was wir geschrieben haben. Und der Hartz-IV-Empfänger neben dem Doktor. Und das hier sind die AGs, die diese Themen erarbeitet haben. Von Fachleuten, von Laien, Entschuldigung, von allen Menschen. Nein, das stimmt nicht ganz. Nicht jeder AG hat etwas zum Wahlprogramm auch beigetragen. Das nur zur Info. Ja, es sind auch nicht mehr hundertprozentig die gleichen Leute, aber es ist noch relativ identisch. Und ja, und ich möchte einfach euch bitten, dass ihr die Kosten übernehmt, wenn KVs denn den Kompass bestellen, damit es zeitgleich am Stand liegt und damit man wirklich sagen kann, das ist das, was wir erarbeitet haben, das sind die Leute oder die Gruppen, die es erarbeitet haben, man kann bei uns mitmachen, wir stellen uns vor und alles, was da durch die Presse ging letzten Sommer, war Nonsens, als sie geschrieben haben, hätten kein Wahlprogramm. Ja, nochmal ganz kurz, wir verbieten niemanden, das auf eigene Kosten zu bestellen, das haben wir niemals gesagt. Ihr kennt meine Meinung und ich möchte, dass es überdacht wird. Ich möchte nicht so eine schnelle Antwort haben. Ich möchte, dass es überdacht wird, was ich gesagt habe gerade. Den ganzen Rest spare ich mir, aber ich möchte, dass ihr hierüber mal nachdenkt. Nochmal, es gab 2 Anträge. 2-mal haben wir uns dagegen ausgesprochen. Nochmal, ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Ich möchte keine schnelle Antwort jetzt. Kannst du bitte dich vom Ton her ein bisschen anpassen, weil ich finde das jetzt nicht mehr okay, wie du redest. Ich finde es sehr okay in Anbetracht das, was ich alles sagen könnte. Hast du dazu einen Antrag eingebracht, dass wir den KVs das Geld übernehmen sollen? Jetzt da einen Antrag zu heute? Die KVs zahlen sowas in der Regel sowieso selber. So oder so. Es ist nur eine Bitte. Und also es gibt keinen Antrag dazu, nur meine Frage. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt und ich möchte nicht, dass ihr jetzt mit dem Mund stopfen wollt. Ich möchte es einfach nicht. Ich hätte nur die Frage gestellt, gibt es einen Antrag dazu? Nein, ich habe gesagt, es ist eine Bitte. Okay, danke. Okay, dann haben wir das Thema abgeschlossen. Gut, Darkwin. Jo, also ich bin vom Carsten beauftragt worden, den Versand zu machen für den Shop, also für den Piratenshop, den wir hier in NRW intern haben. Und ich wollte fragen, ob es möglich ist, da eine Vorleistung zu machen für das Porto, weil da fällt jetzt einiges an Paketen, die rausgehen. Und ich kann da leider aus finanziellen Gründen nicht selber in Vorleistung gehen. Carsten, der Steffi? Ja. Klar können wir das. Ja. Ah, super. Dann schreibe ich dir morgen nochmal ein Ticket dazu, Steffi. Ja, klar, können wir machen. Das geht auf einen kurzen Dienstweg. Gut, dann kommen wir weiter zu dem Unterstrich. Ja, auch nur eine ganz kurze Frage. Erstmal danke, dass ihr die Beauftragung bei mir aufrechterhalten habt. In Form meiner Beauftragung zur Wartung des Vorstandsportals möchte ich fragen, wo die restlichen Profilbeschreibungen der Vorstandsmitglieder bleiben. Es fehlen immer noch 2 Stück. Ich schäme mich, du bekommst sie. Okay, danke, das war's schon. Ganz kurz noch, bis wann in etwa? Ich werde mich gleich nach der Sitzung dran setzen. Vielen lieben Dank. Wie viele Zeilen brauchst du ungefähr? Das kannst du halten wie ein Dachdecker. Es geht nur kurz drum, damit wir eine Stelle haben, wo alle Infos drauf sind und die Vorlage hatte ich dir ja auch geschickt. Okay, also bekommst du sie dann. Also spätestens morgen Mittag hast du's. Damit haben wir dann 1. Was fehlt noch? Wer fehlt noch? Paki fehlt, soweit ich weiß, noch. Ha, Strike, ich bin nicht der Einzige. Den trete ich morgen früh. Vielen Dank. So, dann geht's nochmal weiter mit Vika, oder bist du da oben nur einfach so übrig geblieben? Nein, ich möchte euch nur sagen, ich finde euch sehr ignorant. Okay, danke für deinen Wortbeitrag. So, dann können wir weitergehen, dann könnten wir einen neuen Termin finden. Wait. Oder gibt es noch einen Punkt? Ja, die eben angesprochenen Affischenplakate. Alex, möchtest du? Ja, also ich hatte letzte Woche eine Umfrage gemacht bei den Mitgliedern, also jede Gliederung gebeten nachzugucken, ob Affischenplakate benötigt werden, weil in einigen Kommunen Nordrhein-Westfalens halt keine Faserplatten oder Hohlkammerplakate aufgehangen werden dürfen. Da werden dann halt von den Kommunen Wände gestellt, beziehungsweise Dreieckständer, die müssen bekleistert werden. Und die Umfrage lief bis heute. Ich habe Carsten und euch jetzt auch die Tabelle mit den Bedarfen zugeschickt. Und da müsste jetzt irgendwie geklärt werden, wie das jetzt bestellt wird. Ich gucke mir das an. Ich habe mir das schon angeguckt, die Zahlen. Es sind nicht so hohe Werte. Wir müssten nur mal gucken, wie wir die verteilt kriegen. Du hast bestimmt die Ansprechpartner zu den entsprechenden Kreisen, nehme ich mal an, ne? Ja, wir haben die Kreiswahlkoordinatoren, die wären dann Ansprechpartner. Okay, ich rechne das mal ein bisschen zusammen und gucke einfach mal, wie wir es am kostengünstigsten schaffen, dass die Kreise es bekommen. Ohne, dass die Berti jetzt verpacken und versenden muss. Wortmeldung, Schäfer dazu? Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich wusste jetzt nicht, ob ich unter Sonstiges mich da noch eintragen muss. Oder kann ich einfach in das Pad schreiben oder wie kann ich das machen? Also jetzt keine Frage zu den Affischenplakaten. Nee, es geht nur um die Frage bezüglich der Entscheidung, den Kompass nicht zu bestellen. Nur den Grund würde ich gerne wissen, mehr nicht. Wir können dich gleich nochmal dran nehmen, wenn wir mit den Plakaten zu Ende sind. Okay, die Stückzahl ist nicht so hoch, wie ihr sehen könnt. Ich, wie gesagt, würde es einmal versuchen, zusammenzurechnen, zu gucken und das dann als Umlauf einzureichen. Schweigen ist Zustimmung, dann machen wir das so. Jupp. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Schäfer. Ja, im Endeffekt geht es nur um eine Frage. Was ist der genaue Grund, weshalb der Kompass mit dem AG-Sonderteil nicht bestellt wurde? Ich kann da gerne kurz drauf antworten. Der Paki hatte auch gestern schon einen ziemlich langen Podcast gemacht, wo er das alles genau erklärt hat. Die genaue und ausführliche Erklärung könnt ihr also im Krähennest auch nochmal nachhören. Da ist sie aufgezeichnet. Ansonsten haben wir uns dagegen entschieden zum jetzigen Zeitpunkt. Ah, da unten ist der Link. Korax hat ihn gerade rein. Wir haben uns dagegen entschieden zum jetzigen Zeitpunkt, also im Rahmen des Wahlkampfs, dieses Kompass-Sonderheft zu bestellen, weil wir es für den Wahlkampf nicht zwingend notwendig sehen und unsere finanziellen Mittel gerne woanders hinschicken würden. Wir setzen im Wahlkampf die Prioritäten einfach woanders. Aber es war kein Grund, dass dort AGs drin standen, die aus eurer Sicht nicht parteikonform waren. Das war nicht der Grund. Ist das richtig? Der Grund ist, dass dort AGs vorgestellt werden, die Positionen feststellen, die nicht beschlossenes Wahlprogramm sind. Das halten wir. Wir halten diesen Kompass für wichtig und gut. Wir halten nur den Zeitpunkt im Wahlkampf für schwierig. Da wollen wir unsere Gelder anders einsetzen. Für alles sonst finde ich diesen Kompass gut und wichtig, diese Ausgabe. Nur zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht. Und nicht, weil wir irgendwie die AGs beschneiden wollen oder sagen, es darf diese AGs nicht geben oder die dürfen ihre Meinung nicht sagen. Um Himmels Willen, wir jetzt gerade, wo wir unsere Gelder konzentrieren müssen auf den Wahlkampf, wollen wir nicht das Geld für diesen Kompass ausgeben. Okay, ich kann aber auch nochmal für mich persönlich sprechen. Ja, für mich war es unter anderem auch ausschlaggebend, dass dort die ein oder andere AG war, die ich mit unseren LAVO-Geldern nicht unterstützen kann und will. Das ist aber meine Einzelentscheidung gewesen und war auch nicht ausschlaggebend. Darf ich? Ich kann dir aber auch sagen, bei einer ganz speziellen AG, dass ich Probleme habe mit demjenigen, der diese AG leitet, denn das sind oftmals homophobe Sachen gefallen, die auch sehr bei den Piraten verbreitet waren, dass das passiert ist und wir als AG Quiraten unter anderem da auch mit drinne sind und ich es nicht verantworten kann, dass wir im gleichen Kompass wie diese AG erscheinen werden. Hätten wir das im Vorfeld gewusst, hätten wir da auf jeden Fall unsere Dinge nicht eingereicht, das kann ich dir auch sagen. Und wie gesagt, ich spreche als Einzelmeinung im Vorstand. Das hat nichts damit zu tun, wie die anderen entschlossen haben. Und meine Position dazu war auch nicht ausschlaggebend. Darf ich? Wer ist das? Andi, du? Yep. Ja, bitte. Also grundsätzlich finde ich es schlimm, wenn wir uns gegen demokratische Grundsatzsachen aussprechen würden. Also ich glaube, ich habe mir auch die Zeitung durchgelesen und ich finde das, was da drin steht, schon mal ja relativ irrelevant. Es wird sich mit was weiß ich für Sachen beschäftigt. Also wenn das ausliegt, ist das kein Grund, irgendwie ja einen Rückzieher zu machen. Was du jetzt sagst, dass du ja, aber das ist eine Einzelmeinung und ich finde, in der Demokratie ist es auch ganz wichtig, dass auch solche Sachen ganz klar, natürlich ist deine einzelne Stimme, aber grundsätzlich als Vorstand eine ganze Zeitung abzulehnen, nur weil eine AG jetzt nun wahnsinnig dagegen spricht, nee, das finde ich im Gegenteil, Entschuldigung. Es würde für uns sprechen, wenn wir diese Zeitung auch auslegen und sagen, jo, wir stehen dazu und wir sagen, Meinungsvielfalt, das ist genau das, was wir wollen. So, demokratisch, also, ich würde gerne was dazu sagen. Uns undemokratisches Verhalten vorzuwerfen, finde ich echt daneben, weil demokratisch ist das mit 2/3 auf einem Bundesparteitag abgestimmte Wahlprogramm. Das ist demokratisch legitimiert. Und darauf wollen wir, wie ich eben gesagt habe, im Wahlkampf unseren Schwerpunkt setzen, um den Leuten dieses Wahlprogramm und die Themen, für die wir stehen, zu vermitteln. Das ist Grundlage, zumindest für mich, dieses Beschlusses gewesen. Grundsätzlich, dass wir eine Themenvielfalt haben, ja, finde ich richtig. Ich persönlich finde das Ding für den Wahlkampf so nicht geeignet. Und deswegen möchte ich die LAFO-Gelder zu diesem Zeitpunkt nicht für diesen Kompass ausgeben, sondern für andere Wahlkampfmittel. So, und um eine zweite Frage mal ein bisschen abzufedern. Ich habe in den Mailinglisten und auch bei Twitter ein wenig mitgelesen und es tauchte dort auch immer wieder das Wort Zensur auf. Zensur wäre gewesen, dass wir den Kompass im Vorfeld angerufen hätten, hätten gesagt, okay Leute, wir werden das bezahlen unter der Prämisse, wenn ihr die und die AGs rausnehmt. Das machen wir nicht, das würden wir auch niemals machen. Die Kompass-Leute sind eine eigene Vereinigung, haben mit der Piratenpartei selber nichts zu tun. In dem Moment, wo wir das machen würden, würden wir uns diese ja Ausgaben von Kompass einfach hörig machen. Sprich, sie werden sich selbst zensieren, werden auch nur noch gefällige Artikel drucken, damit sie auch ja von uns bezahlt werden. Und das wollten wir auf jeden Fall so nicht. Und wir haben auch niemanden verboten gehabt, die Ausgabe zu bestellen. Jeder hat die Möglichkeit, diese zu bestellen. Und wenn er das will, würde ich das auch befürworten. Bloß unsere Gelder werden nur insoweit ausgegeben, dass wir Punkte bezahlen, die auch wirklich relevant für unsere Wahl sind, die auch beschlossen worden sind. Alles, was außerhalb dessen liegt, wäre jetzt im Moment kontraproduktiv für uns. Bevor wir diese Diskussion weiterführen, können wir zumindest nochmal einen Termin für die nächste Sitzung festlegen und wir können ja gerne drüber reden, aber dann müssen wir zumindest diesen offiziellen Part endlich mal zu Ende haben und hast recht, ich habe das völlig vergessen. So, Termin wäre der 11.07.2013 um 20:30 Uhr. Eine Woche. Ja, heute in einer Woche gleiche Zeit. Völlig überraschend. Gut, dann würde ich die Sitzung heute um 0.45 Uhr beenden und danke euch allen für die Teilnahme und ja, bis nächste Woche dann. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.